Sonntagabend, 18 Uhr, die Weltraumaffen sind da. Ah, sowas von pünktlich. Hallo. Hallo, hallo, ich bin gerade reingefallen hier, was ist los? Wir machen heute so einen Stream. Seid ihr jeden Sonntag so pünktlich um 18 Uhr? Ja, ja. Immer. Schönen guten Abend. Profi ist jetzt da, geil. Guten Abend. Der Chris braucht doch immer so eine Extrawurst, ne? Wieso? Darf ich nicht guten Abend sagen, oder was? Nein, darfst du nicht, nein. Guten Abend. Der Linguist hat sich was anderes überlegt für dich. Das wäre eigentlich gut, wenn jeder einen Linguisten hätte, der sagt, was er sagen soll. Da müsste man nicht selber denken. Ich mag Linguine. Ja, Linguine sind auch. Gibt den Leuten keine Ideen. Ich glaube, die haben die auch schon. Nachher müssen wir noch Urheberrechtsschutz bezahlen oder so. Ja, du meinst, dass jemand sowas hat, was genauso heißt wie das von jemand anderem und dann gibt es Ärger? Ja, zum Beispiel. Oh, ich glaube, so ein Linguist für jeden Einzelnen wäre so ein bisschen wie ein Anwalt, der dann immer nur sagt, nein, nicht zu Ende sprechen den Satz. Ohne meinen Linguisten sage ich nichts mehr. Genau. Ist ja auch logisch. Weißt du, dann bekommt der Spruch, mir fehlen die Worte, eine ganz andere Bedeutung. Wie wird man Linguist hier? Hier. Also wir kennen ja alle die MLPD, ja, das ist so eine satirische Spaßpartei, die den Kommunismus bei uns wieder oder in manchen Bereichen wieder einführen möchte, als Republik und in den anderen neu einführen möchte. Die haben wir ja schon ein paar Mal auch selber beobachtet, hier im Rahmen des Streams. Und jetzt gibt es halt eine Konkurrenz dazu, die auch MLPD heißt. Ja, ich möchte sagen, führt euch bitte keinen Kommunismus ein, auch nicht, wenn ihr am Valentinstag alleine seid, ja. Ist nicht gut. das ist die marktliberale Partei Deutschlands, die MLPD, und nicht zu verwechseln halt mit der marxistisch-leninistischen Partei Deutschlands, das ist die MLPD. Also war klar, dass es da Ärger geben würde und ganz entgegen dem, wie Kommunisten das sonst sehen, dass nämlich alles allen gehört, sagt die MLPD, nee, dieser Name MLPD, der gehört nur uns und dafür werden wir die Gerichte des Schweinesystems anstrengen, wenn ihr nicht von selber nachgeht. Also, bla bla bla, namens unserer Mandantin der MLPD fordern wir Sie auf, nach unverzüglich folgende Twitter-Accounts zu löschen und es künftig zu unterlassen, diese wieder freizugeben und so weiter und so fort. Ferner fordern wir Sie auf, künftig die Freigabe von Accounts, welche den Namen Marxistisch-Leninistische Partei oder MLPD in jeglicher Schreibweise enthalten, zu unterlassen, es sei denn, diese sind von unserer Mandantin ausdrücklich autorisiert und so weiter und so fort. Dann wird begründet, dass es die MPLPD ja schon seit 1982 gibt und dass sie einfach die älteren Rechte hat, was jetzt dazu führt, dass die MLPD jetzt MLP heißt. Weißt du, so man kann jede Partei verarschen, ohne deren Einwilligung, so, aber die MLPD, die ist jetzt ganz was Ernstes. Diese Kinder, oh mein Gott. Nee, ja, damit beschäftigen sich deutsche Rechtsanwälte in der Lockdown-Phase. Die haben ja auch sonst nichts zu tun wahrscheinlich. Du schadest doch eigentlich dir selbst und deinem Image, wenn du sagst, hört auf, Witze über mich zu machen. So. Ja gut, das ist ja schon, also wenn sich eine Partei genauso nennt wie deine, dann ist das wahrscheinlich schon so wie im Markenschutzrecht. Entweder du reagierst oder du duldest das und dann ist es weg. Halt. Ja, aber die MLPD ist komplett irrelevant für die Landschaft in deutscher Politik. So, die wollen halt Revolution und so, ja toll, das ist allein schon ist auch verboten, also so zum Aufruf von Revolution, weißt du, das machen die ja einfach buchstäblich auf ihren Wahlplakaten. Die sollen sich da einfach statt marktliberal neoliberal nennen, fertig. Alter, ich hab's neonliberal, ha? Ha? Ja, genau. Ha? Neon. Ja, aber kriegen die mit MLP dann nicht Ärger mit diesen ganzen NLP-Leuten? Das kann eigentlich auch noch sein. Ja, wir werden nur denken, was dahinter steckt, in dieser Partei. Wir werden das auf jeden Fall im Auge behalten. Ja. Und denkt dran, folgt keinen Fake-MLPD-Accounts, sonst könnte es sein, dass ihr Briefe bekommt, Briefe, wie sie auch Don Alfonso manchmal bekommt, sicher. Und dann lacht er. Nächste Woche ein neues Hit Piece oder was ist das hier? Neue Woche, neues Hit Piece gegen. Neue Woche, neues Hit Piece. Wahnsinn. Und rate mal, was das. Konzertierte Aktion, sag ich mal. Rate mal, was das an neuen Erkenntnissen bringt. Oder beweisen oder belegen oder irgendwas. Genau, 0. 0,0 oder so. Du hast genau recht. Ja, geil. Junge Sternburg. NLPD ist auch so Abkürzung für Moses Lake Police Department. So in Washington, ja. So, da sagt auch keiner was. Ne? Müsst ihr mal gucken, wie lange es die schon gibt. Vielleicht können sie die MLPD abmahnen. Das sollte die MLP mal mit dem Police Department sprechen, ob die nicht die MLPD abmahnen wollen. Dann reden Kommunisten mit der Polizei, so dürfen wir uns so nennen. Ja. Oh mein Gott, das ist Tim Don Alfonso. Ich bin ja auch der Meinung, nach dem gleichen Prinzip sollten wir mal mit den Journalisten reden, die schon länger diesen Begriff benutzen. Aber ihn nicht mehr ausfüllen. Ob wir da nicht vielleicht die Neueren, die das nur satirisch tun, da irgendwie mal abmachen Blogger. Können. Vielleicht Blogger. Könnte man ihn nennen. Wenn ich auf der Straße oder in der U-Bahn frage, kennt eigentlich niemand Don Alfonso. Und dennoch gibt es Gründe, warum man Don Alfonso, seine Arbeit und vor allem seinen Arbeitgeber, die Welt, kritisch in den Fokus rücken sollte. Dass es einen Typen gibt, der in einem Springer-Medium Texte schreibt, die rassistische und antisemitische Interpretationen zulassen, wer wäre überrascht? Dass dieser Mann in den sozialen Medien als Katalysator für rechtsextreme Themen dient, auch keine Seltenheit. Dass der gleiche Mann mit dem Allerweltsnamen Rainer Meyer sich ein Pseudonym wie Don Alfonso gibt und sich gerne als Edelfeder präsentiert, obwohl die meisten seiner Texte nur ganz knapp an toxischen Tagebucheinträgen eines abgehängten Wüterichs vorbeischrammen. So. Geschenkt. Warum also dieser Text? Nun, weil Don Alfonso eine Gefahr darstellt für Menschen, die er an den virtuellen Pranger stellt. Die Namen der Opfer, wer sie sucht, findet sie. Es sind JournalistInnen, PolitikerInnen, deren MitarbeiterInnen. Nach Erwähnung durch Don Alfonso sahen sie sich laut eigener Aussage mit Telefonterror, Morddrohungen konfrontiert. Sie berichten von Schmähungen, Beleidigungen, von beruflichen wie privaten Folgen. Ja, aber sorry. Folgen, was für Folgen? Don Alfonso ist überhaupt nicht so irgendwie ansatzweise nah an dieser Messlatte für eine Gefahr für die Gesellschaft. So, was soll das sein? Ja, das klingt, es ist nicht genau. Der Don Alfonso, den ich kenne, komischerweise. Der ist sogar in deiner Bezahlschranke, wie soll er denn auf die Gesellschaft einwirken, ne? Und kennst du denn ja auch keiner. Der ist interessant, ne? Dass keiner kennt ihn, aber trotzdem kann er so viel verursachen. Mehr gäbe es. Soweit ich das weiß, weißt du, hat Don Alfonso kein Interesse daran, irgendwie seinen Einfluss auszuweiten mit illegalen Mitteln und verantwortungslos irgendwie Macht an sich zu reißen, um seine irgendwie Widersacher mundtot zu machen. Weißt du, so, der geht da nicht hin und unterstützt irgendwie Cancel Culture, weißt du? So, das, oh mein Gott, ey. Und mehr gäbe es. Wenn dieser Autor hier hingeht und sagt, okay, Don Alfonso hier voll der Hetzer und voll böse, ne, so, wieso verwendet er dieselben Mittel gegen Don Alfonso? So, der lehnt doch die Mittel ab und deswegen die Person, die sie tätigt, ne? Aber ja, aber es gibt doch keine falschen Mittel, nur falsche Ziele, das ist mir doch. Buch Ludwig Bob, Vers 12, Absatz 2, bitte. Ich meine, weißt du, wenn Don Alfonso so einen Artikel rausbringen würde, so einen Text mit Juri Sternburg ist eine Gefahr für unsere Gesellschaft, so, ne? So, dann würden die doch alle aufschreien. So. Ja, aber Juri Sternburg ist sicherlich mehrfach diskriminiert. Ja, klar, natürlich. Der ist auch ein Schwarz-Weiß da auf dem Foto, also. Eben. Mehr. Schon seine Gründe. Mehr gäbe es zu Don Alfonso eigentlich nicht zu sagen, wenn da nicht die Menschen wären, die mit ihm arbeiten, die ihn schützen. Was kommt als nächstes? Will der Typ irgendwie hier die Eltern von Don Alfonso aufsuchen und fragen, hier, wie war er? Dann wird natürlich. Wer arbeitet denn schon groß mit ihm? Der macht da seinen Block und fertig, ey. Also, nee, er arbeitet bei der Welt, das meine ich. Ja, gut. Aber sie möchten den gerne, dass, so. Sie möchten gerne, dass der Poschardt ihn rausschmeißt. Ja, sie ärgern sich, dass er das nicht tut, sondern im Gegenteil halt auch noch feixende Tweets macht und sagt, nö, geht also, weg. Warte, willst du mir sagen, denen geht es um ideologische Reinheit? So, dann, das sind doch Leute, die alle aus diesem ideologischen Milieu kommen von, boah, Diversität voll gut und tut uns doch allen toll und ist doch klasse, so, ne? So, Diversität ist unsere Stärke, ne? So, aber wenn dann hier Don Alfonso dasteht, dann heißt es, Diversität hat versagt, ab geht's. So, das ist doch so ein Kindergarten, Alter. Es geht dann weiterhin um die Jury des Bundes, wie war das, Medienpreis oder was war das, wie hieß das? Der Medienpreis, ja, Medienpreis Bundestages, genau. Ja. Da wird dann darüber gesprochen, dann wird behauptet, es gäbe Leute, die halt dort keine Texte einreichen, weil sie Angst hätten, und das steht hier wirklich so drin, einer habe Angst, dass Don Alfonso dann seine Adresse hat. Da frage ich mich, was geht in euren Köpfen vor? Was geht bitte in euren Köpfen vor? Die Leute sind buchstäblich so der Beweis für, du bist gerade im Leben an der Stelle, wo du hingehörst, eben weil du kein irgendwie, weil dich entweder was zurückhält oder du dir selbst im Weg stehst und bestimmte Sachen dich nicht traust zu machen. So ähnlich wie diese Idee, dass der Trump das Weiße Haus nicht von alleine abgeben würde. Das war auch so, so hergeholt, so Hanebüchen, so, ne? Wenn ich irgendwie einen Text hätte, der Don Alfonso irgendwie eindeutig ganz klar beweist, als hier, der ist voll der schlimme Mensch und was soll das alles hier fake, ne? So, dann würde ich zu einer anonymen Agentur gehen, die dann hingeht und es eben halt dann halt veröffentlicht, weißt du, so Whistleblower-mäßig, ne? So, und nicht irgendwie da sitzen und sagen, ja, ich habe hier so einen Text geschrieben, aber ich habe Angst und will den nicht. Nee, der Text wäre ja nicht für Don Alfonso, der Text wäre für dieses als Beitrag zu diesem Medienpreis, also als die will, es geht darum, dass die da ja ihre Sachen einreichen und dann steht oben auf dem Text Name und Anschrift und davor haben sie Angst, dass der die dann auch in die Finger bekommt. Ja, aber weißt du, das weiß denn ja im Grunde jeder und nicht nur Don Alfonso und wenn dir irgendwas... Mach doch eine Postfachangabe oder so, meine ich. Ja, ich verstehe es auch nicht. Ja, es ist wie immer eine totale Verkehrung der Verhältnisse, ja. Es wird hier ja auch gesagt, es mag etwas merkwürdig anmuten, dass ein Blogger, von dem sich zahlreiche Kolleginnen fürchten, in einer Jury sitzt, die Journalistenpreise vergibt. Ich meine, das könnte man auch auf andere Leute münzen. Dem Don Alfonso wird das Ganze ja angedichtet, was andere Journalisten und Medienvertreter ja tatsächlich praktizieren. Ja, ich meine, ich erinnere da nur an diesen Herrn Kohlhaber, das ist ja auch nur ein Pseudonym. Und nicht nur, dass der ja sich hat interviewen lassen von links unten in die Media, als es das noch gab. Das war ja auch derjenige, der während des G20-Gipfels da wirklich einen Mob auf den Tim Pool gescheucht hat, die den da durch Hamburg gejagt haben. Und was wirklich eine Hetzjagd war gegen Journalisten, organisiert von einem deutschen Journalisten, der sich danach beim NDR bei Zapp noch groß rechtfertigen durfte dafür. Und also, ja, das wundert mich, dass sowas nicht zu einem Riesenskandal irgendwie geworden ist, sondern das ist alles scheißegal, so, ne? Oder richtig gewesen oder weiß ich nicht was. Aber wenn genau, der Don, es ist halt wichtig auch zu betonen, dass hier gesagt wird, der hätte Angst vor der Privatadresse, aber es wird natürlich auch immer wieder der Klarname vom Don Alfonso immer wieder genannt. Ja, das meine ich ja. So zu sagen, hier, boah, das ist voll gefährlich und voll schlimm und wie der da umgeht, ist richtig rau. Aber ich gehe noch viel rauer mit ihm um, so von wegen hier bitter und rachegelüstig. Ja, geil. So, und das radikalisiert ja Leute auch, aber wenn Sprache halt so funktionieren würde, wenn das Einzige wäre, weißt du, Don Alfonso hat genug Leute in seinem Umfeld, die ihn halt nicht in die Radikalisierung laufen lassen, aber... Die größte Radikalisierung, die momentan betrieben wird, das sind diese Leute, das ist ja der Sternburg, das sind Ampalagan, Ohanwe, Quattro Milf, solche Leute betreiben Radikalisierung, aber nicht so, wie sie denken. Ja, aber weißt du, die werden ja als Erste sagen, hier, ja, Meinungsfreiheit muss Folgen haben und Konsequenzen und so. Ja, aber wenn dann hier der Typ hingeht und sagt, okay, wer sind denn die Leute, die, weißt du, so chronisch immer wieder Texte über mich schreiben, die mich halt eben, ja, falsch darstellen. Also, ne? So, wer sind diese Leute? Vor allem, die machen das ja auch nicht einzelfallmäßig, sondern wie Mammon am Anfang schon angemerkt hat, ist das der Artikel ja nur Teil eines langen Kreiswichses. Ja, System Don Alfonso, das ist wirklich das System Don Alfonso. Ah, ja. Alle Welt redet über denselben Kram und damit machen wir dann, ja, da haben wir dann eine Lawine an Artikel, die wir zitieren können und sagen können, hier, ne, so viele Quellen, die das belegen, das System. Ja, hier wird ja auch als einer der, das habe ich ausgelassen, aber als einer der großen Beweise wird der Artikel von Margarete Stokowski über das System Don Alfonso angeführt. Der wird einfach so genommen und wird gesagt, so, ja, das ist ja kein Wunder, wenn er solche Sachen macht, dann ist er gefährlich. Na, weißt du, so, also, ich bin bereit, jetzt schon zu wetten darauf, dass es bei einigen dieser Leute, die sich alle um das System Don Alfonso versammeln, ne, dass die schon teilweise Artikel geschrieben haben, so davon hier, ja, der Don Alfonso ist gecancelt, Internet ist jetzt ruhig, aber es gibt noch viel zu tun. So, natürlich. Bestimmt schon so die Texte. Ja, hat man dann noch keine veröffentlicht. Machen wir plötzlich Stegemann. Im letzten Interview gehört, hat ja auch ein Zeug von sich gegeben. Falsch verstandene Meinungsfreiheit und so. Ja, cool. Das kann auf jeden Fall zu nichts Schlimmem führen. Das ist alles vollkommen in Ordnung. Und der Artikel schließt natürlich auch mit einer implizierten Aufforderung, die Mitgliedschaft von Don Alfonso bei dieser Medienpreisjury zu beenden. Denn wie kann denn eine Jury arbeiten, wenn da so eine Unruhe herrscht? So. Ja, Concern-Trolling at its finest. Journalists are dead, journalists don't have to be your... Also, wenn die Hänger mir jetzt ein Buch schreibt, ne, dann muss sie aber auch nicht ihre Adresse da reinschreiben, glaube ich. Das ist ein bisschen Quatsch sowieso. Ich denke mal, es gäbe auch Möglichkeiten, wenn ich da anrufe und sage, hier, ich habe einen Beitrag, aber ich habe Angst, dass der Don Alfonso meine Adresse liest, dann sagen die, ja, okay, kein Problem, schicken Sie es uns so und dann kriegt der eine ohne Adresse. Punkt. Ja gut, der Angst hat von Don Alfonso, der kriegt vielleicht sowas dann auch nicht hin. Aber was soll denn der machen? Meinst du, der kommt dann da hin? Oder ich habe auch noch nie gesehen, dass... Er schickt seine russischen, keine Ahnung. Ja, aber seine russischen was, ha? Was? Ja, Bots oder so. Aber wenn es doch gar keinen Präzedenzfall dafür gibt, dass sie, also sie will schick behauptet ja, ist alles unentdeckt geblieben, ne? Ist klar. Auf seine Veranlassung hin hätte jemand ihre Privatadresse rausgefunden, aber der, das war immer noch nicht der Don, der die da irgendwo geleakt hat, sondern wenn hat vielleicht derjenige, die Sibyl Schick entdeckt über den Don, das mag durchaus sein, aber wenn man den Kram dann liest, den sie schreibt, dann kann man eigentlich fast gar nichts anderes als freundschaftliche Kritik zu üben. Die Leute denken halt dann auch halt immer so wahnsinniges Zeug, ist halt, ja, hätte Paranoia, Fahrradkette, so. Besondere Regeln für Geimpfte, Fragezeichen, Ad-Hoc-Empfehlung. Ist das ein staatliches Ding? Ja, das ist der Deutsche Ethikrat. Das ist ein Beratungsgremium, was halt über ethische Sachen immer Einschätzungen abgibt, an denen sich Politiker orientieren oder auch nicht. Und hier geht es im Endeffekt um besondere Regeln für Geimpfte. Heißt, dass die Lockdown-Regeln, in welchen Einzelheiten auch immer, für Leute, die bereits geimpft sind, halt gelockert werden. Und das ist noch von letzter Woche liegen geblieben, aber ist ja immer noch aktuell, die ganze Diskussion. Und im Endeffekt wird hier nochmal die gesamte Sache aufgearbeitet, wie die ganzen Sachen ethisch zu bewerten sind, was alles bis jetzt entschieden ist. Und die Quintessenz der ganzen Sache ist im Endeffekt, dass die ethische und rechtliche Legitimität gravierender Grundrechtseinschränkungen sowie schwerer weiterer Schädigungen an das Erfordernis des Schutzes des Gesundheitssystems vor einem Kollaps durch eine Vielzahl schwerer bzw. tödlicher Covid-19-Verläufe geknüpft ist. Nicht jedoch an die Bekämpfung der Pandemie als solche. In dem Maß, in dem dieses Ziel erreicht ist, sollten die Beschränkungen für alle zurückgenommen werden, und zwar unabhängig vom jeweiligen Impfstatus. Die vollständige Ausrottung von SARS-CoV-2 ist weder ein realistisches noch notwendiges Ziel einer erfolgreichen Impfstrategie. Oder Ethikrat. So, zum gegenwärtigen Zeitpunkt sollte aufgrund der noch nicht verlässlich abschätzbaren Infektiosität der Geimpften eine individuelle Rücknahme staatlicher Freiheitsbeschränkung für geimpfte Personen nicht erfolgen. Heißt, es ist nicht klar, ob es überhaupt geht, deswegen da keine Empfehlung. Und generell, aufgrund dessen, was gerade schon gesagt wurde, mit dem Fortschreiten des Impfprogramms sollen die allgemeinen staatlichen Freiheitsbeschränkungen für alle Bürgerinnen und Bürger schrittweise zurückgenommen werden. Ja, und im Endeffekt, ja, es soll keine Sonderrechte für Geimpfte geben und die ganze Bewertung kann man sich hier nochmal nachlesen. Und einzelne Unternehmen können zwar bestimmte Sachen unternehmensintern lockern, aber die ganzen gesetzlichen Bestimmungen, die sollten sich nicht unterscheiden für Geimpfte und Nicht-Geimpfte, sagt zumindest der Ethikrat. Und was halt nochmal ganz wichtig ist, vielleicht erinnert euch ja noch an die Verflachung der Kurve. Der Hintergrund der ganzen Sache ist, dass es keine Überlastung des Gesundheitssystems gibt. Das war immer der ganze Hintergrund, der die ganzen Beschränkungen gerechtfertigt hat. Das ist halt nochmal wichtig, das herauszustellen und nicht die Ausrottung, wie es hier so martialisch dargestellt wurde. Jetzt schauen wir mal, ob die Politiker diese Sprache auch übernehmen oder ob es halt weiterhin geht. Also ich bin ja sehr, ich meine, wir haben jetzt ja einige neue Begriffe gelernt in der letzten Zeit, mal wieder, und den besten Begriff fand ich das Mutationsgebiet. Also das ist eine Wortkreation, die ist wirklich schrecklich. Das Mutationsgebiet, die armen Leute, die mutieren da alle. Solidarität mit Bengt. Bengt? Was ist denn Bengt? Ja, genau. Bengt ist ein sehr guter Song von Reinhard Grebe. Mhm. Okay. Ein richtiger Banger, ha? Huh? Bengt, Bengt. Das soll ein Name sein. Bengt. Wahrscheinlich was Nordisches. Ja, das hatten wir letzte Woche ja nur kurz angeschnitten und war vielleicht auch ganz gut, weil so rückblickend hast du einiges aufgetaucht. Es gab diesen Herrn, Bengt R., nennen wir ihn mal, und der hatte ja junge Liberale erschwuten, unter anderem in seinem Twitter da irgendwie geschrieben und das auch so schön ein bisschen verfremdet, damit man es nicht direkt im Filter irgendwie rausfiltern kann. Und das soll aber natürlich alles nur ein Witz gewesen sein. Und auf jeden Fall zu beachten waren dann hier diese Reaktionen unter dem Hashtag Solidarität mit Bengt. Zum Beispiel hier dieses Lower Class Magazine, was glaube ich auch in irgendwelchen Verfassungsschutzberichten auftaucht. Hier geschrieben hat, wenn sich Don Adolfo irgendwelche 16-jährigen Taschengeldboys und die WZ aufregen, muss die halbe linksliberale Prominenz Unterwürfigkeitsgesten performen, bis auch noch der Letzte verstanden hat, wie wenig Rückgrat man in diesem Milieu hat. Schreibt hier das Lower Class. Ich verstehe ihn nicht so richtig damit. Mir ist, glaube ich, zu kompliziert, dass er sich dazu richtig spinnen hat. Ja, kann ich dir übersetzen. Das heißt, so viel wie Jugendliberale erschießen ist doch total richtig und wichtig. Ach, und so, außerdem sind wir ja hier im Kulturkampf gegen die bösen Liberalen und so. Und zum Beispiel personifiziert in einem gewissen Don Alfonso, den man hier als Adolfo bezeichnet, weil er so unglaublich rechts ist, angeblich. Ach so. Und ja, Unterwürfigkeitsgesten heißt natürlich so viel wie, man kann doch nicht sagen, dass irgendwas, was jemand aus unserem Lager sagt und zur Folge hat, dass unser Kulturkampf hier irgendwie mit allen Mitteln geführt wird, irgendwie falsch wäre. Und wenn man das doch tut, dann sind das Unterwürfigkeitsgesten. Ja. Okay. Ja, weißt du, das sieht überhaupt nicht danach aus, als würden die sagen, hier, ja, ist irgendwo Müll, was halt passiert ist von beiden Seiten. Das könnte man als Position vertreten, ja. So, aber selbst das ist nicht, was passiert ist. Was die hier sagen, ist so, schade, dass wir dabei erwischt wurden, weißt du. So, das ist nicht so ein Ding von, ja, das ist halt doof, dass es passiert ist, aber Leute übertreiben, sondern so eine Sache von, ja, nee, die sollen sich nicht so aufregen. Also stell dich nicht so an, ja. Na, ich glaube, es ist eher eine Sache von, wir wollen, dass unsere Vertreter im Bundestag auch ein bisschen radikaler werden, halt Unterwürfigkeitsgesten. Ich glaube, die SPD hat gesagt, das geht halt nicht, ja, zum Beispiel. Und der Typ ist ja auch von allen seinen Ämtern zurückgetreten daraufhin. Ja, genau, wir kommen also auch gleich noch, also ich habe zwar die Entschuldigung von ihm nicht dabei, aber ich sag schon mal, weil da mehrfach drauf angesprochen wird, auf die sogenannte Entschuldigung von dem. Die Entschuldigung, die er gemacht hat, war das übliche, ja, tut mir leid, dass das missverständlich war, was ich gesagt habe. Mit anderen Worten, ihr habt es nicht kapiert und das tut mir leid. Und ja, aber natürlich immer noch die Tür offen gelassen für die Leute, die es richtig fanden, dürfen es weiterhin richtig finden. Genau, das ist das, was ich meine. Die Leute haben das dann so interpretiert, dass es scheiße ist, dass sie dabei erwischt wurden, nicht, dass es passiert ist. Wenn du runterscrollst, ist auch der nächste Tweet von dem, so dieses sarkastische, so, ja klar, Chef, ich distanziere mich in aller Form, Chef, darf ich Ihnen noch einen Kaffee bringen, Chef, ich beug mein Haupt im Scham, Chef, nie mehr wage ich es, Chef, ja, da hast du ganz recht, es ist schlimm, Chef. Es ist genau das. Okay, ja, an der Stelle 88 Likes, das ist schon lustig so. Ja, und das ist ja auch immer, wenn man es rumdreht und sich überlegt, sagen wir mal, hier, der Philipp Amthor der FDP wäre hingegangen, der Philipp Amthor der AfD wäre hingegangen, irgendein junger Spund, und hätte gesagt, hier Linksextremisten erschuten. Und wenn irgendwann mal irgendwie irgendein Politiker einem Anschlag zum Opfer fällt, werde ich eine klammheimliche Freude verspüren. Was wäre dann los gewesen? Da wäre wieder die ganze Partei schuld gewesen. Es wäre überhaupt ein Zeichen dafür gewesen, wie weit wir inzwischen in den Faschismus geschlittert sind. Eben, und so die hätten und das so in ihre Textbausteinsammlung für die nächsten 300 Artikel mit aufgenommen, um es mit jedem Kram wieder rauszurotzen. Aber bevor dieses ganze Ding mit Bank passiert ist, wenn ich da hingekommen wäre und gesagt hätte, ja, hier die ganzen Tankies und Kommis und Sozialisten sagen halt so, Liberals get the bullet too, weißt du, so von wegen nützliche Idioten, aber werden auch erschossen, weißt du. So, und dann kommt einer aus deren Reihe, ja, also wenn ich das früher gesagt hätte, würden die sagen, ja, du bist hier Verschwörungstheoretiker, ne? So, aber jetzt kommt einer aus deren Reihe raus und sagt es, und dann heißt es, wir distanzieren uns nicht von dir, aber so ist es scheiße, dass die sich drüber aufregen. Das ist so dumm. Aber das Problem war mal wieder der Witz. Ja. Ein Witz. Ja, genau, wie hier auch die Linksjugend Berlin-Verband, Landesverband sagt, wir stehen übrigens fest zu unseren Mitgliedern, auch wenn sie mal auf ihren Privataccounts unüberlegte Witze machen, und stellen sie nicht vor Hasstrollen aus der Weltredaktion an den Pranger. Das nennt sich Solidarität und sollte selbstverständlich sein. Ja, also in diesem Fall, ne, das ist wieder dieses Ding, ja, es gibt keine falschen Mittel, nur falsche Ziele, und wenn das jemand aus dem linken Bereich irgend so ein Krempel von sich gibt, dann ist das alles nur ein Witz, und ja, Weltredaktion, Hasstrolle sind halt die Bösen. Die machen nie Witze. Und ja, genau, die machen nie Witze, und wenn die über irgendwen berichten, dann ist das auch immer direkt ein Angriff, ein Teil von der rechten Weltverschwörung, und das hat nichts damit zu tun, irgendwie darauf hinzuweisen, dass irgendwelche Leute korrupt sind oder sich aufführen wie Sau oder irgendwas. Nee, kein bisschen. Das ist alles nur so Hass Art und konstruiert. Und den Diskurs dazu führen. Aber das ist eigentlich das, was ich mir vom WDR gewünscht hätte. Wir stehen übrigens fest zu unseren Talkshow-Gästen, auch wenn sie mal in der Hitze des Gefechts und eine unüberlegte Witze machen, und stellen sie nicht vor Hasstrollen aus dem Quattro-Mob an den Pranger. Das nennt sich Solidarität und sollte selbstverständlich sein. Habe ich aber nicht gehört vom WDR. Vom WDR habe ich gehört, oh nein, mea culpa, machen wir nie wieder. Darf ich Sie zu einer Talkshow einladen? Bitte, bitte. Ja, und hier schreibt der Reh Röntgen, der hat uns ja in der Vergangenheit auch mal kritisiert. Alter, sei vorsichtig. Schon lange das Interesse an uns verloren. Sei bitte vorsichtig. Reh Röntgen, wer ist das nochmal? Ich wäre vorsichtig mit dem Gendern. Sag weh. Sonst kriegen wir eine Strafe, 2500 Euro. Weißt du doch. Nee, ist noch nicht durch. Okay. Oi weh Röntgen. Ja. Aber was auch immer, auf jeden Fall. Die Person schreibt, ihr wisst eigentlich genau, dass edgy Witze über die Erschießung von Menschen absolut schädlich und Worte Vorläufer von Taten sind. Trotzdem findet man unter Solidarität mit Bengt massig Kleingerede, ihr unterschätzt die Dynamik eures LARPing. Und daran habe ich auf jeden Fall auszusetzen, dass die da gar nichts unterschätzen. Also die wissen das ganz genau, die wollen das auch, und das sollten Leute wie dir vielleicht mal auffallen. Ja, das ist. Also ich finde aber schon absolut schädlich und Worte Vorläufer von Taten sind fragwürdig. Also das ist ja die gleiche Argumentation, die wir sonst eigentlich, wo wir sagen, nee, das, dem folgen wir nicht. Und der Grund übrigens ist ja, dem folgen wir auch nicht, aber Der Witz ist ja auch, Bengt kann wegen mir schlechte Scherze machen, solange er will. Aber solange diese der Ungleichheit in der Behandlung existiert. Ja, halt, ja, aber der wollte das. Der will Gewalt haben, genauso wie diese hier unsere lieblingsmarxistische Feministin, die hat ja auch schon offen zu Gewalt aufgerufen. Und diese Leute, die wollen das haben. Die wollen diese Gewalt haben. Das ist nicht nur Labhängen. Also auch dieses Ding. Das kann mir keiner erzählen. Der rennt da hin und schreibt irgendwie diese Buchstaben da rein, hier irgendwie Pfundzeichen und Eurosymbole und so, damit das dem Algorithmus nicht auffällt, was er da schreibt. Und ja, also aus meiner Sicht ist das ganz klar das, was er wirklich denkt, was er sich darunter schreibt. Er ist ein wenigstens konsistent darin, dass er irgendwie die Worte zu Vorläufer von Taten erklärt. Aber ja, richtig wird das dadurch auch nicht. Ne? Ja, aber das ist natürlich also wichtig, das ist halt die Doppelmoral, ja, wie Mars eben schon gesagt hat. Ne? Also bei diesem Ding, da sagt man dann so, ja, das war ja nur ein Witz oder so. Und das Schlimmste, was denn hier kommt aus dieser Gruppe, ist halt eben dieses Beispiel hier, wo man dann so sagt, nee, normalerweise sagen wir das doch so und so. Was ja auch schon stimmt. Und ja, also aber wie gesagt, erinnert euch aus meiner Sicht. Ja. Bitte. Erinnert euch daran, dass das die gleiche Partei ist, die auch diese lustige Strategietagung hatte, ne? Der Bengt ist ja tatsächlich nicht linken Mitglied, sondern Jugend. Ach so, deswegen habe ich mich gerade von dem Linksjugend solid irgendwie ablenken lassen. Aber ja, die haben ja quasi nur zeigen wollen, diese Linksjungen zu Lied haben ja nur zeigen wollen, dass sie die wahren Guten bei sind. Bei uns ist das okay. Bei uns kannst du auch mal über den, was weiß ich, Vermieter-Erschießungen reden oder so. Kein Problem. Bei uns ist das gern gehört. Also, wie viele Leute stimmen dem denn eigentlich zu und wollen es noch nicht zustimmen, weißt du? All das ist so, uff. Dieses hier war auch so lustig, das ist die Fachschaft Evangelische Theologie der Humboldt-Universität, die hier irgendwie antifaschistische Kirche als Logo hat. Evangelische Theologie, ja. Also, an dieser Stelle bitte beliebiges Luther-Zitat einfügen. Und die haben ja auch geschrieben, Solidarität mit Bengt. Mit dir durch die Hölle und zurück. Evangelische Theologie. Oh Jesus, ich habe gerade erst den Account gesehen, ja. Naja, Antisemitismus und weit links sein schließen sich ja nicht aus. Das auch war, ja. Ja, Hand. Also für Re-Luther. Und ich habe noch nie eine Folge von dieser Zeichentrickserie gesehen, aber sie sieht so scheiße aus. Ist die gut? Ich weiß nicht. Also gut ist die schon, also die ist nicht scheiße. Okay. Aber hier Solidarität mit Banks, Alter. So, wieso greifen sich die Leute, um auf einmal irgendwie hier Grandstanding zu betreiben, weißt du, so Virtue Signaling zu betreiben, von wegen hier Solidarität und es ist voll wichtig und so, ja, man, Zusammenhalt. Wir sind doch nie so, da haben sie nie was aufgegeben. Wer ist in Situationen, wo man eigentlich sagen sollte, okay, das ist jetzt ein Zeichen davon, okay, da musst du halt, ja, hast du es gesagt, okay, cool. Solidarität mit dir bedeutet, du musst dafür Verantwortung übernehmen, also komm, weißt du? So, anstatt zu sagen, ja, hier ist Solidarität. Der Typ wurde ja nicht von Twitter entfernt, oder? Oder wurde er doch? Keine Ahnung. Wurde er entfernt? Wurde sein Account irgendwie angerührt? Ich glaube nicht, oder? Nee, der hat den, glaube ich, noch privat geschaltet gehabt und die entsprechenden Tweets gelöscht. Und dieses hier ließ auch ganz tief blicken. Das ist hier das Referat der Humboldt-Universität, was sich auch da solidarisiert. Und das ist für diese Studentenvertretung, wenn ich das richtig sehe. Ja, nichts zu tun, oder was? Naja, also er war ja irgendwie Senator, was auch immer das bedeutet. Ich habe nie studiert, ich bin da nicht drin in diesem Thema. Aber ja, das war ja dieser Posten, den er da irgendwie inne gehabt hat. Humboldt-Universität in Berlin, ne? Also, ja. Jo. Und das, was sie hier schreiben, das ist im Endeffekt auch, das könnte man alles genauso umdrehen, auf beliebig andere Leute, die sie da in ihrem Fadenkreuz haben, anwenden. Weil das ist auch alles hier öffentliche Kampagne zur Ächtung der Person geworden, mit unabsehbaren Konsequenzen. Ja, genauso wie 30.000 Artikel über den bösen Don Alfonso, den man überall entfernen muss. Ja. Ne? Und das auch direkt als Shitstorm abzutun, ist auch lächerlich, weil das kein Shitstorm war ursprünglich. Ja, oder und das, obwohl die beteiligten Accounts selbst wiederholt betont haben, wie wenig ernst zu nehmen Banks Tweets wären. Ja, genauso wie eine Quattro-Milf, die sich Angriff auf die Pressefreiheit in ihren Hände schreibt, so aus Witz. Weil das, was war Hashtag, was, Hashtag White Devil. Ja, Hashtag Quadromob. Ja, ich finde es eigentlich nicht so schlimm, aber wenn man das irgendwie so missachtet sozusagen, dann muss man es aber allen etwas mehr missachten. Ne? Allein die Gleichsetzung solch offensichtlich nicht ernst zu nehmender Aussagen. Also offensichtlich nicht ernst zu nehmende Aussage ist, wenn Don Alfonso hier bei uns irgendwas von Leibeigenschaft redet, aber nicht, wenn so ein Heini mit seinen Gewaltfantasien darum wurschtelt. Ja, guck, da hier. Konsequenzen dieses Vorgehens sind häufig reale Bedrohungen aus dem politisch rechten und rechtsradikalen Spektrum mit tatsächlichen Bedrohungen für Leib und Leben der Zielperson. Ja, das ist ja fast so, als hätte der Typ das auf sich halt selbst gebracht, indem er, ich weiß nicht, tatsächliche Bedrohungen für Leib und Leben der Person da hier, der jungen Liberalen da abgezielt hat. Sorry, Und die Rote Armee-Fraktion ist zwar jetzt eine Zeit lang her, aber so zu tun, als hätte es die nicht gegeben oder dafür eine Verjährungszeit, das habe ich auf Twitter auch schon oft gehabt. Ja, das ist schon so lang her. Die Linke ist jetzt nicht mehr so. So, ja. Nee, überhaupt nicht. Deswegen labern wir ja auch immer noch drüber rum, wie schlimm Springer ist. Das sind auch nicht die gleichen Sprüche, die jetzt an den Wänden stehen wie damals. Damals hieß es Yuppies get the bullet und heute heißt es irgendwie Vermieter get the bullet. Ja, von Yuppies schreiben die ja auch immer noch was. Und dieses ganze Springer-Ding, das ist ja auch 1:1. Das von 68, also das haben sie auch komplett wieder aufleben lassen mittlerweile. Ja, also das ganze Ding. Es gab sogar einen, der hat das Bild gepostet von den brennenden LKWs von damals, von den 60ern, und hat gemeint, es wäre Zeit für eine Wiederholung. Also ja, so sind die. Das ganze Ding kann man zusammenfassen mit, es ist okay, wenn wir es machen. Das ist wirklich das Fazit, was man daraus ziehen kann. Ja, und das ist auch das Einzige, warum wir uns aufregen. Ja. Und es ist nur gegen Sachen, heißt es immer, ne? Gleiches Recht für alle halt. Ah, oh, ja, nee, klar. Ich habe den Beitrag geguckt, als du ihn gepostet hast. Der ist so ultra scheiße. Uso. Oder wollen wir nur zusammenfassen? Na, du kannst ja. Nicht so müssen wir wieder einen Streik kriegen, aber. Bei den Jusos von der SPD. Und nein, wartet. Es ist wirklich diesmal was passiert. Ihre Mordfantasien eines Berliner Juso-Funktionärs. Und kurz darauf, nach Mordfantasien, Juso-Funktionär tritt zurück. Für rechte Plattformen ist das natürlich ein gefundenes Fressen. Für rechte Plattformen, da fängt schon mal an. Also, das ist aber schon auch so eine aufsehenerregende. Ja, also, für jeden, der gesunden Menschenverstand hat und irgendwie denkt, okay, Menschen umbringen wollen und wegen politischen Gesinnungen. Ja, ich meine, die Jusos waren schon immer Spinner irgendwie zum größten Teil. Ne? Meistens kam von denen nur Bullshit irgendwie, nur Blödsinn. Ja. Übertriebenes Zeug, also, damit sie auf sich aufmerksam machen oder so. Aber ja, das ist schon eine Hausnummer hier mit den Drohungen und so weiter. Ja, das ist schon eine andere Nummer, finde ich. Das ist ganz normal, dass das in den Nachrichten kommt. Also nur noch mal drauf zu kommen, was er geschrieben hat. Er hat gemeint, junge Liberale erschießen. Ne? Also, und da meint sie, kommt hier der schlaue Valudis mit öffentlicher Finanzierung um die Ecke und sagt, das ist ein gefundenes Fressen für Rechte oder was? Jo. Und ich glaube, das ist eine ganz normale Nachricht, irgendwie, die man aufgreifen kann. Das nennt man, glaube ich, Framing. Das sind die Rechten, die in ihrer Hand über den Hufeisen greifen, ja, den jungen Liberalen so eine Handpuppe reinsetzen, ja, als Funktionär, und der sagt dann, junge Liberale erschuten. Also, und die setzen dann gleich noch einen drauf. Der einzige Grund, warum Kommunisten und Sozialisten keine Mörder sind, ist nur, dass sie momentan noch nicht die Macht und die Möglichkeiten haben. Na schau an, was da bei den jungen Sozialdemokraten... Ja, natürlich. Was ist sonst Walulis? Ja, weißt du nicht, ist auch einer, ne? Ist auch bei den weißt Jungen, du nicht, wie das damals angefangen hat? In Russland oder in Deutschland oder wo auch immer oder in Italien. Echt. Ja, aber die Leute machen doch nur Witze. Es sind doch nur Witze. Stell dich doch nicht so an. Weißt du, Brüderchen Stalin macht nur Witze. Er plant keine Säuberungen. Ja, aber frag noch mal. Frag noch mal die lieben Experten, die wir überall haben, auf Republikas und hier vom wie heißt das Ding, ISD oder so, oder von London Institute for Strategic Dialogue oder wie das war. Die sind ja auch mal der Meinung, dass die Witze, das sind immer irgendwelche Österreicher, die Witze, die kommen und bringen uns alle oben. Ja. Vize-Weltmeister. Die haben so wenig aus der Geschichte gelernt, dass sie wirklich denken, dass man einfach nur so jemanden umbringen kann, der einem nicht zustimmt, nicht bei einem ist, ne, und dann ist alles besser. Weißt du, ohne damit zu checken. Ja, aber das sind doch Rechte, OPEX. Das sind doch alles Rechte und die muss man halt umbringen, weil was willst du denn sonst machen? Die jungen Liberalen sind Rechte, habe ich was nicht mitgekriegt. Ja, klar, natürlich. Die sind alle, das sind alles. Alles, was links ist und links außen. Stehen rechts. Alle in Reihe und Lied und sagen, Kemmerich befiehl, ich folge dir. Aber ja, die DDR, die war auch rechts, ne? Die haben so wenig auf der Geschichte gelernt, dass sie ja halt nicht peilen, dass sie selbst, die ja dann andere erschießen wollen, ja, die Nächsten sind. Weil wenn sie den Typen weiter rechts, einen Platz rechts von sich abknallen, sind sie die rechts außen. Und dann kommt der Nächste von links und knallt dich dann ab, weißt du, so und dann, das ist so behindert, Mann. Demokraten los ist und wie sich inzwischen wirklich alle kloppen. Jetzt in unserer Reihe. Ja, alle kloppen sich, ne? Jo, hat man aber auch beigetragen. Eigentlich sind ja alle gleich schlecht, ne? Also ob du jetzt sagst, irgendwie junge Liberale erschießen oder ob du sagst, was ist das denn? Das geht ja wohl gar nicht. Es ist praktisch genauso schlimm. Also, ne, ja, muss man mal so feststellen. Unglaublich, ja. Ey. Und übrigens hätte man da wahrscheinlich auch, wenn das irgendein Rechter sowas geschrieben hätte über Linke, ne, so, da, oder über Zentristen. Ja, wie der Donnerfan, so deckt das auf oder so, ne, von irgendwelchen Leuten. Ey, genau. Die haben wochenlang irgendwie gesagt, Trump hätte den Leuten gesagt, sie sollen da ins Kapitol einbrechen. Und das haben sie gemacht aus diesen 3-4 Tweets, wo er was ganz anderes gesagt hat, wo die irgendwie gesagt haben, ja, aber so wird es aber verstanden und deswegen löschen wir ihm jetzt seinen Account. Und das wurde überall so berichtet, als wäre es eine Tatsache, dass er die Leute dazu aufgerufen hat, da jetzt hinzugehen. Und hier an dieser Stelle, wo du sagst, man soll Leute erschießen, da muss man ja nochmal dreimal um die Ecke denken. Ne? Das ist schon so ein bisschen, das ist feinste Ironie halt. Ne? Ja, also, von den intelligenten Jusos, genau. Ja, und dann hier dieses Intro mit der Tortenschlacht, so alles schön verlachen, alles schön so runterspielen, es ist klasse. Weißt du, wenn irgendein Rechter das über Zentristen oder irgendwie weniger rechts als sie selbst gesagt hätte, dann wäre das so, ja nee, sowas muss ernst behandelt werden. Aber hier, ja, das haben Linke gesagt, da können wir so Tortenschlacht packen, ist schon okay. Das Geschlecht nochmal schön, so könnte man genauso darstellen, ne? Die große Twitter-Tortenschlacht. Mordfantasien. Das, was ich habe, wenn jemand das Nutella sagt. Klar, Politiker erschießen, das ist schon hart. Ich meine, stellt euch mal das Geschrei vor, wenn irgendeine rechte Politiker-Pappnase gepostet hätte, andere Politiker zu erschießen. Also, da ist es nur fair, dass wir auch mal beim Juso-Mitglied Bengt R. drauf schauen. Der hat nämlich ein paar seltsame Sachen gepostet. Junge, 1B Euro R A Pfund Euro Euro R 2 H 007 Euro N. Was? Das klingt ja wie... Ein Biederin hat nur auf Felder oben, die da irgendwo runter hat schon 8 Euro drin gestanden. Genau, so verständlich. In normalen Buchstaben übersetzt steht da aber... Jungliberale erschießen, wann? Huiuiui, SPD-Nachwuchs, der FDP-Nachwuchs um die Ecke bringen will? So kriegen wir den demografischen Wandel nicht in den Griff. Viele haben dahinter auch nur einen schlechten Witz vermutet. Als Antwort auf diesen Tweet, bin an der Bar für Weiber. Anscheinend von einem... Ja, das ist ja auch total relevant, ne? Gänze. Ja, anscheinend auch nur von einem Liberalen wahrscheinlich oder so. Ja, also dieser Lukas-Typ, der macht ständig irgendwie solche Witze. Und soll er doch, das sind vor allen Dingen wirklich Witze. Das sind wirklich Sachen, die man einfach nur weglächeln kann oder sich meinetwegen denken kann, dass es eine bescheuerte Aussage ist oder was weiß ich nicht was. Aber das ist nichts, was irgendwo hinführt. Wo führt das hin? Das ist kein Aufruf zu Du irgendwas. verharmlost gerade die Gefahr des Patriarchats, Chris. Also Ja, tue ich wohl, ja. im schlimmsten Fall ruft Lukas dazu auf, dass Leute hier sauber machen. So, wow, wie schlimm. Ja, ja, vielleicht aber ruft kann er auch Leute dazu auf, gefährlich das zu sein. trinken. Ja, eben, wollte ich auch sagen. Also. Gefährlich. Letztens hat dieser Lukas auch irgendwie ein Bild von seinem Thermomix gepostet und da geschrieben, dass er ein Frauenersatz, woraufhin die Leute sich natürlich drüber lustig gemacht haben, dass er sein Gerät da nicht reinstecken soll. Dass das, glaube ich, nicht so gut kommt. Wenn Also, Worte, die Leute machen sich auch über wenn es auf ihn der lustig, Zutatenliste ne? steht, ne? Ja, wahrscheinlich. Wenn Worte zu Taten führen würden, okay, dann Ja. wäre Wengs Tweet, wo er sagt, hier Jungliberale erschuten, würde dann zu Schießereien führen. Und der Tweet von Lukas würde einfach zu Putzhysterie führen. Das ist krass. Also, was mich hier vor allen Dingen, wo ich hier vor allen Dingen zu viel kriege, ist, was da bei diesen Leuten in dieser Redaktion da vor sich geht, ne? Weil du weißt schon wirklich, wenn die alleine auf sowas drauf gucken und sich denken, ja, das hat ja bestimmt da was damit zu tun, weil das ist ja kaum hinzunehmender Witz hier irgendwie und da kann man ja dann schon mal irgendwas mit Erschießen schreiben, das macht ja Sinn, so, ne? Es hat wahrscheinlich damit zu tun. Also. Einem Das ist jungen gerade Liberalen erschreckend. gepostet. Und gut, das ist ein schlechter Witz. Und mit schlechten Witzen, da kennen wir uns aus. Aber eine Mordfantasie alleine, die ist doch noch kein Witz. Klopf, klopf! Wer ist er? Ich! Ich wer? Ich schmute dich! Peng, peng, peng, peng, peng, peng, peng, peng! Ich schieße dir direkt in den Kopf und in dein Herz und lass dich verbluten, bis du tot am Boden liegst und deine Kinder nicht finden und. Also. Jetzt mal Nein, ganz ist das nicht abgesehen gewesen, Mann? von dem Gesamtwert der Sendung, möchte ich anhand dieser Spielszenen nochmal darauf hinweisen, dafür wird euer Gebührengeld ausgegeben. Für das, was ihr da eben gesehen Ja, habt. ich Peng, habe schon mal peng. keine Ahnung, was diese Scheiße überhaupt irgendwie Nee. darstellen sollte. Wirklich nicht den geringsten Ansatz einer Ahnung. Auf der anderen Seite wird das als total realistisch behauptet, ne? Das ist ganz gefährlich, wenn einer in die Ja, ich glaube, die Kiefer wollten das schießt oder damit so. jetzt auch der Lächerlichkeit preisgeben, so nach dem Motto, ja, Ich, das was ist ich jetzt das, überhaupt. was der Typ gemacht hat da quasi. Das ist das, was er quasi getan hat. Er hat an der Tür geklopft Genau, Peng, und Peng, Peng, Peng gesagt Peng, und fertig so. Weil das ja auch überhaupt nicht ein total verrückter linksextremer Heini ist, der von früh bis spät sich drüber nachdenkt, dass seine Feinde da irgendwie sonst was für Qualen irgendwie durchstehen sollen oder so. Nee, nee, Peng. nee, kein bisschen. Den Eindruck macht er überhaupt nicht. Es gab ja auch dieses wunderbare Interview von dem, wo er da mit seinen feministischen Thesen da irgendwie angefangen hat und das, wenn irgendwie, sie hatten da irgendwelche so quotierte Rednerlisten irgendwie aufgestellt und da hat er auch ganz stolz erzählt, dass dann, wenn da keine Frau mehr ist, dann die Männer auch nicht mehr weiterreden dürfen und so. Und da Ach siehst du halt so so. diese autoritäre Denken bei den Leuten, wenn sie schon richtig glücklich über sowas sind, wenn sie schon richtig glücklich darüber sind, zu sagen, irgendwelche einzelnen Personen werden hier irgendwie beurteilt nach ihrem Geschlecht und so und dürfen dann irgendwas nicht mehr tun, weil ihm das irgendwie ideologisch in den Kram passt. So, das ist dieser Typ. Übrigens haben die jetzt gerade durch dieses Segment, was sie gezeigt haben, ganz klar eben Leuten gezeigt, weißt du was, wenn du irgendwie buchstäblich vor der Tür jemanden hast, der mit einer Pistole dasteht, aber halt einfach nicht abdrückt, kannst du einfach die Tür zumachen. So. So, und da ist auch schon dann komplett das Ding gegessen mit, ja, Worte führen zu Taten. Die können nicht mal Taten führen Ja, zu eben. Taten. Also ich meine, die können das gleiche Ding können sie auch malen mit einem, den sie als Don Alfonso verkleiden Ja, meine ich und auch. irgendwie vor die Tür stellen und dann steht er da und schreibt auf seinen Blog irgendwie seinen nächsten Artikel Ja, irgendwie und dann macht jemand einfach die und Tür sagt vor ihm zu. Ja. ha und isst ein Stück Kuchen, ja. Genau. Deswegen will ich ja nicht, dass der meine Adresse hat. Ja, Aber ich finde, was hier fehlt, ist so das Übliche, was ich bei Valulis sonst so kriege. Also ich habe noch nichts über Trump oder die AfD oder so gehört. Ja, da kommt dann Ja, jemand. immerhin hat er ja schon gesagt, Peinlich jetzt von und dann Rechten so schon gefremdet. sehr verängstigend. Und das war nicht der einzige Tweet von ihm, der in so eine Richtung ging. Denke, ein Vermieterschwein persönlich zu erschuten kann hilfreich sein, aber muss nicht notwendig Voraussetzung sein. Oder? Sollte Jeff Bezos eines Tages unerwartet den Folgen einer Sprengstoffverletzung erliegen, käme ich nicht umher, eine klammheimliche Freude zu verspüren. Klammheimliche Freude oder doch eher sowas? Da hast du Trump. Ist er Trump, Trump genau. Ich habe ja gesagt, ich habe den Beitrag schon mal gesehen. Das war sozusagen ein rhetorischer Vorgriff. Ach so, das meinte ich. Ja, und das sollte jetzt irgendwie bedeuten, Trump findet das gut, wenn reiche Leute irgendwie sterben, oder was? Nein, das war nur einfach für die Leute, die so im Halbschlaf zugucken, weißt du, so ein Trump. Ja, das war so ein Nervenkitzler, ja. Das ist wie wenn du so ein Lachenschild anmachst. Also hier, politische Witze. Allerdings. Ach so, Trump mag Jeff Bezos auch nicht, bei dem die Washington Post gehört, ja, sehr schön. Und das ist aber auch nicht kritikwürdig vom öffentlichen Rundfunk, weil wie interessiert das schon, wenn ein reicher Typ sich irgendwie eine Zeitung kaufen kann? Dann könnte er immer noch von abschreiben, ist so alles gut, oder wie? Also. Ja. Heimlich ist da jetzt gar nichts mehr, weil die Tweets nämlich einem Mitglied der jungen Liberalen aufgefallen sind. Der fragt darauf hin. Sag mal, Users, stellt ein solches Mitglied für euch kein Problem dar? Ja, und das war auch schon der Startschuss für andere Medien, sich die Tweets und den dazugehörigen Bengt genauer anzuschauen. Die Bild schreibt über verstörende Gewaltfantasien eines Berliner Juso-Funktionärs. Wow, Bild, ist das nicht ein bisschen zu dick aufgetragen? Aber es ist genau dasselbe, was das ZDF immer schreibt, so in irgendwelche privaten Facebook-Gruppen von AfD-Leuten und so. Ich sind nur Schnüffel. Weiß nicht. Gutes Standbild. Okay. Ich glaube, das der ist. Der Bildartikel. Mach weiter. Entfachte dann eine heftige Diskussion auf Twitter. Viele aus den eigenen SPD-Reihen haben sich bereits ausdrücklich von ihm distanziert. Langsam reicht es, lieber Bengt. Die Androhung letaler Gewalt gegenüber politischen Gegnern ist nicht mit einer demokratischen Jugendorganisation vereinbar. Sondern... Das war jetzt gerade eine Person, die es geschrieben hat, wenn ich es richtig gesehen habe. Nicht irgendein Verband oder so. Das sind grobe und schwere Verstöße gegen die Verfassung und des Grundgesetzes. Jawohl. Und was sagt Bank zu den Vorwürfen von seinen Parteigenossen? Mach doch eine Petition oder so. Tja, das Internet entscheidet sich schließlich tatsächlich für oder so und hat kurz darauf Banks Rücktritt gefordert. Seine Reaktion? Noch am Wochenende hat er seinen Twitter-Account auf privat gestellt und bei Facebook sorry gesagt. Hiermit bitte ich um Entschuldigung für meine dummen und unbedachten Äußerungen. Als Konsequenz lege ich hiermit meine Ämter. Und der wird auch hauptsächlich seinen Twitch-Kanal promoten oder so. Keine Ahnung. Ich glaube, letztes Jahr so einen, oder? Letztes Jahr. Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, das, was sie hier nicht hervorgehoben haben, da ist halt eben das Fleisch drin. Mir ist klar geworden, dass diese Äußerungen als Aufforderung zu Gewalt verstanden werden könnten. Ja. Ach so, klar. Aber wie dumm, dass man so missverstanden wird, Mann, ne? Der Zuschauer Urtika sagt, wir werden sie jagen, ist eindeutig. Ich will Leute erschießen. Naja, ist halt, könnte verstanden werden, ne? Ja, wir werden sie jagen. Was ein dummer Kinderspruch im Vergleich mit dem, was der Typ hier von sich gibt. Wie lange haben wir darüber geredet? Bringen die heute noch. Das ist ja das, was ich meine. Das ist fest drin in den Textbausteinen, bei denen das schmieren die bei jeder passenden Gelegenheit wieder aufs Brot drauf. Ist auch egal, wenn das 10 oder 100 Jahre her ist. Die Scheiße wird immer wieder rausgekramt und als Beweis genommen und genauso wie tausend andere Sachen. Ja, und von diesem Zeug hier, da heißt es nach dem Motto, ja, das ist ja nur ein Witz, der verunglückt ist oder wie auch immer. Ich lehne Gewalt gegen Menschen als Mittel der politischen Auseinandersetzung strikt ab. Ja, ganz bestimmt. Wenn Leute hier ein Wort für suchen, für die ganze Situation, dann ist es kognitive Dissonanz. Okay, das ist der Begriff dafür. Zweierlei Maß halt und dann einfach dem einen lassen wir es durchgehen, dem anderen den verächten wir. Ja, es geht darum, wer was macht, ne? Nicht darum, was gemacht wird. Das ist wer was macht und gegen wen es gerichtet ist. Das alte Problem, ja. Wieder. Vor allem aus der rechten Ecke prasselt es weiter auf ihn ein. Und natürlich ist auch die AfD ganz vorne mit dabei, denn die fühlt sich sogar verantwortlich für den Rücktritt Bengts. AfD wirkt, schreibt Beatrix von Storch. Zumindest musste Bengt er, der Jungsozialist mit den Mordfantasien, nun von seinen Parteiämtern zurücktreten. Ja, aber was? Das ist doch ganz normal passiert ohne AfD. Ich meine, dann kann sich doch... Ja, das ist ganz normal passiert und du hast auch gerade gesagt, weswegen. Nämlich wegen den Jugendliberalen, die da nachgefragt haben, immer wieder nachgehakt haben und nicht wegen so Leuten wie dir. Vor allem hat er gesagt, ja auch davor, buchstäblich im Satz davor, hat er gesagt, dass es weiter auf den Typen ein irgendwie prasselte von rechts, weißt du. Ja. Und dann kommt eine rechte Partei daher und sagt das halt und dann heißt es so, was hat die AfD damit zu tun? Naja, das war halt rhetorisch gemeint, dass AfD wirkt, okay. Die sehen sich als Repräsentanten für halt eben Mitte rechts bis rechts, halt, weißt du so. Ich doch auch Beatrix von Storch an einem Bahnhof stellen und wenn Zug planmäßig einfährt, rufen, AfD wirkt. Das alles wurde so krass, dass einige plötzlich sogar Mitleid hatten. Und schwupps war der Hashtag Solidarität mit Bengt geboren. Und Mitleid, ja. Die hatten Mitleid. Ganz viel Mitleid. Genau. Und dann wollten sie Springer erschuten. Eine Schmalspur-Antifa ist vor der Springer hoch rausgezogen hier. Schön unauffällig in der Nacht. Und die Jugend der Linken schreibt, weil sich Linke nie vor Rechten hertreiben lassen dürfen. Hashtag Solidarität. Und das hat jetzt vollkommen die Köpfe im Internet schmelzen lassen. Denn wenn ich die Entschuldigung von Bengt ernst nehme und sage, okay, das war ein Shitposting, junger Mann, bla bla bla. Und wenn ich mich dann darauf gegen die Hetze gegen ihn stelle. Shitposting, das gefällt mir auch. Bei diesem Ding eben von dem Asta, da hieß es übrigens Bullshitposting. Das wäre ein sogenanntes Bullshitposting. Und jetzt ist hier Shitposting, ja, aber diese ganzen irgendwie KZ-Pepe und dieses ganze Zeug, das ist alles kein Shitposting. Ne? Dieses Keck und dieses Zeug, das ist alles kein Shitposting. Das ist alles Teil der rechten Weltverschwörung. Da kann man 30.000 Bücher drüber schreiben, weil diese Scheiße. Ja. Das ist alles geplant, das ist alles ganz genau 4D-Schach. Wer da was irgendwie sagt, damit hinterher das und jenes bei rauskommt mit der Gesellschaft, genau. Das wisst ihr alles, das ist alles klar, so, aber das ist doch nur Shitposting. Wenn die halt hingehen und Linke zur Analyse von rechten Texten und Witzen und so Tweets und so oder Drama halt ins Studio holen, warum holen die sich keine Rechten, um Linke zu analysieren? Mann, Alter, so unausgeglichen, Mann. Ja, Sekunde, ich musste mal kurz drauf drücken, damit mein Monitor nicht ausgeht. So, jetzt geht's weiter. Dann ist das Hashtag Solidarität mit Bengt voll okay. Aber wenn ich weiterhin glaube, mit dem Hashtag sollen die Mordfantasien unterstützt werden und relativiert werden, dann passiert Folgendes. Ich habe noch was vorbereitet, um das Internet anschaulich euch darzustellen. Das hier sind die Leute, die glauben, dass das Hashtag weiterhin Mordfantasien entschuldigen soll. Und das hier ist das Hashtag. Und jetzt passiert Folgendes, wenn diese Leute auf das Hashtag treffen, so, dann geht das Internet auf und kocht über und läuft und es wird sehr, sehr hässlich. Riecht aber sehr lecker. Markus. Ja? Die politischste Frage, die uns jetzt beschäftigt, welche Brause? Ja, ich hatte es schon erwartet. Ich glaube, ich kann mich nur unsympathisch machen. Hast du noch Waldmeister? Ist da noch da Waldmeister? Kommt jetzt auch selbstverständlich, nichts mehr. Waldmeister. Ja, außer doofes Zeug gelabert, ne? Ja. Nee, da kommt nichts mehr. Also nichts mehr zum Thema. Kannst du an der Stelle beenden. Aber hier kommt noch was zum Thema. Das ist die nächste Dame. Oh, ausgerechnet. Auch vom öffentlichen Rundfunk. Das ist hier der YouTube-Kanal. Ja, über extra drei, was habe ich mich wieder aufgeregt über die YouTube-Kanal ZDF Comedy. Ne, wohlgemerkt. Ja, genau. Ist das eine Komikerin? Ja, das ist eine Komikerin. Die erklärt uns jetzt, wie die Welt funktioniert. Das ist eine Komikerin und das ist Gebührenkomik, Gemeinwohl, Witz, der nicht lustig ist. Und natürlich, ne, wie sie alle plötzlich kommen. und sich drum kümmern, dass da das entschuldigt wird, so, ne, dass es alles halb so wild ist und dass man sich auch entschuldigt hat und so weiter und so fort, ne, wie wichtig das plötzlich allen Leuten ist. Es ist schon lustig auf jeden Fall. Es ist schon, es macht einen schon ein bisschen nachdenklich auf jeden Fall. Wie jetzt, wer hat sich wo entschuldigt? Was meinst du genau? Naja, dieser Typ angeblich, mit dem, was wir gerade gesehen haben, ja. So, ja, okay. Ja, aber auf jeden Fall, wie sie sich da alle drauf stürzen, ne? Da haben wir genau das gegenteilige Ding von dem, was beim Alfonso ist. Da müssen wir uns alle draufschmeißen und noch einen draufsetzen und irgendwie sagen, wie furchtbar ist und wie unzumutbar und dass das doch nicht sein kann, dass der irgendwo nochmal wieder einen Fuß auf den Boden kriegt und irgendwo publizieren darf und so. Und die haben jetzt, ach, ja, diese Rechten, die das hier jetzt fordern und in Wahrheit ist das doch alles ganz lustig und müssen wir jetzt alles entschuldigen und verharmlosen, damit wir hier bloß nicht zu genau hingucken hier mit dem Kram. Irgendwie so ein bisschen den Vibe hat das für mich. Aber ja, ich spiele nochmal ab, was die Dame hier sagt. We're sorry. Die Jugendorganisation der SPD ist seit ein paar Tagen das Zentrum eines Skandals. Finden zumindest die Bild, die BZ und die Welt. Und so schwer es mir fällt, das auszusprechen, ich fürchte, sie haben ein ganz kleines bisschen recht. Ganz kleines bisschen, ja. Ganz, aber auch nur wirklich ein ganz kleines bisschen. Der Teil der SPD, dem das S so wichtig ist, dass er der restlichen Partei nur das P und das D übrig lässt. Ein Vorstandsmitglied dieser Jusos in Berlin hat nun auf Twitter Mordfantasien gegen Jungliberale geäußert. Er hat geschrieben, Jungliberale erschuten, also erschießen. Wann? Das ist nicht sein erster Tweet in diese Richtung. Er wollte auch schon mal Vermieter erschießen und sich über den potenziellen Tod von Jeff Bezos freuen. Und ich habe überhaupt keine Lust, deshalb empört zu sein. Ich meine, der Typ ist jung. Ja, so ist das halt, ne? Also, jung, ja. Nein. Dann geht das halt. Ich habe keine Lust, mich zu empören, weil der Typ ist ja auch von meiner politischen Seite so. Und warum soll ich das schlimm finden? Weil wir stehen ja eigentlich nur für Gerechtigkeit und das Gute. Ja, der Weinstein, der ist auch jung, so, der hat halt Sachen gemacht und so, ist okay. Ist so. Was ist das für eine fucking Ausrede, Mann? Er wollte nur Leute aufrütteln. Schlafschafe, Wachrütteln wahrscheinlich. Ja, das ist wahrscheinlich Punching Up, ne? Wenn du als Jusos gegen die Jungliberalen was sagst, dann ist es ja Punching Up, weil die haben wahrscheinlich die ganze Macht in der Gesellschaft, die Liberalen in Deutschland. Da geht es nicht, ne? Also. Ja, klar. Da macht man halt mal Fehler, der lernt es schon noch. Das würde ich zumindest gerne denken. Immerhin ist er in der SPD. Wenn ich an die SPD denke, dann bin ich nicht wütend. Wenn ich an die SPD denke, befällt mich eine merkwürdige Kombination aus Langeweile und Mitleid. Außerdem, Hass im Netz kommt überwiegend von rechts. Das habe ich selbst oft genug erfahren. Da rege ich mich doch jetzt nicht über einen von den Jusos auf. Ja, du siehst ja die andere Seite auch nicht. Willst du das dann auch merken? Sprüche, auf einen, was für Sprüche. Digga, dadurch entlarvt sie sich ja selbst, weißt du, die sagt dann ganz klar, mein politischer Bias ist so krass, dass wenn es von rechts kommt, ist das ein Problem für mich, aber nicht wegen dem Hass, nein, ich lüge euch an deswegen, der Hass sei das Problem, nein, die Rechten sind das Problem, der Hass ist nur so das Symptom daran, daran kann ich festhalten, aber wenn die Linken halt einfach genau denselben Hass halt eben raushauen, dann heißt es so, nee, darüber rege ich mich jetzt nicht auf, nee. Ja, und vor allem, ich meine, sie buchstabiert es ja aus. Nach dem Motto, ja, mich betrifft das ja nicht so. Mich ärgern die anderen Leute hier. Also ist hier ja praktisch nichts passiert, weil, also. Weißt du, die sagt das so, als sei eine Kugel, die von Rechten auf dich geschossen wird, irgendwie bitterer und schlimmer und die Kugel von irgendwelchen Linken wäre irgendwie süßer und angenehmer. Das ist einfach so dumm, Alter. Mann. Das ist nur ein Shitposting. Das ist Gemeinwohl-Shitposting hier. So, das ist dieses ganze Format hier. Aber vielleicht sollte ich. Vielleicht sollten wir alle. Wenn der 28-jährige Philipp Amthor käuflich ist, rufen alle Links der CDU Rücktritt. Und die CDU sagt, ja, naja, der ist halt nur jung, der lernt das schon noch. Wobei sich bei der CDU die Frage stellt, was Amthor da noch lernen soll. Sich. Ja, Frau Schwesig, sage ich da nur. Mich erwischen zu lassen? Wenn die 22-jährige Jana aus Kassel sich mit Sophie Scholl vergleicht, rufen alle mit Restverstand Skandal und alle... Da rufen alle Skandal, ja. Das ist scheißegal. Das ist wirklich scheißegal, Mädchen. Irgendwelche Leute, die sich irgendwo hinstellen und irgendwelchen Humbug reden, die nichts zu bestimmen haben. Und über sich selber, sich einfach selber mit irgendwelchen Leuten vergleichen in der Geschichte oder so. Ja, das ist scheißegal. Das ist wirklich, wirklich scheißegal. Und da, wer da Skandal ruft, der hat sie nicht mehr alle an der Latte. Also tut mir leid. Das ist komplette. Das ist sich beschäftigen mit Schwachsinn, der wirklich vollkommen scheißegal ist. Da rufen alle Skandal, ja. Wenn die da alle Skandal rufen, Kleiner Funfact am Rande: Der Südwestrundfunk hat angekündigt, ein Instagram-Profil für Sophie Scholl zu eröffnen, das dann. von einer Schauspielerin bespielt werden soll. Aber Jana aus Kassel ist natürlich ein Problem. Das war Sophie Scholl, war das nicht die Dingens? Die Anne Frau, war es nicht Anne Nee, das war Frank? Sophie Scholl. Okay. Das ist ein neues Projekt. Weiß ich, vielleicht Okay. gab es schon mal eins mit Anne Frank auf jeden Fall. Ja, gibt es Ja, ein aber Projekt. eben, also da kann man ja von halten, was man will, von dem, was diese Tante Eben. da irgendwie auf dieser Demo irgendwie gesagt hat. Aber das ist jemand, wo ihr wirklich sagen müsst, naja, das ist halt eine Dame, die irgendwas auf einer Demo sagt und vielleicht muss sie damit auch rechnen, dass das dann die Leute irgendwie ja, sich anschauen und so, weil das ja irgendwo in der Öffentlichkeit ist oder so, aber wo man auch wirklich noch ein bisschen auch als Medien die Verantwortung hat, diese Dame da jetzt nicht komplett fertig zu machen, weil die mal Pech beim Nachdenken gehabt hat oder so. Vollkommen egal, was man jetzt davon hält, aber das irgendwie zum gesamtgesellschaftlichen Skandal hochzujazzen, das ist wirklich peinlich. Das ist wirklich bescheuert. Das ist wirklich ein Armutszeugnis. Alle anderen sagen, ja, naja, die ist ja noch jung. Und wenn der 21-jährige Bengt Rüstemeier von den Jusos Jungliberale erschießen will, sagen plötzlich viel zu viele Linke, ey, ja, war doch nur ein Witz, komm, der ist erst 21. Konsequent ist das nicht, aber Konsequenz ist ja auch anstrengend. Ich merke das auch an mir selbst. Wenn ich ein Foto von Christian Lindner sehe, kriege ich schlechte Laune. Aber wenn ich ein Foto von Christian Lindner sehe, der mitten in der Pandemie vor einem Club jemanden umarmt, dann werfe ich ihm Inkonsequenz und Rücksichtslosigkeit vor. Was für ein Ja, und Outing, das hat dann irgendwas jetzt damit zu tun mit Leute erschießen oder was? Ja, der Linde hat ja auch Leute umarmt und hier sollen jetzt Leute erschossen werden. Ist ja praktisch das Gleiche in der Pandemie, nein, oder? Chris, nee, das geht darum, dass sie hier jetzt sagt, Konsequenz ist schwer und das ist ein Beispiel, was sie aufbaut, so eine Parabel. Christian Lindner und dann kommt jetzt noch der nächste Teil, also schauen wir einfach mal weiter. Also sie mag Christian Lindner nicht und sie mag den auch nicht, wenn er wen umarmt und das ist inkonsequent oder was? Nein, nein, nein, Ja, nein. sie hat doch dann auch gesagt, dass sie dann aber sachlich bleiben will oder so. Das ist nicht die komplette Aussage. Die zweite Hälfte kommt jetzt und Wenn dann. ich aber ein Foto von der grünen Politikerin Ricarda Lang sehe, die mit einer großen McDonald's-Tüte im Zug sitzt, denke ich, jetzt gesteht der Frau doch mal einen schwachen Moment zu. Es ist wahnsinnig verlockend, nur zweierlei Was Maß die zu Sonne messen. denkt. Und was wir überhaupt nicht mehr messen, ist den Grad unserer Empörung. Wenn eine grünen Politikerin etwas bei McDonald's kauft, ist das Grund für Kritik. Aber kein Be Aber zu vergleichen mit, wenn man Leute erschießen will, oder was? Ungefähr. Ja, Sind ja auch das scheint Bürger ja für so, weil das erschossen ist ja worden. jetzt irgendwie relevant hier in diesem Zusammenhang. Ja. Berechtigter Anlass für Beleidigungen und Bodyshaming. Bescheuert. Wenn Philipp Amthor ist, kann man daran politisch so ziemlich alles kritisieren, aber nicht sein Aussehen. Und auch bei Bengt Rüstemeier von den Jusos muss die Politisch, ja, was kritisierst du denn hier politisch auf dem Kanal ZDF Comedy von unserem Geld? Sollst du da politisch sein, ja? Brauchen wir das? Ist das dieses Gemeinwohl-Ding, was wir brauchen? Ich Lustig war das auch noch nicht. Ich dachte, Comedy soll auch unterhaltsam sein. Und das vermisse ich hier Naja, nicht eigentlich fürs am Gemeinwohl. Du musst erst mal Das fand ich mal überlegen, kurzweilig immer. ob dieses Lachen überhaupt politisch gerechtfertigt ist hier in diesem Zusammenhang. Also. Empörung maßvoll bleiben. Ich habe mir die Kommentare unter seiner Entschuldigung durchgelesen, die er auf Facebook gepostet hat. Und ganz ehrlich, die sind schon krass. Was vielleicht auch daran liegt, dass der Springer Verlag beschlossen hat, ihm ein paar sachliche und zu. Ja, die sind jetzt schuld daran natürlich, genau. Die haben quasi gesagt, Leute, macht den Typen fertig, schreibt da in den Kommentaren rein, dass er sich erhängen soll oder was Ah, weiß der ich nicht Donald was. Fonso-Effekt. Das macht mal sofort bitte. Das wollen wir. Liebe Grüße, euer Springer So. Verlag. Das haben die getan, weil alles andere kann ja nicht stimmen. Und gerade haben wir über Doppelmoral geredet, aber jetzt ist es bei dem Typen, ist es nur ein Witz. Und wenn die jetzt darüber berichten, dann sind die quasi schuld daran, dass dem irgendwas passiert. Weil die das quasi wollten und das genauso gemacht haben und bla bla. Ja, Doppelmoral. Ist echt schwierig. Ja, merke ich. Ich glaube, das war jetzt der Witz, oder? Ja, jetzt verstehe ich's. Begreifen. entsprechende Schlagzeilen zu widmen. Hier zum Beispiel ein paar Kommentare. Sie sind einfach nur widerlich, Herr Rüstemeier, eine durch und durch asoziale Sekundärexistenz. Sie können froh sein, wenn Sie körperlich unversehrt aus der Sache kommen. Krank, schlimmer als die Sozis von 1933. Sie sind ein Nazi für mich, krankes, kaputtes Hirn. In der Hitlerjugend wären Sie bestens aufgehoben. Oder auch schön, Junge, du leckst doch wirklich am Eis vorbei. Interessant übrigens, dass gerade die Rechten gerne Linke als Nazis beschimpfen. Man könnte fast meinen, dass sogar Nazis wissen, dass Nazis nicht unbedingt die besten aller Menschen sind. Aber zurück zu Herrn Rüstemeier. Ja, die Empörung sollte maßvoll bleiben. Aber es wäre schon schön, wenn sie trotzdem vorhanden wäre. Und zwar nicht nur bei den politischen Gegnerinnen. Immerhin hier Moment, ich habe jetzt einen Moment gebraucht, um über den Satz nachzudenken. Aber das ist ja wohl das Dümmste, was ich seit langer Zeit gehört habe. Dass den Nazis, wenn sie Nazi als Schimpfwort gebrauchen, klar werden müsste, dass Nazis vielleicht keine guten Menschen sind. Das Problem, da hast du das Problem fast getroffen, Rosetti. Weil nämlich das Ding ist, die Leute, die einen Linken einen Nazi nennen, sind mit großer Wahrscheinlichkeit keine Nazis. Die würden dann was anderes sagen. Da gibt es genug Worte, die ich hier nicht wiederholen will. Aber wenn jemand einen Linken mit extremistischen, totalitären, autoritären Fantasien einen Nazi nennt, dann ist er mit Sicherheit keiner. Jetzt, Fun Fact ist halt einfach so, das macht echt keinen Sinn, was sie gesagt hat. Es ist gut, dass du das aufgreifst, weil Nazis haben kein Problem damit, als Nazis bezeichnet zu werden, wenn sie es sind. So, wenn du dich widersetzt und sagst, ich bin kein Nazi, so, dann ist es ganz klar, dass du halt allein da schon so Aussage gegen Aussage hast. So, aber Nazis würden niemals Nazis negativ als Nazis bezeichnen. Hey du, Arschloch! Ja, das Ganze rührt halt daraus, dass sie halt denkt, ja, es können ja nur Nazis, wer würde denn sonst darauf kommentieren? Ja, die sind garantiert genauso rechts. Ist doch klar, dass es ein Joke ist. Die sind genauso rechts wie die Leute, die sie kritisieren, wenn sie über welchen Bullshit redet. Garantiert sind die genauso rechts. Und natürlich auch mit dem Hinweis auf die Bild und auf die Welt. Also Bild- und Weltleser sind Nazis. Ist ja auch klar. Sicher, klar. Ja. Ne? Also. Vor allem dieser eine, der da schreibt mit den Fahrrädern. Das ist auch nur eine lustige Idee, öffentlich über das Erschießen von Menschen zu fantasieren. Danach gab es tagelang in den Twitter-Trends den Hashtag Solidarität mit Bengt, unter dem ihm Leute zur Seite sprangen und die Berliner Jusos kritisierten, weil sie ihn zum Rücktritt aufgefordert hatten. Und ich verstehe den Drang, jemanden aus dem eigenen politischen Team gegen die Bild, die bösen Rechten und die ja durchaus unsympathische FDP zu verteidigen. Aber muss das so kritiklos sein? Meine Empörung wächst, je näher die durchaus unsympathische FDP. Also das möchte ich gerne klippen und es gewissen Mitgliedern von der FDP im Dauerloop vorspielen. Mach Weil das. Das sind Mach nämlich das. Genau diese Leute, von denen sie meinen, dass sie ihre zukünftigen Wähler irgendwie werden. Ne? Solche Leute hier. Und die haben das sowieso in ihrer Birne drin, dass die ja total scheiße sind und bei jeder passenden Gelegenheit, keine Ahnung, das Falsche machen oder so, irgendwelche Leute umarmen oder irgendwelche Dinge. Ja. Ich habe mir den Eindruck, sie dreht sich irgendwie ein paar Mal im Kreis und kommt dann immer wieder bei den Rechten raus. Und wenn nicht, dann dreht sie sich noch ein bisschen weiter, bis sie dann wieder bei den Rechten rauskommt oder so. Der Mensch, der so etwas schreibt, meinen eigenen politischen Ansichten ist. Schließlich bringt er dadurch lautere Ziele in Verruf. Er gibt denen Futter, die noch immer an die Hufeisentheorie glauben wollen. Die da immer noch dran glauben wollen, ja. Genau. Die da unbedingt dran glauben wollen. Diese dumme, falsche Sache. Der Onkel Bengt ist ein Beweis dafür, dass diese Theorie einfach stimmt. Ja. Und das kannst du nicht weglabern, Tante. Nee, Linke und Rechte sind im Endeffekt, sind dann so politisch gesehen, sind Menschen so Partikel, aber wenn man nicht hinschaut, sind sie Wellen, ja, das ist so quantenmechanisch, weißt du, so wobbeln die da so durch von links nach rechts extrem. Ja, der bringt doch nur die guten Dinge in Verruf, so. Das ist so. Meine Güte, ey. Links und Rechtsextrem sind dabei nicht die richtigen Dimensionen, sondern halt einfach wie kollektivistisch eine Ideologie ist. Das ist diese eindeutige Dimension, nach der man messen soll. Nicht links und rechtsextrem, sondern kollektivistisch. Auf jeden Fall dieses Mittel kannst du wegradieren und dann kannst du hinschreiben, hier die nervigen Die nervigen Liberalen und so und diese ganzen Rechten, die mich kritisieren und so. Nee, du musst Mitte streichen und da oben rechts hinschreiben und rechts unten dann auch streichen, dann ist das okay. Aber was ich wichtig finde zu erwähnen, ich finde, das ist nicht nur die kollektivistische Geschichte, es ist auch einfach die Radikalität und der Fundamentalismus. Also wie wir es hier ja haben, linksextrem und links, also wir haben die SPD und wir haben Leute, die sagen, wir brauchen Kommunismus. Und rechts hatten wir mal die CDU und Leute, die sagen, Adolf did nothing wrong. Also es geht schon auch darum, wie sehr du deiner eigenen Ideologie anheimfällst und wie sehr du welche Mittel du wählen würdest, um sie im Zweifelsfall durchzusetzen. Also wie gesagt, ja, yes, die Dimension, die eine ist halt eben kollektivistisch oder individualistisch und die andere, könnte man sagen, ist halt totalitär oder libertär, weißt du, so, ja. Und ja, sorry, aber... Und der Debatte. Hass im Netz ist nicht neu. Wir kennen ihn. Wir wissen, wie gefährlich... Das schadet der Debatte, ja. Das schadet alles der Debatte. Und was auch immer die Debatte jetzt sein soll. Ja. Die Debatte, dass alles Linke ja gut und richtig ist und alles Liberale nervig und... Naja, nach deren Dings ist eine Debatte ja auch, wenn nur... Also eine Debatte über Rassismus ist für die nur, wenn halt da die üblichen Verdächtigen sitzen. Ja, wenn die richtigen Talking Points gesagt wurden und unkritisch so als korrekt wahrgenommen wurden, ja. Und am Ende nehmen sich alle an der Hand und im Kreis und sagen, ja, war gut heute. Wir haben volle Übereinstimmung erreicht. Ja, wenn der Lindner das nicht schon geschafft hat, irgendwie das sich umarmen in Verruf zu bringen durch sein rechtes Gebaren. Du kannst halt nicht kollektivistische, totalitäre Ideologen so irgendwie an den Tisch sitzen lassen oder ranbringen wollen und da behalten, ja, von Liberalismus und Individualismus und Freiheitlichkeit und so. Das funktioniert nicht. Die werden einfach sagen, ja, cool, cool, und dann buchstäblich Liberals get the bullet too. Weißt du, so das, oh. Mann, die wollen einander ausschalten, verstehst du das? So, du selbst bist denen genauso eine Zielscheibe, weil du eben nicht auf deren Seite bist, also bist du gegen sie. So, oh Gott, Alter. Meine Fresse. Ehrlicher ist, was er bewirkt und dass er nicht immer im Netz bleibt. Kein Vorstandsmitglied der Jusos kann sich auf Naivität berufen. Ja, wir wissen auch, dass 80-90% der Hasskriminalität und 3/4 aller Hasspostings von rechts kommen. Aber das ist... Wir wissen das, ja. Woher wissen wir das denn? Wir wissen das daher, weil wir alles andere als Witz wahrnehmen, ja. Ja, weißt du, kommen auch 3/4 der Gewalt auch von rechts. So, also komm, ey. Hat den Worten für unsere Taten. Das ist noch lange kein Grund, da unbedingt aufholen zu wollen. Das war die neue Folge von Bosetti will reden. Boah, war das spannend. Also, ach so, unsagbar unlustig und ich war, warum sollte sich die Scheiße jemand angucken? Also. Vor allem auch zum Ende hin. Ja, Entschuldigung, ne, damit wir halt wissen, dass das Linke, was ja nur zu unserem Allerbesten ist, jetzt hier so ein bisschen beschädigt wurde durch diese furchtbaren Rechten, die da jetzt so ein riesen Drama draus gemacht haben, obwohl wir uns doch eigentlich um die wirklichen Skandale kümmern sollten, wie Jana aus Kassel, die irgendwas redet. Was macht die sonst bei dem Kanal? Comedy war das für mich, ne? Ja, das ist ja Comedy. Das ist Staatsgemeinwohl-Comedy. Das ist ja das Level. Also. Das ist so hart arrogant, gepaart mit so einem Framing, das halt inhärent rechts mit Hetze verbindet, dass es sie buchstäblich sagt zum Schluss hin, weißt du was, überlassen wir das halt mal den Rechten, das mit der Hetze. Braucht man nicht unbedingt aufholen wollen. Weißt du, so nein, Alter. Das ist eben einfach genau, die redet ja von kognitiver Dissonanz in dem fucking Video und peilt nicht, dass sie selbst kognitive Dissonanz so tief drin sitzen hat, dass sie nicht einsieht, dass Linke genauso hetzen können und es auch tun wie Rechte. So, sorry, Alter. Nee, Mann. Ja, wir kriegen ein Gesetz wahrscheinlich zum Thema der sogenannten Feindeslisten. Und zwar wird, es gibt da als Beispiel wird diese Hashtag wir kriegen euch alle Liste mit 200 Namen angeführt. Was ich ganz interessant finde, das BKA forderte als erstes die Schaffung eines neuen Straftatbestands, der dann auch Outing politischer Gegner umfassen müsse, wie es die Antifa regelmäßig praktiziert. Im Gesetzentwurf gegen Hasskriminalität und Rechtsextremismus fehlte dann jedoch ein entsprechendes neues Delikt. Auch ein schönes Framing, ne? Gesetzentwurf gegen Hasskriminalität und Rechtsextremismus. Hat euch jemand gesagt, irgendwie, dass wir bei uns nicht, also eigentlich sollten wir, wenn, dann einen Gesetzentwurf gegen Hasskriminalität und Extremismus haben. Wir können uns doch nicht in unsere Gesetze schon das Bias reinschreiben. Was geht bei euch schief, Politiker? Eine böse Absicht sei nicht nötig, um das Ganze in Gang zu bringen. Also man muss die Leute nicht erschuten wollen, man muss nur eine Liste machen. Ich weiß es nicht. Ja. Die führen sich keine Telefonliste oder so. Wie vom BKA gewünscht, geht es nicht nur um Listen. Es genügt, wenn personenbezogene Daten einer einzigen Person verbreitet werden. Heinz Müller ist ein Nazi oder Merkel muss weg, sind Parolen, die unter den neuen Tatbestand fallen könnten. Merkel muss weg. Merkel muss weg. Geil. Super. Ja, das ist Doxing. Oder so. Das Verbreiten kann im Internet erfolgen, aber auch ganz altmodisch per Flugblatt oder Plakat. Auch das Posten in einer geschlossenen Chatgruppe kann ein Verbreiten sein, wenn die Teilnehmerzahl unüberschaubar groß ist. Der Gesetzentwurf erfasst allerdings keine Feindeslisten, die Extremisten nur für interne Zwecke anfertigen, ohne sie zu verbreiten. Alter Schwede. Also ich glaube, das ist hier, dieses Gesetz ist ein sogenanntes Shitposting, wenn ich das richtig verstehe. Momentan ist Schilder, ne? Schildbürgerstreiche oder so. Wenn man sich dann überlegt, was sie hier auch anführen, ist dann, dass die Listen des NSU wären dann straffrei gewesen. Weil die nicht weil die nicht. Aber war doch der Anlass, oder wie war das? Super. Aber das ist nun die neue Strafbarkeitsgrenze, dass Journalisten sich stets sachlich informativ über Missstände berichten müssen, weil sie sonst Gefahr laufen, wegen Gefährden der Veröffentlichung personenbezogener Daten bestraft zu werden. Was gilt für skandalisierend emotionale Berichterstattung, wenn etwa ein Kolumnist der SZ einen Fall brutaler, ungerechtfertigter Polizeigewalt anprangert? Oder wenn die Bild-Zeitung anklagend und schon immer gewusst habend über den Rückfall eines Sexualstraftäters im offenen Vollzug berichtet? Ja, sollten sich die Herrschaften vielleicht nochmal Gedanken machen. Also auf jeden Fall besteht noch genug Zeit, den Gesetzentwurf zur gefährdenden Veröffentlichung personenbezogener Daten gründlich zu prüfen und zu entschärfen, sagt hier die Legal Tribune Online. Ja, da kommt dann am Ende irgendwie ein Gesetz raus, wo man keine Listen anlegen darf oder so, außer privat. Oder also nicht gesetzständig, damit man nichts machen kann. Ah, Natascha Strobel, was geht? Ja, genau, Natascha Strobel hatte hier eine Dame geschrieben, finde diese Hexenjagd-Dynamik in der Juli-Bubble gerade echt interessant. Bengt hat sich entschuldigt und Ämter niedergelegt, der Landesverband hat sich distanziert. Es wurde alles erreicht, aber sie machen einfach immer weiter und können die Lust, die sie dabei verspüren, kaum verbergen. Wobei ich sagen muss, immer weiter. Also das Einzige, woran ich mich noch erinnern kann, ist, dass man die Juso Vorsitzende gefragt hat, die sich nämlich nicht geäußert hat zu dem Thema. Aber das Wichtige ist ja eigentlich von der Frau Strobel, was man da gerade nicht ganz gesehen hat, deswegen mache ich es nochmal in einem neuen Tab auf, der sich hoffentlich schnell lädt. Und vor allem auch immer weiter, ne? Aber das war alles geschrieben worden innerhalb von so 3 Tagen in so einem Fenster, 3-4 Tagen, vielleicht eine Woche, weißt du, aber nicht 2 Wochen, das ist schon eine Woche her jetzt, weißt du? So, wo sind jetzt die ganzen Tweets? Ja, sind halt vielleicht nur so Kultur, ein paar Witzchen, die Leute dann machen werden ab und zu. Aber das ist bei weitem nicht so ein Ding von, die machen einfach immer weiter, es hört nicht auf. Das lässt sich natürlich nicht. Auf jeden Fall schreibt sie, persönliche Zerstörung ist das Ziel, nicht einen politischen Punkt machen oder konkret was erreichen. Autoritäre und so weiter und so fort, was ich nicht mehr lesen kann. Und, ja klar, das ist das Übliche, was die linken Liberalen immer machen. Ne? Das eine zerstören, so. Nicht aus, das will ich halt erwähnen. Du kannst sowohl politische Ziele erreichen wollen und gleichzeitig persönlich jemanden vernichten wollen. Das ist ja eigentlich genau dieses Ding von Leute erschuten. Ja, aber politische Ziele erreichen. Also diese Leute, die kennen ja sowieso nur ein politisches Ziel. Und das ist Umstürzen von der Gesellschaft, Kommunismus einführen. Ja, und alles andere sind keine politischen Ziele, genau. Ja, alles andere ist rechter Hass oder so. Der vollständige Tweet lautet: Persönliche Zerstörung ist das Ziel, nicht einen politischen Punkt machen oder konkret etwas erreichen. Autoritäre Charaktere durch und durch. Ja, junge Liberale sind autoritäre Charaktere durch und durch. Wer kennt es nicht? Was Bescheid, die Natascha. Ja, genau. Das Ding, was ich eigentlich gesucht hatte, fällt mir gerade ein, war dieses, wo sie geschrieben hat, dass sie jetzt vom ORF nicht mehr, dass sie irgendwelche Sachen von ihr abgesagt haben, wo sie eigentlich gebucht war, um irgendwelche von ihre sogenannte Expertise dazu irgendwelchen Themen einfließen zu lassen. Und das hat so ein bisschen eine Diskussion gegeben, ob das denn jetzt nicht diese furchtbare Cancel Culture wäre, die man kritisieren muss. Und da habe ich mich so ein bisschen mit den Leuten gestritten und da wollte ich vielleicht nochmal euch fragen, was ihr davon dann haltet, weil meine Meinung an der Stelle war, diese Dame ist eine angebliche Extremismus-Expertin, ist selbst extrem. Wir sehen das ja auch an diesem Ding, was ich letzte Woche dabei hatte, wo sie hier vor noch nicht mal 7 Tagen, bevor dieses hier war, hier bei so einem Antifa-Treff da irgendwie gesprochen hat und so. Und diese Dame im öffentlichen Rundfunk nicht mehr einzuladen und mit sie da als Expertin auftreten zu lassen, ist aus meiner Sicht einfach nur überfällig. Und das bedeutet jetzt nicht, dass ich ihr, was bei diesen anderen Sachen ja immer mitschwingt, wo man dann immer die Leute direkt komplett vernichten möchte und will, dass sie nie wieder einen Fuß auf den Boden kriegen und am liebsten ihre Arbeitgeber gleich mit vernichten und alles andere. Das ist ja gerade nicht, was ich möchte, sondern im Endeffekt wünsche ich der Dame ja schon alles Gute für ihre Zukunft in einem Beruf, der ihr liegt im Vergleich zu dem, den sie hier im Moment hat. Mit was aus meiner Sicht einfach nur Kulturkampf ist und was ich nicht verstehen kann, dass man so jemanden, also wirklich so offensichtlich mit diesen ganzen Dingen, die wir hier beobachten können, die jeder, der ein bisschen rumgoogeln kann, feststellen kann, über die angebliche Expertise dieser Person. Also ja. Da halte ich das für Blödsinn, die dann auch weiterhin einzuladen in dieser. Und auch die Begründung an, wenn das ZDF jetzt sagt, wir haben uns in der Einschätzung der Expertise hier geirrt und suchen eigentlich jemand anders, dann ist es, würde ich sagen, eher keine Cancel Culture, wenn sie die canceln oder wenn sie die eben nicht mehr buchen, weil jetzt da so ein Shitstorm war, dann ist das schon eher Cancel Culture. Also eigentlich kommt es auf die Begründung etwas an, auf den Kontext. Okay. Also ich würde sagen, es kommt eher auf das an, was man erreichen möchte. Also wenn man erreichen möchte, dass diese Dame nicht mehr da zumindest im Moment mit ihrer aktuellen Einstellung da als Expertin hinhalten darf, was aus meiner Sicht halt eben kontraproduktiv ist. Also eine Extremismus-Expertin, die selbst extrem ist, die selbst extreme Dinge vertritt, die selbst ihre eigene Gruppe da irgendwie schützen möchte vor irgendwelchen empfundenen Gegnern und ja, dafür dann nichts, was man vermissen könnte oder so. Dafür dann diesen Ritterschlag da irgendwie bekommt von irgendwelchen öffentlichen Rundfunken, die irgendwie dieses Ziel scheinbar teilen scheinen, da irgendwelchen Leuten irgendwas anzuhängen, hier mit diesem Böhnert mit seinen 3 Likes und diesem Zeug. Ja, aber auf jeden Fall, da gab es eine riesen Diskussion und mir wurde vorgeworfen, ich würde da irgendwie Doppelmoral walten lassen, wenn ich der Meinung bin, dass man die Dame da in dieser Kapazität da nicht mehr anfragen sollte. Man kann sie ja anfragen, aber man kann ja auch die einordnen. Man kann auch sagen, Frau Strobel spricht sonst bei Antifa-Veranstaltungen. Frau Strobel, ja, für mich sieht das ein bisschen aus, als wenn die nicht mehr gebucht wird, weil sie aufgefallen sind, so nach dem Motto, Natascha hat keinen Sinn mehr, wir sind aufgefallen. Also. Ja, ich meine, das wäre ja auch richtig, wenn sie danach einfach nur Anrufe kriegen von Leuten, die sagen, sag mal, hackt's bei euch. Ja. Was wollen wir denn mit der? Was soll die uns denn sagen? Ja gut, aber das macht ja ein Fass auf. Da ist ja keiner mehr im Fernsehen über. Man. Da könnte ich ja fast einen Blogartikel in der Welt drüber schreiben. Ne? Nee, mach ich nicht. Dann nimm du nicht. Heißt es wieder, ich bin. Der Don vielleicht. Ja, und dieses hier auch ziemlich extremes Ding, was wenig irgendwie Aufmerksamkeit hatte. Also so 2, 3 von den üblichen Leuten, die auf sowas achten. Zum Beispiel die Anna Schneider heißt sie, glaube ich. von der Neuen Zürcher Zeitung, die hatte das geteilt die Woche über. Und mir ist es halt aufgefallen, das ist ja von der FAZ ein Artikel über die New York Times und einen langjährigen Autoren von denen, den sie jetzt geschasst haben, Donald McNeil hieß der, Wissenschaftsjournalist. Ja. Und ja, wie hier steht, der ist 67 Jahre alt, stieß 1976 zur New York Times, also wirklich einer von der alten Schule. Und den haben sie jetzt rausgeworfen wegen dem N-Wort, was er als Zitat in der Unterhaltung gebracht hat, die schon Jahre her ist. Also er hat es nicht selber irgendwelchen Leuten vorgeworfen oder so, die irgendwie so betitelt oder so, sondern er hat in passiver Rede da dieses Wort benutzt. Er hat nicht gesagt das N-Wort, sondern er hat es ausgesprochen und das ist hier für diese Leute Anlass zu sagen, dann musst du jetzt lieber gehen, lieber 67 Jahre alter Mann. Und Rassismus geht gar nicht, unabhängig vom Kontext oder so, haben sie, glaube ich, gesagt. Ja, genau, ne? Das ist der absolute Hammer und das wollte ich auch noch drauf hinaus. Dass auf die böse oder unschuldige Absicht nicht ankommen dürfe. Ne? Also es ist egal, warum, es ist egal, was. Wir haben einfach entschieden, du gehst nicht mehr, also musst du gehen. Konsequenzkündigung in der Chefredakteursprache, in Anführungsstrichen, der richtige nächste Schritt. Und also, wenn einem das keine Angst macht, dann weiß ich auch nicht. Also, dürfen die Schwarzen das denn noch? Wahrscheinlich ja, ne? Ja, denke ich mal, ne? Also, um die Situation nochmal klar zu machen, der wurde bei einem Medientermin gefragt von einem, ein Zwölfjähriger hat wohl dieses Wort benutzt. Und er hat halt gefragt, so in welchem Kontext das war, ob der vielleicht ein Lied zitiert hat oder irgendwie sowas. Und in dem Kontext hat er das Wort fallen lassen. Sehr beiläufig an sich sogar. Ne? Ja, es gibt wohl eigentlich auch, der hat sie in so einer anderen Artikel noch abgehoben, einen Unterschied zwischen dem N-Wort mit A am Ende und dem mit ER am Ende oder so. Ja, ist mir nicht ganz klar geworden, muss ich ehrlich sagen. Also das eine wäre irgendwie ein bisschen unverdächtiger und als Zitat erkennbar oder so. Das haben wir nicht so ohne weiteres. Ja, du meinst Ding. Dieses Jahr wahrscheinlich, oder? Ja, was ja, du genau. Eingereicht hattest. Das ja, habe ich auch nicht so ganz verstanden, aber hier war, ach ja, genau, hier, das hatte ich eigentlich jetzt noch mit reingenommen, diese Geschichte mit der Gewerkschaft. Also es gab hier wohl so ein bisschen hin und her und die Leute haben halt, also manche haben halt dieser Gewerkschaft vorgeworfen, warum sie sich da nicht schützend vor den Typen da vorgestellt haben und dass man das doch nicht gehen kann als Gewerkschaft. Sich da irgendwie jemanden so alleine zu lassen und so und andere Leute fanden es halt wieder richtig und so. Ja, die scheinen sich da richtig zu zupfen, ne? Ja, die lassen sich da auch spalten praktisch von dem Thema. Und dann hat er auch gesagt, irgendwie, wie kann es denn sein, dass wir die Meinung von den 20-Jährigen, die als Volontär anfangen oder so, höher hängen als die von unserem alten geschätzten Kollegen oder so. Ja. Ja. Ja, und vor allen Dingen, dass es komplett egal sein soll, was die Intention der Leute ist. Das ist ja gerade die Schweinerei. Also, dann geht halt nichts mehr. Da könnt ihr euren Laden zumachen, dann könnt ihr euren Journalismus begraben. Dann könnt ihr diesen Krempel da abmontieren und Praff da hinschreiben. Ja, schon. Zero Toleranz, sag ich mal. Gut. Ja, und das geht auch noch ein bisschen in die Richtung. Und zwar hatten wir letzte Woche über diese Geschichte gesprochen mit dieser letzten Instanz, dieser Laberei über Zigeunerschnitzel und so weiter und so fort, wo da erstmal die Leute alle der Meinung waren, dass man sich nicht so anstellen sollte und dass es wichtigere Dinge gibt, schlimmere Dinge und dass es alles halb so wild ist, was ich absolut unterstreichen will. Und da hat mir letzte Woche noch gesagt, ja, der Gottschalk sagt nichts dazu, bei dem ist ja eh alles egal, so, der ist ja schon so alt oder so. Aber scheinbar haben sie die jetzt auch noch beigekriegt. Der hat jetzt gesagt, ich werde gewisse Begriffe nicht mehr benutzen und diese nicht zähneknirschen vermeiden, weil es die Political Correctness verbietet, sondern weil einem Menschen mit meiner Eloquenz unzählige Worte zur Verfügung stehen, die weder missverständlich sind noch aus einer Denkschule kommen, die ausgedacht hat. Mein Weltbild entstand im letzten Jahrhundert und ich akzeptiere, dass da einiges justiert werden muss. Ein altes Hirn sollte in der Lage sein, neu zu denken. Das soll wahrscheinlich total aufgeschlossen und reif klingen oder so, wenn ich das hier so lese. Aber für mich klingt das nach 1984. Erst machen wir das Gehirn sauber und dann schießen wir es raus. Danach klingt das für mich. Ist das ein Zitat jetzt von Niggemeier oder von Gottschalk? Gottschalk. Okay. Ja, zumindest ja schade. Der so blöd. Absolut nicht nötig gehabt, das zu sagen. Ja, wir hatten sie doch die Sendung, die war doch auch, ist doch schon ein bisschen älter, zwei Monate oder so, und haben sie nochmal rausgekramt und ja, bei der Wiederholung ist es dann, bei der Wiederholung ist es irgendwem aufgefallen. Ja, aber warte mal, ganz kurz, ich habe gerade ein bisschen abgeschaltet, aber dieses Ding von erstmal machen wir das Gehirn sauber, dann schießen wir es raus, ist von 1984. Ja, habe ich doch gesagt. Genau, ja. Habe ich auch gesagt, dass ich kurz raus war. Ich habe nur Gottschalk gesagt und dann so was. Nee, Gottschalk hat das nicht gesagt. Ich sage, für mich klingt das so, wie das. Ach so, Gottschalk hat nicht gesagt, erst machen wir das Gehirn sauber, dann schießen wir es raus. Gottschalk hat 1984 geschrieben, da. Ja, George Gottschalk war das. Es gab mal dieses schöne Titanic-Cover irgendwie. Herzlichen 60. Geburtstag Thomas Gottschalk, da hatten sie dann Leni Riefenstahl drauf mit 90. Das war ziemlich lustig, weil die halt auch so eine blonde Haarpracht hat, wie der Thomas. Ja, und auch hier geht es um die letzte Instanz. Wir erinnern uns alle an Enisa Amani, die Komikerin, die nicht Komikerin genannt werden möchte. Und dann hat eine Journalistin es gewagt zu schreiben, irgendwie Komikerin. Obwohl sie gesagt hat, sie fand das aus, wenn sie nochmal jemand Komikerin nennt. Und da gab es dann den Shitstorm gegen die Journalistin. Und die Frau hat sich jetzt berufen gefühlt, wenn du mal bitte das Bild vielleicht kurz einblendest, eine Gegenveranstaltung zu die letzte Instanz zu machen. Die beste Instanz, da haben wir in der Mitte Enisa Amani. Links haben wir einen alten Bekannten, nämlich Mohammed Amjahid. Rechts haben wir einen, der heißt Max Zolleck, Autor und auch wohl Aktivist. Trainingsanzug finde ich sehr stylisch, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Sehr hübsch. Ja. Und da kamen dann Perlen raus, also Sprache, beziehungsweise warum beharrt die vermeintliche Mehrheitsgesellschaft auf Nutzung der Schimpfworte? Schließlich war zumindest beim WDR ein gewisses Beharrungsvermögen spürbar. Czolek dazu, ich würde nicht von Mehrheitsgesellschaft reden, sondern von Dominanzkultur. Das Interessante an der Dominanzkultur ist die Arroganz, mit der sie die Gegenwart wahrnimmt. Ja, ich habe mir so die ersten 10 Minuten oder so davon angeguckt, mehr habe ich so am Stück nicht ertragen. Und für mich hat das auf jeden Fall das Fazit, was ich davon hatte, von den ersten paar Minuten war, oh mein Gott, da haben sich Menschen unterhalten und die wollten nicht wahrhaben, wie rassistisch wir alle sind. Und das liegt daran, dass sie alle weiß sind. Und jetzt kommen wir haben das an der Universität gelernt, dass was in Wahrheit los ist in der Gesellschaft, nämlich dies, das, jenes strukturell, keine Ahnung, ne, Mehrheitsgesellschaft, bla bla bla, diese ganzen komischen, hier merkwürdigen neuen Konzepte, mit denen man uns beglückt, die irgendwo aus der Luft gegriffen sind mit irgendwelchen, Theorien, 30.000 Mal wiedergekäut. Strukturell, alles sehr strukturell. Philosophischen Blödsinn und weil das halt diese schlauen Leute sind, die auch die richtige Herkunft haben, irgendwelche Boxen ticken und so, deswegen sagen die uns jetzt, wie das wirklich ist und die sind ja auch eine Institution dafür, weil das kann ja nicht angehen, dass irgendwelche Leute sich da hinsetzen und sagen, das ist ja hier übertrieben und lebt mal euer Leben und beschäftigt euch mit Dingen, die eventuell relevanter sind, das geht natürlich nicht. Aber man darf natürlich solchen Leuten nicht vorwerfen, sie wären irgendwie Berufsrassismus-Kritiker oder so. Das wäre ganz falsch, weil nur weil die das an der Uni studiert haben und keinen anderen Job haben und ihre Bücher verkaufen müssen und so, ist es ja nicht so, dass sie das alles nur kritisieren, weil sie nichts anderes haben in ihrem Leben. Nee, nee, nee, kein bisschen. Das ist alles also total. Du denkst, sie würden trotzdem lieber eine nicht-rassistische Gesellschaft auch haben. Ja. Ganz bestimmt, ja. Einleuchtend erklärt wird auch, warum Kartoffel für Deutsche vollkommen okay ist. Ein wenig wackeliger ist die Absolution für den Bullen als Bezeichnung für einen Polizeibeamten. Letzteres sei, meint Armani, doch ganz klar ein angenehmes Tier. also nur um das Niveau mal ein bisschen zu illustrieren, auf dem hier diskutiert wird. Ja, also, und der Spiegel, na ja, natürlich ist es vollkommen okay, die Leute Kartoffel zu nennen. Aber was das Problem ist, ihr habt keinen Kartoffelhintergrund, Mohammed, Inissa, Max, sondern ihr habt euren Hintergrund und ihr wisst nicht, ob mich das verletzt. Ganz tief drin bin ich immer, stirbt ein Stück von mir, wenn mich jemand Kartoffeln nennt. Aber Mehrheitsgesellschaft, Mehrheitsgesellschaft, Mehrheitsgesellschaft, du hast verloren, du hast verloren. Aber Worte, lass mich Kartoffelbrei. Und warum ist Alman erlaubt? Um Erlaubnisse geht es nicht, stellt Amjahid halb resigniert, halb begütigend fest. Man kann nichts verbieten, aber es gibt Widerspruch. Genau. Und diesen Widerspruch von vermeintlichen Minderheitsgesellschaften kann man nicht mehr abschalten. Oder wie Czolek sagt, wir kommen jetzt, wir übernehmen den ganzen Laden. Das ist diese Rhetorik, die zur Einheit und zur Heilung, das ist wie in Amerika. Unity, aber nicht für Trumpisten. Und wir kommen jetzt und übernehmen den Laden und ihr Allmanns könnt alle heimgehen und so. Das kann man sagen, weil man eine Minderheit ist. Dass es dann aber aus dem Wald auch ein Echo gibt, das ist Rassismus. Das ist Nazi, das ist dunkelstes 20. Jahrhundert. Ihr habt das schön eingerichtet in eurer Kafka-Blase. Verantwortung verlangen, weißt du, aber selbst für sich nicht mitholen, wenn man sagt, wir sind jetzt dran. Weißt du, wenn die sagen würden, wir sind jetzt dran und hier übernehmen wir Verantwortung für unser Handeln, da bitteschön. Kein Problem, könnt ihr gern euch behaupten, weißt du, aber die haben weniger Konzepte von Verantwortung, weil sie anstatt Verantwortung einfach gelernt haben, ja, wie gesagt, ja, auf ihrem hohen Ross zu hocken. Das ist alles, was die können. Weil, das ist so lächerlich, Mann. Wieso? Die ist beim Fernsehen, die muss was können. Ja, aber sie können doch normale Menschen sein. Warum sind die so? Ja, die sind so, das Fernsehen, die sehr gerne so hätte, wahrscheinlich auch, ne? Sollte ja, ein so gigantischer Apparat wie der WDR wirklich nicht in der Lage gewesen sein, kurzfristig ein vergleichbares Format auf die Beine zu stellen? Schlimm wäre, fehlte ihm dazu die Fähigkeit. Schlimmer wäre, fehlt ihm dazu der Willen. Und wenn die öffentlich-rechtlichen Räume verschlossen oder zu eng sind, weicht die gesellschaftsrelevante Zielgruppe eben in Safe Spaces aus. Also auf Deutsch bezahlen wir hier so eine Sendung, ne? Also an so eine Sendung bezahlen wir. Nee, die Scheiße jetzt haben wir nicht bezahlt. Nee, die Scheiße haben sie da irgendwie selber auf die Beine gestellt. Ja, das schon, spannend, ne? Aber das war der letzte Absatz von dem Artikel und das war schon ein bezahlt den Leuten gefälligsten Format. Ja. Ich finde es toll, dass die hier das Safe Space erwähnen, ja, that's safespace.net, ja, das ist klasse, dankeschön, Gratiswerbung. Ja, auf jeden Fall, es ist enorm, ne, also auf der einen Seite, ja, man kann so einseitig sein, wie man will, aber wehe, da haben sich mal ein paar Leute hingesetzt und gesagt, ach, ist doch halb so wild, das ist ein Verbrechen. Na, also das ist ja das Allerschlimmste. Sofort alle zu Kreuz kriechen bitte und sagen, ja, diese Gesellschaft ist schlecht und furchtbar. Sofort. Wir übernehmen jetzt den Laden. Ja. Ja, auf jeden Fall den Herrn da auf der rechten Seite, den kannte ich bisher nur von irgendeinem Auftritt bei der Naumann-Stiftung. Na, also ja. Das ist der gesagt hat, wir übernehmen jetzt. Ja, super. Naumann-Stiftung ist ganz klasse. Die haben, genau, der Gunnar, aber Gunnar Kaiser darf da nicht hin, weil er eine philosophische Frage stellt. Naja. Ja, wer übrigens auch letztens bei der Naumann-Stiftung war, hatte ich auch ganz vergessen, wollte ich eigentlich noch darauf hinweisen. Mirna Funk. Allseits bekannt für ihren wunderbaren Ausspruch, die alten weißen Männer bäumen sich nochmal auf, so wie Tiere kurz vorm Tod. Aber sie hat uns auch das Klammer auf lacht, Klammer zu Meme geschenkt. Und dafür sind die Weltraumerinnen immer noch dankbar. Ja. Aber das ist alles okay. Das kann man alles machen. Das ist alles, spielt keine Rolle. Ja. Und der WDR kriecht und kriecht und kriecht. Und ja, genau, da ist es doch die Finanzierung. Ja. Ja. Arbeitsgruppe zum Thema Rassismus, ja. Ja, was soll der Quatsch, ne? Was? Nach der scharfen Kritik am TV-Talk, ja, irgendwo war ja was ich noch. Irgendwas war ja so ein Ding, wo ich drüber gestolpert bin. Ah ja, genau. Die Sendung misslungen war und uns in der Öffentlichkeit auch geschadet hat. Wem gegenüber? Also wirklich von diesem ganzen Krempel, ne? Also irgendwelche Umweltsau-Videos oder so, das war ja auch der WDR, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, das heißt, im Workshop soll es dafür sorgen, dass sowas nicht mehr vorkommt. Das ist alles egal, das ist alles nur inszeniert, das sind alles nur Rechte, die sich aufregen und dann haben sie wieder irgendwelche Tweets von FDP-Bundestagsabgeordneten oder so, die sich aufregen und so, ne? Das ist alles scheiße, das ist alles egal, da muss man drüber stehen, da muss man noch 30 Schippen drauflegen, da muss man den Leuten sagen, dass sie sich ins Knie ficken sollen. Und jetzt habt ihr dieses Ding und das, was ihr diesen Leuten vorwirft, ist, sie waren da, sie sind, wer sie sind, sie haben gesagt, ist halb so wild. Das ist das, was ihr denen vorwirft, nämlich. Das ist genau das. Die haben sich nicht dahingesetzt und gesagt, ja, die ganzen Ausländer, so, die sollen ja aber keinen Anspruch stellen oder so, oder sollen sie wieder nach Hause gehen oder irgend sowas. Das haben die alles nicht gesagt. Die haben nur gesagt, es ist nicht so wild. Das ist alles, was sie gesagt haben. Und da könnte man noch tausend Dinge drauflegen, die auch alle relevant wären. Wie das Ding, was hier der Holger hier von Massengeschmack ausgeführt hat, mit diesem Zigeunerbegriff und welche Gruppen da überhaupt runterfallen und so. Das fand ich auch total interessant. Und lauter solche Dinge. Das sind alles Sachen, die schwören euch in eurem Hirn alle überhaupt nicht rum. Die habt ihr alle schon lange ausgeblendet in eurem Eifer, da irgendwelchen Leuten beizuspringen und irgendwie zu sagen, oh, es ist so furchtbar, die Mehrheitsgesellschaft. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, wer macht die Struktur, wer leidet drunter? Das aber da meint ihr diese Tatsache jetzt, dass diese Leute sich da einfach hingesetzt haben in eure Sendung da und dann ihr da irgendwelche Dinge einfach locker besprochen habt, die gesagt haben, naja, das wird ja jetzt wahrscheinlich, und die haben das ja auch noch selber dann auch noch eingegrenzt mit von wegen, ja, hier mit Leute, hier den irgendwie die verletzen oder so, ja, soll man nicht so verletzt sein von solchen Sachen und so, ne? Die haben das ja nicht irgendwie in irgendeiner Art und Weise scharf formuliert. Die haben es ja noch total diplomatisch alles gesagt. Aber diese Tatsache soll jetzt misslungen sein und in der Öffentlichkeit dem WDR geschadet haben oder was? Wem gegenüber, bitte, frage ich mich da. Also nicht den Leuten gegenüber, die euch bezahlen, sondern den Leuten gegenüber, die ihr da unbedingt anfragen müsst, um eure politischen Ziele irgendwo durchzusetzen, denen gegenüber vielleicht. Aber denen hat das auch nicht geschadet, weil die freuen sich, dass sie jetzt mal wieder einen kleinen Hebel haben, wo sie euch mit hebeln können und sagen, hier, wisst ihr noch damals, als ihr den Gottschalk da sitzen gehabt und der mit den Schultern gezockt habt, ja, jetzt müsst ihr hier aber die reine Ideologie fahren, bitte. Und dann ruft der Intendant an bei dem Herrn Laschke, der gesagt dann so, du hast doch damals diese Sendung gemacht. Guck mal in unseren Rassismus-Workshop, komm mal lieber vorbei, damit du nächstes Mal nicht mehr so viel Zeug laberst, so doof ist. Tja. Kommen wir zu einem interessanten Aktivisten, Mwazulu Diabanza. Es ist ein Kongolese, der im Togo lebt und in Frankreich auch ab und zu lebt. Und der hat eine sehr interessante Form des Aktivismus und des Protestes. Und zwar, es geht um afrikanische Raubkunst in verschiedenen europäischen Museen. Und er hat im Endeffekt die Yanka Nku-Bewegung gegründet und die multikulturelle Front gegen Plünderung. Ja, und was der Herr macht, ist, der hält sich halt in verschiedenen europäischen Städten auf und stürmt dann ganz gerne mal mit ein paar Freunden irgendwelche Museen und entwendet irgendwelche Kunstwerke, lässt sich dann festnehmen oder teilweise sind wohl auch schon einige Kunstwerke, haben ihren Weg wieder nach Afrika gefunden auf diesem Weg. Und so reist er halt die ganze Zeit durch Europa, also in Frankreich ist er unterwegs, in Belgien, in den Niederlanden und ja, jetzt kann er gerade nicht so viel machen, weil die meisten Museen ja geschlossen sind, aber hat angekündigt, dass er halt sich daran orientiert, wo quasi geöffnet wird und da wird er hinreisen nach Spanien, Deutschland, Portugal, nach Großbritannien und ja, will da halt Museen aufsuchen und gucken, ob man nicht da etwas afrikanische Raubkunst wieder... Wie geht das denn, während wir in großen Teilen Europas irgendwie in einem Lockdown sind und gar nicht reisen sollen? Und wie ist das mit der Verantwortung? Ja. Mwazulu Diabanza. Und warum steht der vor einer Ausstellung mit mexikanischen Exponaten der Olmeken? Ja, momentan kann er nichts machen. Hat er Museum den fotografiert. Das ist außerhalb von einem Museum. Das Museum, das hatte er gestürmt und mit mehreren Leuten und die haben ein Beerdigungs, ein Beerdigungsdenkmal irgendwie geklaut und ja, also entwendet und ja, 1000 Euro Strafe musste er dafür bezahlen. In Holland musste er mal 250 Euro bezahlen. Ne? Und in verschiedenen anderen Gerichtsverfahren ist es wohl so gewesen, dass halt die Richter gesagt haben, okay, wir verurteilen den jetzt nicht wegen Diebstahl, sondern für halt diese Aktivistentätigkeit als politische Handlung. Mhm. Ja, ja, da kann man jetzt einige Fragezeichen stellen, ne? Weil wie gesagt, das ist zwar schön und gut, aber da sind halt teilweise auch schon Sachen verschwunden, die nicht wieder aufgetaucht sind. Ne? Ob das alles wirklich so reine politische Motive sind, wer weiß. The moronic social justice war on classics threatens our civilization. It was only a matter of time before Cicero got cancelled. Die Studien des klassischen Altertums werden gerade wohl stark unter Beschuss genommen von den üblichen Verdächtigen. Das Studium der Klassiker war instrumental für die Erfindung des Weißseins und seine dauernde Herrschaft. Systemischer Rassismus ist eine Grundvoraussetzung für jene Institutionen, die Klassiker und Klassiker als Feld selbst inkubieren. Was ist denn da der englische Originalsatz? Okay, also im Endeffekt sagen die Kritiker also, dass man praktisch damit immer wieder neue White Supremacists erzeugt, wenn man denen die Klassiker wie Cicero, Homer. Ich dachte, die wollten Franziskus oder sonst irgendwen. Für den Kritiker waren die Klassiker offensichtlich nicht sehr ausschließend. Und tatsächlich gibt es auch keinen Grund, warum sie es sein sollten. Die Strenge des Griechischen und Lateinischen, die zeitlosen Fragen von Platon und Aristoteles, der literarische Wert der Gedichte, Theaterstücke und Traktate, die Einsichten früher Historiker, Herodot, Thukydides, das Oratorium von Perikles und Cicero, also all diese Dinge sind nun mal das Fundament unserer Gesellschaft auch irgendwo. Und daraus halt dann abzuleiten, das sei gleichbedeutend mit weißer Vorherrschaft, das fällt halt auch nur jemandem ein, der komplett bis zum Arsch, mit dem Kopf im Arsch von Social Justice steckt. Wenn ich hingehe und irgendwie mir irgendeine, keine Ahnung, eine Ureinwohnergeschichte mal so anhöre, also zum Beispiel so irgendwie sowas halt, weißt du, so aus Afrika, weißt du, oder wie gesagt, ja, Ureinwohner, so Stämme halt, ne? So, und dann sage, hier, guck mal, das ist voll problematisch, weil das halt eben hier Black Supremacy halt eben da projiziert, ne? Und das ist voll gefährlich, ne? Und deswegen muss man das loswerden. Das muss man alles überdenken, überarbeiten, auslöschen, weißt du, so kann so nicht stehen bleiben, ja? Dann heißt es, ja, hier, du richtig White Supremacy Fascho, was soll der Scheiß? Bist du verrückt, ne? Aber wenn die da hinkommen und sagen, ja, hier, der Typ, der hat da halt, der ist weiß und der hat das und das gesagt und das ist White Supremacy, Alter. Wie ist das zusammenhängend und warum sind diese Leute nicht wahnsinnig? Sie wollen amerikanische College-Studenten und letztendlich den westlichen Geist in einem Akt der ideologischen Sabotage verarmen lassen. Das ist ärgerlich genug. Es ist noch schlimmer, dass sie es Fortschritt nennen. Und da weiß ich nichts hinzuzufügen. Ich bin ja eben Verfechter der Theorie, dass das, was unsere Gesellschaft so spaltet, vor allem ein fehlendes Fundament ist, das halt früher in Form von solchen Klassikern bestanden hat. Es ist also, man feiert diese Leute auch nicht, weil sie weiß sind. Man feiert diese Leute auch nicht, weil sie diese Ideen hatten, sondern weil es diese Ideen gibt, feiert man die Leute. So, die haben nichts weiter getan, als einfach so diese Ideen halt zusammengefasst und so überliefert gehabt. So, das ist das, was man feiert, wenn man diese Leute halt liest. Außerdem ist der Inhalt davon immer noch relevant. So, also, sorry, aber genauso wie, ich glaube, das war irgend so ein Inder, ne? Der hat dann das, die Null als Konzept, als allererster, so wenn man chronologisch geht, halt eben erfunden, ja. Haben es hier die Leute unabhängig davon erfunden. Heißt es jetzt, der Inder ist auch White Supremacist oder was? So, was ist das für eine Überlegung? Aber es gibt keinen Kulturmarxismus, immer dran denken, das ist eine rechte Verschwörungstheorie. Jetzt ist die Zahl 0, kulturelle Appropriierung. Ja, okay, dann ist irgendwie, keine Ahnung, Relativitätstheorie verwenden, das ist dann auch kulturelle Aneignung. So. Ein Alphabet ist kulturelle Aneignung, Sprache ist kulturelle Aneignung. Zeit haben ist kulturelle Aneignung schon. Moment mal, das ist ein guter Überleitung. Also du sagst, Sprache ist kulturelle Aneignung. Das heißt, wenn jemand, der aus dem Iran stammt, einen Roman auf Deutsch schreibt, ist das kulturelle Aneignung? Ja klar, natürlich. Sämtliche Form von Kulturaustausch ist nur deswegen Austausch, weil man sich was aneignet. Dieses Buch, ein Lernerfolg. Jo. Dieses Buch will den gesellschaftlichen Fortschritt. In welchem Kampf müssen die Frauen in Hengami Yagobi Farahs Debütroman Ministerium der Träume dafür ziehen? Träume dagegen gibt es im Buch. Träumen tut sie Nasrin, eine Türsteherin, die sich selbst eine migrantische Lesbe nennt. Sie ist als Kind mit Mutter und Schwester aus Teheran nach Deutschland emigriert. Der Vater blieb zurück und wurde hingerichtet. Mit 12 wird sie von einem Rechtsradikalen in einem Bauwagen vergewaltigt. In ihrer Pubertät in Lübeck trauen sie und ihre Freunde sich wegen rechter Mordanschläge nicht im Dunkeln vor die Tür. Inzwischen lebt sie in Berlin, mittlerweile in ihren 40ern, ist sie tief in der queeren Szene verwurzelt, in der sie sich zum ersten Mal wirklich angenommen fühlt. Na? Hm. Buch, was ihr lesen wollt, oder? Komisch, was mit diesem Kreuzweg passiert ist. Ein bisschen Teaser brauche ich noch, glaube ich. Den Bechdel-Test würde der Roman mit Bravour bestehen. Er handelt von Frauen, so die mit anderen Frauen reden, füreinander da sind, sich abfacken und unterstützen, lieben und aneinander reiben, psychisch und physisch. Die Liebe siegt nicht notwendigerweise, aber sie verbindet wie ein unzerstörbarer Kaugummi. Ein Kaugummi, der sogar den Tod überdauert. Sorry, aber ich kann diese Stimme nicht aus meinem Kopf bekommen, weil du liest manchmal so, weißt du, so autoritär, weißt du, wie so ein kleiner Adolf. Und jetzt liest du das hier so, als sei das voll romantisch, so in so einer Adolf-Stimme. Aber es ist doch der Pastor von Otto, oder? Es ist eher der Pastor von Otto, genau. Ah, okay, verstehe, ja, dann bin ich der Kaputte hier. Yagobi Farah kultiviert dabei eine Vorliebe für, sagen wir, experimentelle Sprachbilder. Das ist manchmal sehr lustig, entweder wenn gefragt wird, etwa wenn gefragt wird, wer hätte gedacht, dass Erdnusssoße so sturmresistent ist. Manchmal kommen dabei aber auch Sätze heraus, wie Bilder schießen mir ins Gesicht, nicht wie Ohrfeigen, sondern wie ein Lastwagen, der jetzt mit 250 km/h auf mich zubrettert. Die Erzählung setzt aber auch ein bestimmtes migrantisches Selbstverständnis voraus, ein Denken in Gruppen und Gegengruppen. Und damit steckt man mittendrin in den erbitterten Debatten, in denen sich Yagobi Farah auch als Kolumnistin bewegt. Ja. Wütend gestritten wird heute nicht nur zwischen Reaktionären und Progressiven. Es stehen sich auch zwei Modelle von Fortschritt und gesellschaftlicher Praxis gegenüber. Trotzdem liest sich das Buch weniger krawallig als die Habibitus-Kolumnen, was nicht daran liegt, dass da ein poetischer Feinsinn und eine nüchterne Beschreibungskunst am Werk wären, die gegen Anwandlungen von Agitprop immun sind. Die Protagonistin redet ungehemmt schlecht über Deutsche, aber das ist ja eher amüsant. Überraschung. Das ist ja, boah, da musste sie sich ja so viel, also wow, hier hat sie das nur Ja. Das hätte ich ihr gar nicht zugetraut. Das ist dann auch nicht intellektuell fordernd, kann ich mir vorstellen. Ich glaube, das gibt Preise, das Hage garantiert Preise. Ja, pöbeln auf Leben und Tod mit Hengame Yagnubifara. Das Klimakterium der Träume. Ne, Ministerium, shit. Jetzt habe ich es doch durcheinander gebracht. Oh ja, WDR 5, digitale Demagogie. War ein Radio-Feature, was die Woche über ausgestrahlt wurde, hat mich ein Zuschauer darauf aufmerksam gemacht. Ein Feature über rechte Radikalisierung und Hetze im Netz. Dreimal dürft ihr raten, was da alles drin vorgekommen ist. Und ihr wisst es alle. Ihr wisst die tausendste Wiederholung des immergleichen. Ja. Schmeißt mal was raus. Ich sag euch, ob es stimmt. Gamergate. Ja. Stimmt. Boah, ey, das kann ich nicht toppen. Sag mal noch was. Rechte. Ja, Rechte stehen ja schon in der Überschrift. Aber sag doch mal ein paar Namen. Vielleicht. Hier, Wizorek. Sibbelschick. Weiß ich nicht mehr, aber sag mal Rainer Meier. Ja, der war auch dabei. Anita Sarkeesian. Nee. Okay, Fatina gut. Kelani? Nee. Alice Weidel, nee. Weiß ich nicht mehr, ich glaube nicht, nee. Aber Steve Bannon war natürlich mit dabei. Trump, ey. Ja, hier Milo Yiannopoulos war auch dabei. Also es ist die übliche Scheiße. Irgendwas mit Oliver Flash. Alter, Alex Jones. Der bekommt nicht mal mit, wo er überall erwähnt wird. Der Flash oder was? Das ist so dumm. Kann schon sein. Okay, kannst du mal einfach. Gamergate, ganz was Neues. Mach mal einfach Steuerung F und schau mal, wie oft Gamergate vorkommt. Oder das Wort Gamer einfach. Steuerung F. Und Frau Raphael. Ach, jemand von der Amadeus-Stiftung, wie gut. Mensch. Die betreut genau. Belltower News, das ist ja super. Die dafür schreiben, so, was stimmt ist, dass die rechte Szene gerade online eine sehr geschlossene Front darstellt. Geil, ne? Aha, man ist einfach in einer Mission unterwegs und die Mission ist, die Demokratie nach Möglichkeit zu stören oder zu zerstören. Ist klar. Die Debatten online kaputt zu machen und eine Meinungshoheit zumindest online zu erreichen. Und das ist auch wieder dieses Ding, es ist kein Ausrutscher gewesen, diese Dokumentation über Gaming-Kultur von Frontal Unterstrich, wo ja viele Leute gemeint hatten, dass das irgendwie einfach nur durchgerutscht ist, da mal ein bisschen Quatsch. Nee, hier steht wieder genau derselbe Scheiß drin und es wird wieder das alles behauptet mit Gamergate und Geburtsstunde der Alt-Right und diesen ganzen Scheiß. Genau dieses Ding und hier Hate-Aid ist ja auch wieder dabei, die Frau Hodenberg, die darf ja auch nicht fehlen. Ja. Franziska Schreiber. Ja, die haben sie irgendwas gefragt, wobei ich bei der noch nicht mal unbedingt weiß. Also die sollte irgendwas zur AfD erzählen. Ich bin mir aber sicher, dass sie von dem restlichen Zeug da nichts mitbekommen hat. Dass die ja sonst noch so irgendwie sich hier aus den Händen saugen. Wirklich. Hasskriminalität bezeichnet politisch motivierte Straftaten, die aufgrund von folgenden Vorurteilen des Täters begangen werden. Nationalität, ethnische Zugehörigkeit, Hautfarbe, Religionszugehörigkeit, sozialen Status, Behinderung oder Beeinträchtigung, Geschlechtsidentität, sexuelle Orientierung, äußeres Erscheinungsbild. Quelle Bundeskriminalamt, Definition von Hasskriminalität. Ja, und Definition von, wie ihr gerne Checkliste, nach der ihr eure Talkshows gerne besetzen wollt. Ja, und Listen nachher so löschen. Also, Jasmin. Jasmin. Nee, pass auf. Das ist Jasmina. Das ist eine gewisse Jasmin. Der Name wurde geändert. Sie möchte anonym bleiben, aber ich hab auch an den gedacht, an den du meintest. Deshalb ist ihr Name geändert und ihre Stimme ist nachgesprochen. Also das ist. Ich sehe, dass sie keinen Text abgeben möchte beim Bundesamt. Pass auf, meine erste Erfahrung mit Hass im Netz war tatsächlich ein Witz. Ich habe mich auf Twitter über eine rassistische Kampagne eines Bloggers lustig gemacht. Daraufhin, ja, wer mag das wohl sein? Daraufhin musste ich die Bekanntschaft mit seinem rechten Netzwerk machen. Ja, was mag das wohl sein? Moment mal, Siebel. Ich wurde mit Hassnachrichten bombardiert, mein Handy hörte gar nicht mehr auf zu vibrieren. Blogger und Journalist. Schalt auf Sturm. Ist ja sein Name geändert. Ja, deswegen ist Frau Wanaschuks Name geändert. Nee, ich würde fast eher sagen, Sibbel. Er hat meinen Tweet geteilt und dann flogen mir lauter sexistische und rassistische Sprüche entgegen. Viele Menschen wünschten mir, dass ich von Flüchtlingen vergewaltigt werde, aber das ist ja gemessen an dem, was noch kommen sollte, fast harmlos. Denn richtig unangenehm wurde später, als sich AfD-Politikerin Beatrice von Storch und der Weltjournalist Don Alfonso eingeklinkt haben. Nicht ohne Don Alfonso. Ja. Ich finde Jasmin, finde ich gut. Das ist auch wieder, ne, also ja, ich möchte anonym bleiben, am besten auch, damit man es nicht richtig prüfen kann, ne, was dahinter gesteckt hat, was diese angesprochenen Dinge waren. Ne, das ist alles wundervoll, ganz toll. Sabbel, Sibbel. Ja, aus einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage der Linken an die Bundesregierung hervor, dass 2018 Hasskriminalität Tat mit dem Internet 91,6% auf das Konto von Rechtsextremen ging. Ja, so, weil auch eine Uni Bielefeld aus untersucht, ne? Weil Beckett halt haben. Nicht unter diese Witz fehlt. Simone Raphael, wenn mir so etwas passiert, dass ich ohne angegriffen werde, und damit meine ich nicht nur, wenn ich einen beleidigenden, nicht ganz so freundlichen Kommentar bekomme, nee, nicht nur, aber auch, ne? Sondern ich rede von tatsächlich Wohnadressen veröffentlicht und so weiter und so fort, ja. Herzlichen Glückwunsch. Oh, hey, ja, wie gesagt, so ein krass Kommentar. Wir sind Menschen die einzige betroffene Beratungsstelle von digitaler Gewalt in Deutschland. Gibt uns Geld. Wahnsinn. Wir sind total wichtig. Dieses Thema, was ihr aufgerufen habt, das ist so, gibt uns Geld. Na, vielen Dank, Frau Raphael. Was? Wir arbeiten mit den großen sozialen Netzwerken zusammen seit 2009. Wir geben denen doch schon ganz viel Geld. Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, was ganz wichtig ist. Community Guidelines, wo wir sonst immer nur drüber meckern, ist jetzt zwar ganz wichtig. Atmo, es gibt kein Recht auf Nazi-Propaganda. Ein Chor von DemonstrationsteilnehmerInnen. Klar, es gibt Meinungsfreiheit, aber in dem Moment, wo es zur Hetze kommt und Anstachelung zu Gewalt, war es nur ein Witz, dürfen wir uns die Frage gar nicht stellen. Das heißt, wir müssen zwangsläufig nach Mechanismen suchen, wie dieser Tendenz vorzubeugen sei. Eine runde Maulkörbe für alle, die nicht unserer Meinung sind. Ja, fragen wir mal Bänken, ne? Und Freiheit als Probierpackung. Genau. Oh Gott, Sacha Baron Cohen, oh nein, geh weg. Ja, das war jetzt hier das Ding, wo ich auch drüber gestolpert bin, Volksverhetzung, Straftatbestand und so weiter. In seiner heutigen Form hat der Paragraph seinen Ursprung am 6. Strafrechtsänderungsgesetz von 1960. Die Regierung Konrad Adenauers reagierte damals mit der Neufassung des Straftatbestands auf eine Serie antisemitischer Straftaten, darunter mehrere Brandanschläge auf Synagogen. In den folgenden Jahrzehnten ist der Paragraph immer wieder geändert, verschärft worden, Quellennetzpolitik.org. Nee, tut mir leid, liebe Leute. Also diese Änderung wurde hervorgerufen durch Schmierereien an Synagogen in Deutschland und Friedhöfen, unter anderem auch in New York. Und da hat sich hinterher herausgestellt, dass da der Auslandsgeheimdienst Desinformationsabteilung vom KGB dahinter gesteckt hat, ne Scheiße. Das wissen wir nämlich mittlerweile. Aber sowas fließt natürlich in euren wunderbares Radio-Feature nicht mit ein. Das wissen die nicht, ne? Da muss man richtig für recherchieren. Oder vielleicht muss man 10 Jahre mehr auf Buckel haben. Keine Ahnung. Aber es ist alles richtig und wichtig. Und was für geile Beispiele auch. Ja, wir müssen hier irgendwie Leute löschen und so rumzensieren, keine Ahnung, weil die Worte führen zu Taten, tralala, hier wunderbarer Paragraph war auch total wichtig, wegen Locken Dingen, die von anderen Leuten, um uns schlecht dastehen zu lassen, um dafür zu sorgen, ne, dass der Westen, dass man denen irgendwie unterstellen kann, sie wären alle immer noch Nazis und so im Vergleich zu der wunderbaren antifaschistischen DDR. Ne. Das war genau der Grund, warum die das damals gemacht haben, da diese Geschichten. Das wissen wir heute, das ist ein historischer Fakt. Und dann noch GEMA-Geld und so können wir mit reinbringen. Mit anderen Worten, wir haben hier wirklich wieder, es ist absolut zu widerlegen, diesen Krempel, den sie hier bringen. Und es sollte eigentlich verpuffen, aber es ist der WDR, es ist öffentlich finanziert und die werden mit diesem Shit wieder losrennen und irgendwelche Policy-Maker werden damit rumfuchteln und sagen, hier, jo. Woher kommt der Hass im Netz? 4chan, 8chan, Internetforen, besonders in den USA populär. Sie gelten als digitale Ursuppe der Trollkultur. Es sind Orte, an denen überwiegend weiße, nicht selten einsame und frustrierte junge Männer. Das wisst ihr alles, ne? Das wisst ihr. Hass entsteht immer durch irgendwelche Anlässe oder im wahren Leben oder nicht? Ja, Videospiele, so Filme 4chan, und Politik. Weil 4chan diskutieren. Nicht existiert bloß die Hass oder was sind die denn es drauf? Es ist eine Cyber-Community, in der pubertärer Humor und Pornografie nur ein Mausklick von Rassismus, Antisemitismus, Antifeminismus und der Verherrlichung des Nationalsozialismus entfernt sind. In diesem Umfeld entwickelte sich 2014 der Hashtag Gamergate. Er wurde zum Synonym einer Hasskampagne, die sich gegen weibliche Mitglieder der Videospielindustrie richtete. Bla bla bla, Lüge, Lüge, Lüge, Lüge, Lüge. Über Jahre hinweg ergießen Internet-Trolls, Trollgangs, Hass, Vergewaltigungsfantasie, Morddrohungen über US-amerikanische Spielentwicklerin Zoe Quinn. Falsch, falsch, falsch. Und zusätzlich all diejenigen, die es wagen, sich mit ihr zu solidarisieren. Hashtag Solidarität mit Bengt. Ja, steht da nicht, aber... Sören weiß Bescheid, wie der Kern von Gamergate ist. Ja, super. Kern von Gamergate, political correct, feministische Gesellschaft, Gaming-Kultur verändern. Feministen, Liberale wollen euch Gamer an eure Kultur streiten. Ich meine ja Liberale vor allem. Naja, die müssen wir alle erschuten. Also die erwähnen hier Gamergate. Ja, und der Typ hat zusammen mit Patrick Stegemann das Buch Rechte Mobilmachung, was vollkommener Humbug ist, was das Papier nicht wert ist, auf dem es geschrieben ist, wo sich die Leute nur ihren Bias runtergeschrieben haben, was man in die Mülltonne packen kann, wo man auf jeden Fall nichts von ableiten sollte, irgendwas mit Policy oder so. Ja, machen die aber. Guck mal, von WDR wird dann in die richtigen Kanäle gestopft. Oder sollen wir den entsprechenden Leuten ankommen? Darin schildern sie, wie die Hasskampagne Gamergate von der Alt-Right-Bewegung gekapert und für Donald Trumps Wahlkampf instrumentalisiert wurde. Quelle, Meinungsartikel. Ja, aber hier, Chris, weißt du, ich würde doch vermuten, dass diese Leute, weil die eben ja so auf Autorität ausgerichtet sind, ne, würden sich mal so darüber freuen, dass das FBI sich mit Gamergate beschäftigt hat und nichts gefunden hat, was irgendwie sowas belegen könnte. Da würde man doch meinen, die würden sich doch gern mit dem FBI da, mit der Recherche... Ja, wir wissen doch, wie die das framen. Die framen das mit von wegen, ja, das FBI... Wie war dieser Spruch, hat sich damit beschäftigt. Das war ja immer das, was die Banaschuk geschrieben hat. Ja, aber was dann rauskam, ist doch... Wo ich ihr dann auch vorwerfe, dass sie es weiß, dass sie da nichts gefunden haben und dass sie es absichtlich so formuliert, damit man als unbeteiligte Person die falschen Schlüsse zieht. Und wenn jemand sagt, das stimmt nicht, dann kann sie sagen, wieso, stimmt doch. Haben sich doch damit beschäftigt. Ist doch alles richtig. Oder was ist mit der Umfrage, die gemacht wurde, wie politisch die Leute sind? Ja, das haben wir ja auch schon gelernt alles. Bei der Umfrage ist ja rausgekommen, dass manche von denen ja doch irgendwelche Rechten waren und deswegen können wir es einfach weiter behaupten und dann sagen, ja, die Old World ist gekapert. Und, ja, aber dann stellt sich mir die Frage, wo ist dann bitte die Falsifizierung für diese Position überhaupt möglich? Weil wenn sie nicht möglich ist, ja, so, dann ist die Position überhaupt nicht ernst zu nehmen. Nö, und das heißt, dass es alles richtig war und dass es so stimmt, was sie hier sagen, ist doch ganz klar. Aber du brauchst eine Falsifizierung in einer Weltanschauung, sonst sie in sich abgeschlossen. Ja, Politik ist nicht Wissenschaft. Wenn es keine linke Bewegung ist für linken Kulturkampf, dann ist es eine rechte Bewegung. Ist ja, aber dann solltest du zumindest einsehen, dass du halt eben so ein dogmatischer Weltverschwörer bist. Ja. Schade. So kannst gern sagen, ja, ich bin so aber link. Das ist ja nur für hehre Ziele, haben wir gerade von der Frau auch gehört. Ne? Was für hehre Ziele ist das? Ja, klar, ja. Ja, für Trumps Wahlkampf instrumentalisiert wurde. Gamergate Stunde von Steve Bannon, dem rechten Demagogen. Wer kennt's nicht, ne? Als wir damals bei Gamergate waren, wir haben uns ja von früh bis spät nur überlegt, was ist eigentlich mit diesem Steve Bannon? Der ist ja auch nicht Jahre später angekommen und hat sein dämliches Buch geschrieben, wo er irgendwas behauptet hat, dass er da irgendwie die mobilisiert hätte oder so, was ihr einfach nur gelesen habt. Ja, das wird ja wohl stimmen, wenn der das schreibt. Nee. Wir haben uns von früh bis spät nur gedacht, was ist eigentlich mit diesem Steve Bannon? Chef der rassistischen Fake News streuenden Webseite Breitbart. Die rassistische Fake News streuende Webseite Breitbart, benannt nach einem jüdischen Menschen, der auch da diese Abteilung da gegründet hat in Israel, wo irgendwie der Netanyahu bei der einen Einweihung da irgendwie zu Gast war und so. Aber ja, das sind alles Rassisten. Chris, das, was du gerade auflistest, sind die Wrong News. Ja, das sind die falschen Nachrichten. Das sind nicht die Fake News, die sind schon echt passiert, aber das sind die falschen, auf die konzentrieren wir uns gerade nicht. Alter, das ist, wenn, wie, warte, was ist das nochmal? Wie heißt dieses Ding? Warum ist das vom SWR? Warum habe ich auf einmal Angst davor, WDR, dass da Steuergelder draufgegangen sind? WDR, weil das wurde ganz viel natürlich, also der Zuschauer hat das beim NDR irgendwie gehört, aber ja. Nee, ich meine, da steht im Link SWR, deswegen, ja, aber egal. Aber ja, Tatsache, aber über dem Ding steht drüber WDR, also ja, okay, haben es beim WDR irgendwie gebaut und die anderen haben es irgendwie auch ausgestrahlt. Weil es so unglaublich wichtig ist, muss man überall ausstrahlen halt. Und wenn man erstmal das Bild von den Teilnehmern von GEMA geht verankert, der Feminismus ist das Problem, dann lässt sich auch ganz schnell auf andere politische Bereiche oder Lebensbereiche verallgemeinern. Ja, so wie man sagt, der GEMA ist das Problem. Und dann lässt sich das auch ganz schnell auf alle anderen Communities irgendwie übertragen. Das ist das, was man Broadening the War bezeichnet. Also die Ausweitung der Kampfzone ist ein Alt-Right-Begriff, bla bla bla. Ja, haben wir auch alle bei GEMA. Wir haben ja nicht von früh bis spät nur über Broadening the War geredet. Also, wenn die Leute, die sowas schreiben, auch nur zur Hälfte, auch nur sogar einfach nur schon 10% so enthusiastisch wären, wenn es um zum Beispiel Islam geht, ja, so hätte ich überhaupt kein, also hätte ich schon immer noch ein Problem damit, weil die es halt ja schlecht, falsch darstellen halt, ne? So, aber es wäre dann irgendwo dann okay, weißt du, das würde es irgendwie weniger bitter machen, weißt du, aber die sind so blind auf allen, halt im Endeffekt sowohl auf, als auf links als auch auf rechts, weißt du, so, warum sollte ich denen zuhören? Warum sind die relevant? Warum werden sie eingeladen? Ja, es ist die GEMA-Weltverschwörung, weil die will ja aufgeklärt werden, Gemeinwohl. Ja, ich glaube, der Staat oder die geben ja aus einer Art Auftrag, die wollen ja was rausfinden oder so. Sondern entsprechende Ergebnisse haben. Und die wollen halt auch. Die wollen Boogeyman konstruieren, damit das alles. Ja. Weil, und die haben ja nichts. Das ist ja auch gerade der Gag an der ganzen Sache. Die machen diese Scheiße seit Jahren und sie haben immer noch nichts. Sie haben immer noch nichts. Sie müssen immer noch kommen mit irgendwie, ja, da war es, war einmal ein GEMA-Gate und das hat alle. Ja. Hat alles Schlimme auf dieser Welt irgendwie gebaut. Man muss an Boogeyman eben, ne? Ist auch ja, Zeit ist von so Haschtreuen. Und da fragen sich Leute, warum wir nach Jahren immer noch drüber reden. Dieser scheiß Feature ist aus diesem Jahr. Das ist aus diesem verdammten Jahr. Die kommen immer noch an mit der Kacke. Ja, die bauen Gesetze drauf auf, ne? Der Grund, warum man sowas schreibt, der Grund, warum sowas niemals erscheinen wird wegen irgendwelchen anderen Gruppierungen, weißt du, ist einfach, weil Gamer nicht eine Form von gesellschaftlich anerkannter im Mainstream seiender Identität sind, weißt du. Ist überhaupt nicht anerkannt, ist scheißegal für die Leute so. Das ist einfach nur ja, jemand, aber der. Aber die wanzen sich ja an alles ran. Also, wenn das irgendwie zu einer, also es gab halt diese ganze Comic-Skate-Geschichte, wo sie da Leute ausgeschlossen haben und so, aber das ist dann halt noch mehr Fringe. Das hat ja zwar auch gereicht, dass sie das in irgendwelche Beiträge hier von diesem keinen Pixel den Leuten, die Wahrheit sagen, da mit aufgenommen haben als Punkt. Aber ja, die GEMA-Gate-Nummer hat, denke ich mal, die größere Weite gehabt und war halt so das erste Mal, dass sie irgendwie auf die Fresse gekriegt haben. Und da haben sie halt damals aus der Not versucht, eine Tugend zu machen und tun das auch weiterhin. Ne? Also, ja. Was ich an meine ist, ja, dass GEMA... Auf jeden Fall haschtreuende Influencer wie Mario Yiannopoulos, der Prototyp des Belästigungs-Influencer, geht in Serie und Hunderttausende folgen ihm auf Twitter und Facebook. Ja, ne, ich erinnere mich noch genau, wie wir bei GEMA-Gate immer geguckt haben, was der Milo macht und dann auf irgendwelche Leute losgegangen sind. Absolut. Ach nee, haben wir alles gar nicht. Auch sowas aber auch. Naja, da müssen wir das wohl alles einfach nur nicht mitbekommen haben. Ja, wenn ich meine Augen schließe und ganz fest an GEMA-Gate denke, dann sehe ich vor mir zensierte Anime-Titten. So, also, so, what the fuck? Worüber reden die da? Was ist das am für ein Beitrag? Am besten das Pack zurück nach Afrika prügeln. Auf der Stelle erschießen, dann wird sich das ganz schnell legen. Quelle ex-AfDler, irgendwer auf Twitter. Ist relevant jetzt in diesem Zusammenhang, ja. Total relevant. Super relevant. Die Hassattacken, die sich auf mich niederprallen. Ja, ich rede demnächst, ich bringe demnächst immer dann hier ein Ulrike Meinert Meinhof-Zitat, jedes Mal, wenn ich über Journalisten rede, ne? Wie würde euch das gefallen? Wäre das angemessen, ja? Die Hassattacken, die auf mich niederprallen, kamen aus zwei unterschiedlichen Internetblasen. Die eine war ganz klar rechtsextrem, ja. In der anderen war wieder steckten konservative und sogenannte libertäre User. Sie bekennen sich zwar offen zu rechten Ideologien, posten solche Inhalte, aber du darfst sie bloß nicht rechts nennen. Dann reißt ihnen die Hutschnur. Ja, sowas aber auch. Und du bist sicher, dass das E-Mail sein soll? Das ist doch Jasmina. Hör auf, das ist definitiv Jasmina. Man sieht, wenn er alles mitmacht, das ist schon eine ziemliche Medienmacht, oder? Die Welt, wollen was. Ja, es ist auf jeden Fall das ist der übliche Schmarrn halt. Hete hat die richtigen Fragen gestellt. Häufig begegnen dir die Leute mit dem Spruch, wie du hast, was hast du denn angestellt? Das heißt im Umkehrschluss, dass ich die Scheiße gebaut habe und den Hass bekomme ich zu Recht ab. Nein, stell die Frage anders. Wie sind sie auf dich aufmerksam geworden? So suggeriert die Frage nicht, dass das Opfer schuld an dem Hass ist. Digga, wenn du doch verstehst, was die Frage gemeint hat, warum interpretierst du sie zuerst falsch? Das Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena ja auch überhaupt nicht darauf hinweisen, dass das auch von der Amadeo Antonio Stiftung ist. Und diese ganze Gruppe von Leuten, die hier irgendwie, das ist ein überschaubares kleines Netz von Leuten ist und die ihr euch genau holt, weil ihr genau wisst, welche Stichpunkte ihr da von denen bekommt und euch euren Artikel hier herbeizufantasieren, diese ganzen Zusammenhänge. Und wie immer wird nur eine Seite gefragt. Es ist völlig egal, was in den journalistischen Sorgfaltspflichten vorkommt. Ja. Es wird immer nur eine Seite gefragt. Da oben, da wurde so eine Studie da erwähnt, bei der so 7000 Leute gefragt wurden, was sie mit Erfahrung mit Hate Speech so haben, ne? So, und dann kommt mir halt eben diese Studie da in den Kopf, diese Umfrage, die man während Gamergate halt gemacht hat, ne? So, da waren Hunderte von Tausenden von Leuten mit beteiligt und haben dann ganz klar eben durch, einfach nur gesagt, so politischen Kompass halt einfach hochgeladen, so. Wie ist das gegenüberzustellen, zu sagen, dass 7000 Leute, die Ahnung von Hass im Netz haben, so, die, was damit da befragt wurden, zwischen 18 und 95 Jahren, ja, ist vergleichbar mit der Quelle von 100.000 oder 500.000 Leute waren, die da bei dieser Gamergate-Umfrage waren. Ja, und ich glaube, jetzt wird hier schon rumprojiziert, ne? Angeblich sind die Top-Themen der digitalen Rechten auf YouTube Verschwörung, AfD, Antisemitismus, Antifeminismus. Nee, das sind eure Top-Themen. Antisemitismus wird wirklich selten thematisiert. Das sind eure Top-Themen, sind das. Ihr redet über nichts anderes als die böse Weltverschwörung von den finsteren Gamern mit dem Martin Sellner zusammen. Und Antifeminismus, das ist auch euer Boogeyman, den liebt ihr auch, weil das ist ja dann wieder was, wo ihr euch hinstellen könnt und sagen könnt, ja, und deswegen müssen wir jetzt hier unseren Dreck auf 3000 hochfahren, weil ja, unsere Feinde die ganze Gesellschaft schlecht machen, Kulturkampf jetzt, Kulturänderung jetzt. Ja, aber was ich da nicht sehe, ist eine Verlinkung davon, dass rechtsextreme Gamer irgendwo als einen Top-Begriff suchen. So, wie soll das funktionieren? Dass jetzt irgendwie Rechtsextreme ja Gamergate doch verwenden und Gamergate ist rechts, aber niemand, der irgendwo in den Top-Suchanfragen rechts ist, verwendet den Begriff Gamer. Ja, so, jetzt haben sie das Institut. Was soll das bedeuten? Wie ist da der Zusammenhang? Jetzt haben sie das Institut für Strategic Dialogue hier, ne, die haben wir eben auch schon angesprochen. Das sind die, die meinen, dass die Witze uns in den Faschismus führen. Das sei natürlich, die Witze sind irgendwie in der Shooten, dann ist natürlich alles nur ein Witz. Hassmelden, das Ding von Böhmermann, glaube ich. Telegramme sind schon lange ein Dorn im Auge, ja. Das mit den Witzen habe ich aber auch unterschätzt, dass die so gefährlich sind, hätte ich nicht gedacht. Ja, ne? Worte führen zu Lachen, Alter. Ja, genau. Jesus. Aber auch ein guter Streamtitel, Worte führen zu Lachen. Ja, wenn jetzt ein Rechtsextremist seinen YouTube- oder Facebook-Account auflöst und dann zu einem alternativen Netzwerk geht, so ein kleiner Teil der Follower eigentlich mit, der harte Kern. Also ich sehe das als eine sehr positive Entwicklung. Ehrlich gesagt, ja, meinst du, ja. Stark. Wenn die sich dann da richtig einmümmeln, da in diesen Netzwerken, das ist eine super Entwicklung, ne? Zugang zu digitalen Zahlungsdienstleistern, ja, lauter so Sachen, die man über Jahre hier schon entdeckt irgendwie, ne, und sich irgendwie dann fragt, so, was passiert da wohl? Aber, ja, nur weil die Leute alle sagen, das wäre richtig und wichtig und sollte man alles tun, das hat natürlich überhaupt, das ist wahrscheinlich die Wahl verbessern, ne? So wie letzte Woche mit den vom Time Magazine. Dass sich die Repression gegen die eigenen Äußerungen wahrgenommen werden kann und riskiert damit eine höhere Radikalisierungsgefahr in diesen ideologisch homogenen Räumen. Ja, sollte man sich vielleicht mal Gedanken drüber machen. Ja, es ist viel Projektion und wenig Reflexion. Und der Herr Fuchs, der hat ja auch sein Buch geschrieben über Rechtskram. Aber da kommt wenigstens der Dugin drin vor in dem Buch. Es ist nicht kompletter Humbug, aber den Humbug, den er auf jeden Fall gebracht hat, ich war ja bei seiner Lesung in Hannover. Und da hat er unter anderem ja auch behauptet, dass die Leute da irgendwie zu diesem Reconquista Germanica Discord gegangen wären und irgendwelche Gamer und sich gedacht haben, so, ach ja, das ist ja eine Herausforderung hier und dann mache ich da mal mit oder so. Oh mein Gott. So als ob irgendwelche Leute, so als ob, das ist ja auch eine von diesen Kernthesen von diesen Leuten, dass irgendwelche Leute irgendwo hingehen und da sind Stahlhelme und was weiß ich nicht was, lauter rechter Krempel und sich Leute denken, ach, das ist ja hier nur eine Herausforderung, was mag es bedeuten? Oh, genau. Wir wissen es nicht. Und dann... Man sieht, dass verbale Gewalt relativ schnell zur echter Gewalt wird. Walter Lübcke, der Regierungspräsident aus Kassel, der ermordet wurde, seine Adresse wurde genauso auf solchen rechten Seiten gepostet. Ja, uff, Alter. Uff. Komm, Alter. Das lese ich vor allen Dingen zum ersten Mal. Also da würde mich meine zweite Quelle interessieren. Außerdem ist, wie gesagt, die Gefahr eben das Doxing, das De-Anonymisieren. Das ist das Problem. Nicht, dass Worte gesagt wurden. So. Das stimmt ja schon wieder nicht, dass sein Mörder sich da auf AfD-Veranstaltungen radikalisiert hätte. Er war doch schon vorher, 10 Jahre vorher, war doch schon ja praktisch irgendwie rechts und dann aber hat aber nicht mehr aktiv mitgemacht oder so. Ja, das ist auch alles wahr. Aber das hier finde ich auch geil. Was sie wirklich vorhaben, ist Abschaffung unserer liberalen, pluralen, offenen Gesellschaft, ein kompletter Rollback der westlichen Demokratie, Abschaffung der Pressefreiheit, der Minderheitenrechte, der Gleichstellung von Mann und Frau und im Grunde eine autoritäre Revolte anstreben. Nee, da redet ihr über euch. Dass man nicht eine Verschwörungstheorie ist, da. Zwei Absätze vorher, ihr habt euch noch drüber aufgeregt über Breitbart und dass das ja alles nur Fake News und so weiter wären. Abschaffung der Pressefreiheit. Irgendwelche Gamer in irgendwelchen Foren, Minderheitenrechte, Gleichstellung von Mann und Frau, Feminismus über alles, die jungen Männer und diesen Kram brauchen keine Rückzugsräume, das ist alles nicht. Die krasse Projektion, ne? Warte, sagen die, dass Gamer Interesse daran hätten? Oder weil direkt darüber steht doch irgendwas mit AfD? Nein, nicht direkt darüber, aber eben vorhin in dem Ding. So, okay, ja gut, ja. Ich beziehe mich auf das andere Zeug. Das ist genau diese Scheiße, die sie hier runterrattern, das ist genau das, was sie selber wollen. Und das projizieren sie auf andere Leute. Ja, genau. Und sagen dann wieder so, ja, wir sind aber die Guten und die anderen sind die Bösen. Und das ist einfach nur das Ding. Das ist das ganze Ding. Okay. Ja. Ja, für die eigenen Ziele haben sie auch ganz andere Wörter. Auch wenn es vielleicht dasselbe ist. Ja, und die Scheiße mit nationalen Widerstand, ja, da muss ich vielleicht irgendwann nochmal ein Video oder so drüber machen, über diesen Nikolai Alexander und seinen nationalen Widerstand. Das ist nämlich ganz prima. Also, dass sie hier diese, also da kann ich leider nichts gegen sagen, wenn sie den jetzt hier bringen. Also kann ich nur gegen sagen, dass es eine absolute Frechheit ist, den in Zusammenhang mit GEMA geht oder irgendwelchen Dingen zu stellen. Weil dieser Mann ist aus meiner Sicht definitiv ein Neonazi. Und dieses Gelaber, was der da irgendwie von sich gibt, von wegen nationaler Widerstand und so, ich weiß auch nicht, wie man das auf irgendeine andere Art und Weise verstehen kann. Ja, ja. Ja, der Volkskörper und so, weißt du, so, ja, ja. Ja, da hat sich eher so ein bisschen daran festgemacht, wer mit da auf den Server ging oder so. Wer keine Berührungsängste zu dem Nikolai hatte, der ist da vielleicht auch mitgegangen. Ja, das ist absoluter Humbug zu behaupten, dass da irgendwelche Unbeteiligten da irgendwie gewesen seien, die es nicht gemerkt haben, was da passiert oder so. Das ist vollkommener Bullshit. Ja. Sag mal, wird da dieses Heimat-Defender-Spiel erwähnt? Weiß ich nicht mehr. Kannst mal suchen. Ja, aber zusammengefasst, es sind die gleichen Leute, die das Übliche sagen. Also ist ja wirklich gar nichts Neues, dabei ist es nur nochmal so ein Best-of, Worst-of. Ja. Best of the worst. Ja, dürfen alle sagen, wie super ihre Sachen sind und dass man halt repressiver sein sollte gegenüber den Leuten, weil das sind ja die Rechten und die muss man ja wegkriegen. Franziska Schreiber, also ich würde schon sagen, dass ich Fake News produziert habe. Ja. Das würden diverse andere Leute auch sagen, liebe Franziska. Das ist wenigstens ein bisschen reflektiert. Aber nicht unbedingt nur in der Vergangenheit. Ja. Ja, aber weißt du, die Leute können das so sehr nicht einsehen, dass sie das einfach ja lieber verdrängen, so die Möglichkeit, sie hätten Fake News produziert. Digitale Demagogen, oh Mann. Ja, ich blocke. Auf Twitter besonders viele gerade Profile, die Hass verbreiten. Es gibt Leute, die das kritisieren, aber ich sehe es nicht ein, warum ich mich in irgendeiner Form mit Rassismus anderer Menschen stelle. Ich sehe es nicht ein. Ich will Experte sein, aber ich sehe es nicht ein. Ich will immer. Jetzt eine Lizenz ja auch noch. Ja, ist ja alles dabei. Sehr lustig, Mann. Sebastian Meissner. Sebastian Meissner. Ja, das ist aber nicht der Typ vom Tagesspiegel, oder? Nee, der ist, glaube ich, mit einem S. Ja, so viel dazu. Und währenddessen bei den Guten, das ist der Twitter-Kanal der Grünen Jugend, das hatte ich letzte Woche vergessen. Grüne Jugend, ja, also der offizielle Twitter-Account von der Grünen Jugend, Bundesfraktion. Heute vor nicht einem Jahr hat die FDP in Thüringen versucht, mit Hilfe der AfD an die Macht zu kommen. Punkt. Dass Kemmerich damit nicht durchgekommen ist, liegt allein im entschiedenen Widerstand der Zivilgesellschaft. Danke an alle, die diesen Widerstand auf die Straße getragen haben. Und dann ein Bild von Support Your Local Antifa. What? Also, what? Ich habe gehört, die Zivilgesellschaft war zu dem Zeitpunkt in Afrika und hat dann gesagt, die Wahl muss rückgängig gemacht werden. Ne? Ja, und vor allen Dingen das Allergeilste daran, und ich habe das doch drunter geschrieben, keine Ahnung, die das ausgeblendet haben oder sowas, hat irgendwie niemand reagiert, aber versucht mit Hilfe der AfD an die Macht zu kommen. Also diese Regierung, die der Kemmerich da gebildet hätte, wenn er eine gebildet hätte, das wäre eine Regierung unter Beteiligung der Grünen gewesen. Nicht der AfD. Ja, und zurückgepfiffen hat das auch die Angelika und nicht die Zivilgesellschaft, glaube ich, ne? Ja, doch, zurückgerufen haben, das hat das schon dieser ganze Druck, dieses ganze Gelaber, dieses ganze Vermischen von dem Kemmerich mit dem Höcke, so als wäre das dieselbe Person. Ja, aber weißt du, versucht mit Hilfe der AfD in die Macht zu kommen, das klingt so, als wäre das irgendein Putschding gewesen, aber das war eine rein demokratische Wahl. Ja, das haben sie in ihrem Hirn eigentlich, das haben sie da halt immer noch drin, ne? Also, ja, aber das geht auch nicht mehr raus. Also. Das war eine demokratische Wahl. Leute haben mit ihren Händen selbst ein Kreuzchen an die Stelle gesetzt und die Zahl kam halt überwiegend für die beiden so raus, in der Kombination. So. Wollen die jetzt, ich meine, sagen die damit, dass Demokratie versagt hat? Weißt du, so? Ja, und vor allen Dingen die Alternative ist eine Regierung, an der sie beteiligt sind, unter Führung der ehemaligen SED. Aber das ist super. Das ist alles klasse. Das ist nicht versuchen, mit Hilfe der SED an die Macht zu kommen von den Grünen in Thüringen. Wieso denken Leute nicht ihre eigenen Positionen durch? Mann, das ist ein Tweet, den schreibst du nicht einfach in so einer Minute und schickst den ab. Du kannst darüber lesen und darüber nachdenken. So, du musst den nicht schreiben. Ja, das ist auf jeden Fall Jugendorganisation von einer Partei, die gute Chancen hat, an der nächsten Bundesregierung zu beteiligt zu sein, die jetzt schon beteiligt ist an diversen Landesregierungen. Aber unser Problem ist rechts. Das ist unser Problem. Angeblich. Oder es gibt auf jeden Fall keine Hasskriminalität oder irgendwelche Probleme damit, dass irgendwelche Linksextremen auf irgendwelche Leute losgehen, irgendwie die zu schlechten Menschen stilisieren hier, die man bekämpfen muss wegen Antifaschismus. Nee, das ist alles überhaupt kein Problem. Das gibt's gar nicht. Irgendwelche Fake News. Nee. Irgendwelche komplett hanebüchene Parallelwelt, in die man sich verabschiedet, so, nee, das ist alles, nee, das gibt's alles nicht. Vor allem, weißt du, Local Antifa, ne, so, ist buchstäblich das Gegenteil zur Zivilgesellschaft. Zivilgesellschaft ist eben nämlich nicht irgendwie eine fucking Militia, die im schwarzen Untergrund irgendwo arbeitet, mit irgendwelchen Leuten agiert und dann bei links unten irgendwie Leute doxt. Das ist nicht Zivilgesellschaft. Warum sollte ich Willkürsherrschaft unterstützen? Warum? Wir haben einen legitimen Staat, der durch Wahlen legitimiert wird. Wieso wollen die von mir, dass ich meine Local Antifa supporte, die halt wie gesagt ja so Willkür halt walten lässt, aber dann gleichzeitig sagen, eine Wahl, eine legitime Wahl ist halt falsch gewesen und deswegen... Ja, also ganz normal und egal war das, denke ich mal nicht, was da in Thüringen rausgekommen ist, aber... Auf der anderen Seite, was hält eigentlich die Grünen davon ab, selber einen Kandidaten dann aufzustellen und irgendwie sich mit den anderen abzusprechen und dann irgendwie eine Regierung mit einem grünen Ministerpräsidenten in der Minderheitenregierung zu machen, so wie das dann die FDP mit denen gemacht hätte. Ja, sollen sie halt unter Duldung der Linkspartei das dann da machen. Das hätten sie auch alles haben können. Oder ja, von der SPD irgendwen oder was weiß ich nicht was. Da, die Möglichkeiten sind praktisch endlos. Das Ding ist nur, dass die unbedingt lieber mit den Linken da regieren wollen, weil die ja selber das alles komplett richtig finden und so, diesen linksextremen Kram. Und da keinen Kemmerich haben wollen, der dann da auch irgendwie seine Ideen da irgendwie einbringt oder so. Das wollen sie halt nicht. So, die wollen mit den Linken regieren. Die wollen mit diesen Extremisten regieren. Das ist denen shit egal. Die wollen das halt. Und der Grund, warum diesen. Und deswegen ist das andere halt alles Faschismus. Das führt alles in den Faschismus. Eine Regierung unter Beteiligung der Grünen führt in den Faschismus. Sie sagen die Grünen mit diesem Ding. Das muss man wirklich so festhalten. Ah! Ja. Kommen wir zum nächsten abgelutschten Drops, der uns immer wieder aufgetischt wird. Hier ist beim Spiegel gab es eine Geschichte, Titelgeschichte, Feindbild Frau, über Seiten hinweg. Der übliche Schmarrn, hätten wir auch alles schreiben können, wissen wir genau, was drinsteht. Alles ist eins, Pickup Artist, dasselbe wie Männerrechtler, ist dasselbe wie MGTOW, ist dasselbe wie. Incels, alles dasselbe, wollen alles das Gleiche, ist eine homogene Gruppe. Und sie hassen Frauen. Alle von denen hassen Frauen. Genau. Und es gibt auch keine Incels in Frauen, weißt du, so, nee, die Frauen, das ist die Opfergruppe, die ist homogen. Weißt du, so, da die scheitern dann an den bösen patriarchalischen Standards, die Frauen erfüllen müssen. Die weiblichen Incels. Ja, und die Männer nicht, oder was? Ja, nein. Jedenfalls, das, was wir hier haben, ist halt die Replik von Arne Hoffmann. Schöne Grüße hier nochmal an der Stelle. Hat mir wieder sehr gefallen. Und das meiste könnt ihr euch gerne selber nochmal durchlesen. Oder solltet ihr vielleicht auch selber nochmal durchlesen. Wir können das jetzt natürlich alles komplett vorlesen. Aber ist, glaube ich, nicht so viel geworden. Was ich hier nochmal rausgreifen wollte, was ich am allerschönsten fand, war diese Geschichte hier. Selbst wenn sich die vom Spiegel Autoren befragten Experten dem reißerischen Tenor des Artikels nicht anschließen wollen, veranlasst das die Autoren nicht zu mehr Mäßigung und Abwägung, sondern zu eher Verstärkung ihrer alarmistischen Rhetorik. Doppelpunkt. Und jetzt kommt das Zitat. Die liktübergreifenden Statistiken zu frauenfeindlichen Taten führt niemand und so kann auch niemand etwas Genaueres zur Größe der Gefahr sagen. Viele Ämter indes schienen ziemlich ahnungslos, unterschätzten die Gefahr. Und dann ist jetzt hier nochmal ein Zitat im Zitat. Derzeit liegen uns keine Ergebnisse vor oder Erkenntnisse vor, dass eine konkrete Gefahr von den ihnen benannten Gruppen ausgeht, schreibt etwa das hessische LKA und die Berliner teilen mit, in Anführungsstrichen, bislang gibt es keine belastbaren Belege dafür, dass von sogenannten Incels eine signifikante Gefahr ausgeht. Ja, das ist doch hammergeil, oder? Ja, wir fragen die Leute, die sagen, nee, tut uns leid, dass die Welt wird nicht untergehen davon. So, das ist nicht dieses Riesenphänomen, was, zu dem ihr das irgendwie machen wollt. Und was fällt dir ein? Die wollen die ganze Gefahr gar nicht wahrhaben. Sie wollen sie nicht wahrhaben. Fürchtet euch. Schlafschafe. Das ist ja, das FBI hat ja auch gesagt, dass sie keine direkten Verbindungen von Gamergate zu irgendwelchen Drohungen ziehen konnten. Die haben auch einfach geschlafen und haben das unterschätzt und sind ahnungslos. Ist halt so. Ja, die Leute beim Spiegel wissen das einfach besser. Ja, diese ganze Reaktion, die Dame, eine von den Autoren, hat auch wieder nur dieses Standardding gezogen, von wegen, irgendwelche Leute beleidigen mich und das zeigt, wie stark ich bin und wie nötig es ist und dass wir auch weiterhin unsere Recherchen machen werden. Du hast was übersprungen, es kommt mal ein bisschen höher. Da ist ein sehr interessanter Teil, den will ich kurz mal vorlesen. Also einfach höher hier auf der Seite. Du musst schon sagen, wo du hin willst. Ja, ich sehe ja gerade. Ich war schon ziemlich weit gescrollt, du musst mir schon sagen, hier, wohin. Da ist es hier. Man lese im Vergleich, runter kurz. ein bisschen runter. Man lese im Vergleich dazu, wie die Feministin Meetu Sanyal in einem meiner Bücher Feminismuskritik zurückweist. Nebenbei ist der Feminismus übrigens keine Partei. Es gibt nicht ein Manifest, ein Regelwerk, dem alle folgen. An vielen Punkten haben wir extrem unterschiedliche Positionen. Deshalb ist es nicht möglich, den Feminismus an sich zu kritisieren, sondern nur einzelne Texte, Aussagen einzelner Feministinnen. So, so Ja, eben, du bist ein hoffnungsloser Ideologe, wenn du irgendwas am Feminismus auszusetzen hast, und du bist einer von den Guten, die es verstanden hat, wenn du einfach sagst, ja, das ist alles eins, Manusphäre halt und 4chan, Gamergate und so weiter, Antifeminismus, Martin Sellner. Das ist unmöglich, Mann. Das ist buchstäblich kein wahrer Feminist. Einfach. Oh, war geil. Ja, aber dann stelle ich mir die Frage, warum sind die dann so alle allergisch drauf, wenn ich Feminismus ablehne? Ich meine, da müssen sie ja fragen, okay, cool, welchen Feminismus lehnst du ab? Dann heißt es aber, wie kannst du nur, du bist rechts. So, niemand kommt zu mir und fragt mich, hey, ja, ich sehe auch Probleme mit dem Feminismus, stimme ich dir auch zu, ich lehne Feminismus als Feministin auch ab. Sag keine. Weißt du, so, warum bezeichnen die sich dann nicht irgendwie als, Name der Feministin, der man folgt, in, weißt du? Keine Ahnung, Dworkinism, weißt du, so wenn du Andrea Dworkin folgst. Oder Banaschukism, das könntest du auch haben. So. Huxism. Ja, bitteschön, ja. Ja, das ist ja genau das. Butlerism, ja. So. I'm a Butlerist. Oh. Ja. Ich bin Post-Butlerist. Der Tod von Cassia Lenhardt entfacht eine Debatte über Cybermobbing und die Rolle des Boulevards. Frauen öffentlich zu beschämen hat eine lange Tradition. Ja, genau, das war ein Artikel von Mamon, der, glaube ich, gerade nicht da ist. Ja, also dieses im Endprinzip, was sie hier schreiben, ist schon ganz interessant. Mich wundert nur an dieser Stelle halt, was sie daraus auch schon wieder konstruieren wollen, so ein, es ist immer schlimm und es betrifft nur die Frauen-Ding halt, ne? Also diese Dame, ich hatte keine Ahnung, irgend so eine Germany's Next Topmodel Ex-Kandidatin, die irgendwie mit diesem Fußballer Boateng zusammen war und dann wurde irgendwelche schmutzige Wäsche gewaschen in Boulevard-Nachrichten und die Dame hat sich halt das Leben genommen im Endeffekt. Und die verknüpfen das jetzt hier mit so einer Doku, die irgendwie rausgekommen ist über Britney Spears, wo ja auch irgendwie irgendwelche Lieder produziert worden sind über ihre Beziehung und so ein Zeug. Ich meine, ja, im Endeffekt Leute, die in der Öffentlichkeit stehen halt, ne? Also das ist natürlich alles nicht fein. Diese privaten Dinge, die dann da teilweise irgendwo publiziert werden, ich kann halt nicht mehr machen, als mich dafür nicht zu interessieren und mir das nicht durchzulesen. Und fertig. Und das kann ich auch eigentlich nur jedem anderen empfehlen. Und ich würde übrigens wetten, dass die Mehrheit der Leute, die sich für diesen Krempel interessieren, was da irgendwie bei Germany's Next Topmodel und wer da wen mit Dreck bewirft, Frauen sind. Ne? Also die wollen jetzt mal so ein Ding draus bauen, dass ja angeblich die Frauen halt viel mehr davon betroffen sind, wo wir dann, die kommen ja auch gleich noch mit MeToo, das finden sie natürlich wieder gut, MeToo-Debatte, ne, hat viel gebracht, wo mir aber dann direkt einfällt, hier der Ex-Freund von der Zoe Quinn, ne, der sich ja auch umgebracht hat, weil sofort alle Leute nach einer Beschuldigung ihn da gedroppt haben und er da vom Scherbenhaufen seiner Existenz stand, was auch nicht ohne ist. Und ja, was dann sogar halt von irgendwelchen hier Deutschlandfunks, die so rumrennen und sagen, ja, wir benutzen jetzt hier geschlechtergerechte Sprache, damit wir deutlicher sind, ne, damit wir es ganz klar irgendwie sagen, wer welches Geschlecht hat und so, damit das alles deutlich wird. Und die haben dann über das Ableben von den Herren geschrieben mit einer Person, die sich umgebracht hat. Na. Und so ein Zeug, da wird das dann wieder gerne ausgeblendet oder hier die Opfer von dem Isla Vista-Typen, da fällt mir sein Name schon nicht mehr ein, diesem Inselheini vor Jahren, Roger, genau, da heißt es ja auch mal gerne, der hätte Menschen umgebracht, da wird das ja auch gerne verschwiegen, dass es mehrheitlich Männer gewesen sind unter seinen Opfern und solche Dinge, ne? Ja, das ist halt wieder so ein bisschen, ja, jetziges Jahr Journalismus halt, ne? In Brighton hat man entschieden, das Krankenhaus transfreundlicher zu gestalten. Deswegen heißt Breastfeeding jetzt Chestfeeding. Also die Brust geben ist out, den Brustkasten geben ist in. Ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu noch sagen soll. Du kannst mal runter, da ist so ein Klemmbrett-Grafik mit den wichtigsten Änderungen, wenn du ein Stück runter scrollst. Genau. Replace breast milk with human milk. Also man soll Brustmilch, sagt man hier ja nicht, aber wir würden halt Muttermilch sagen, was ja auch wieder für Transmenschen ausschließend sein kann wahrscheinlich. Dann würden wir also Menschenmilch oder Brust. Soylent White. Ja, oder Brust, / Brustkastenmilch. Ja, und Maternity, also Mutterschaft, soll auch mit Perinatal, weiß ich gar nicht, was das bedeutet, muss ich ganz offen sagen. Elternschaft. Prenatal, ja, bevor Geburt, also. Nee, das wäre pränatal, also. Elternschaft wahrscheinlich. Ja, sowas wie Elternschaft nehme ich auch an, wollte ich auch sagen, genau. Aber die Frage ist halt auch, sagt man dann in Zukunft auch Rindermilch und also Schafsmilch sagt man ja auch, aber. Mandelmilch, aber die kommt ja nicht aus Titten von Mandeln. Das weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, wie die hergestellt wird. Da werden die Mandeltiere gemolken. Und Mütter sollen gebärende Eltern genannt werden und nicht mehr. Warum Frauen mit Humor weniger kompetent wirken? Ja, interessante Studie. Man hat wohl mit mehreren Studien versucht festzustellen, warum das so ist. Und natürlich ist am Ende dann im Endeffekt halt der Mann schuld, der halt der Frau den Witz nicht gönnt, praktisch. Ja? Also wenn Männer lustig sind, finden Männer das gut. Wenn Frauen lustig sind, haben sie offensichtlich. Weil ja. Wir nicht darüber reden, dass Frauen anderen Frauen Sachen eher ausspannen, als Männer Frauen Sachen ausspannen. Und natürlich werden auch Männer werden für Promiskuität belohnt und Frauen werden dafür bestraft, wo ich auch mir denke, ist mir doch, also. Wo wird denn ein belohnt. Mann dafür richtig gerade gefeiert, wenn er seinen Arsch in die Kamera ja, hält? Ja, deswegen ja auch MeToo und das ganze Zeug, ne? Das ist ja auch alles, wir werden alle nur belohnt. Apropos, bei meinem OnlyFans hat sich immer noch keiner angemeldet. Wenn ihr da nicht langsam in die Gänge kommt, werde ich echt sauer. Ja. Ich gucke nur, wenn es squirt ist. Ich lese den nur wegen den Artikeln. Ja, genau. Genau. Blabla, ja. Bla, das ist natürlich alles Ausdruck von weit verbreiteten Geschlechterstereotypen, Ausdruck der immer noch sexistischen und patriarchalen Grundstruktur unserer Gesellschaft. Die haben etwas mit dem Wirtschaftssystem und den Strukturen innerhalb des Wirtschaftssystems zu tun. Sie sind ebenfalls stark patriarchalisch geprägt und benachteiligen Frauen. Also ich halte das für Quatsch, weil irgendwie Humor erfordert doch auch eine gewisse Form von Intelligenz. Also wenn du einen Witz nicht raffst, so, oder in der Lage, bis einen zu formen. Ne? Ja. Die Geschlechterstereotype wirken also bis in den letzten Winkel unserer Persönlichkeiten, ja. In unserer Handlung und alle Lebensbereiche, egal ob Mann oder Frau, nur eben mit unterschiedlichen Prämissen. Es ist ja fast so, als gäbe es einen 100.000 Jahre alten Mechanismus, der sich auf den Menschen auswirkt, wie Evolution. Weiß ich nicht. Ja. Hier haben sie in München aber auch keinen Bock mehr drauf. Ja, deswegen müssen jetzt auch die Straßenverkehr an die weiblichen Bedürfnisse in dem Fall anpassen. Eben einfach gendergerechter machen, ja. Und so weiter. Ja, das ist ja gerade der Witz eigentlich an der ganzen Sache. Also dieses Zeug, was sie hier irgendwie postulieren, dass sie irgendwie sagen, aktuell wäre der Verkehr auf Dienstwagen ausgerichtet. Ich weiß nicht, wovon die reden oder was sie konkret wollen. Die ja, so was sie daher, das ne? Wissen sie wahrscheinlich selber nicht, würde ich mal tippen. Also und wenn sie es wissen, dann frage ich mich halt ganz im Ernst, wie solche Leute ja, wie die das in ihr Hirn reinkriegen, dass sie da irgendwie, also das, Das ist aber immer seit 20 Jahren dran und jeden Tag. Gesellschaft dann auf dem Reißbrett irgendwie hinwursteln, um dann irgendwie zu sagen, so, ja, hier, das bringt uns jetzt die Wende und danach wird alles besser, so. Weibliche Bedürfnisse. Und was ich auch lustig fand in dem Artikel, aber dass sie den Leuten dann vorwerfen, also diesen Leuten sich das ausdenken, wird vorgeworfen, dass sie Stereotype bedienen. Wenn sie dann sagen, ja, die Frauen, die brauchen das irgendwie, weil die nicht genau wissen, also weil sie nicht direkt von A nach B wollen, weil zum Beispiel so eine Aussage von irgendwem, ja, die Frauen wollen nicht so oft von A nach B. Ne, wenn die Frauen das Kind in den Kindergarten bringen und danach einkaufen gehen, dann ist das ABC. Ja, aber für mich klang das eher so ein bisschen nach, keine Ahnung, die laufen ziellos durch die Gegend oder ja, so ein bisschen. Und dann irgendwelche Sprüche von wegen, in dunklen Ecken, da können die dann irgendwie, müssen sie einen Umweg nehmen oder so. Oh ja. Und irgendwelche Leute mit Rollator oder so, als ob Männer nicht mit Rollator unterwegs wären irgendwann mal. Ja, nee, weniger natürlich, weil die wieder nicht alt genug werden, ich weiß. Aber die fahren alle Dienstwagen. Ja, die fahren alle Dienstwagen, ja. Die sind nach den Bedürfnissen der Leute mit Dienstwagen ausgerichtet, hieß es doch. Und was ist denn das Bedürfnis? Ja, im Dienstwagen macht man Dienst, ne? Da tritt man ja seinen Dienst wahrscheinlich an direkt. Geht das direkt los mit Arbeiten? Oder naja, so. Nicht unbedingt. Ne? Also mit Dienstwagen fährt man normalerweise irgendwie, aber zum Dienst in der Öffentlichkeit meistens. Ne? Also ja, in der Privatwirtschaft, okay. Ja gut, wenn man Vertriebler ist oder so vielleicht. Ne? Aber wenn man viel im Auto ist, dann wird man auch ein bisschen arbeiten müssen. Dann hat man vielleicht auch einen Dienstwagen, nicht. Ja. Auf jeden Fall ist das ja kein Spaß an sich sozusagen. So. Aber so ein Vertriebler oder so, der fährt auch nicht von A nach B. Ja, das ist ja auch richtig. Im Gegenteil. Ja, das ist totaler Humbug. Und dann haben sich jetzt einige darüber mokiert, beziehungsweise darüber lustig gemacht halt hauptsächlich. Ja, und was heißt das, ne, wenn die Leute sich darüber lustig machen? Das heißt, dann sitzen die Frauen das aus und dann ziehen sie ihr Ding dann anschließend durch, wenn das Gelächter vorbei ist. Ne? So ist mein Erfahrungswert jedenfalls. Ja. Ja, dies hier war auch richtig krass, das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, dass sie hier die, also in dem nächsten Ding kann ich mal ein bisschen hin und her springen, hier ist so eine Zeitleiste davon. Die haben wir in der Studie beauftragt, um irgendwie herauszufinden, welches Modell bei getrennt lebenden Leuten jetzt das Beste ist, also dieses sogenannte Residenzmodell, was wir im Moment haben, wo das Kind halt bei einem Elternteil im Regelfall bei der Mutter komplett lebt und von dem anderen nur besucht wird oder das halt eben besucht. Oder halt eben dieses Doppelresidenzmodell, auch Wechselmodell genannt. Und es scheint so zu sein, dass dieses Familienministerium, also auf Teufel komm raus, diese Studie dazu in irgendeiner gewissen Weise halt kippen wollte in die Richtung. Ich hätte das doch schon nur so mit spitzen Fingern angefasst, das Thema, könnte man so sagen. In die Richtung halt, dass natürlich dieses Ding, Kind bleibt bei der Mutter, das einzig Wahre ist, ne? Das, was sie halt ideologisch wollen. Und dieser Weltartikel hier ist sehr gut, das auf jeden Fall zu transportieren, diesen Vibe. Und wir haben so einige Artikel geschrieben, die recht lang waren, ist mir aufgefallen. Mhm. Zu dem Thema. Ja, genau, das können wir gar nicht komplett durchgehen. Auf jeden Fall, das kann ich euch nur als Leseempfehlung empfehlen, genauso wie diese Zeitleiste hier, die auch ziemlich komplett ist, ne, mit allen möglichen Schritten. Ja, es läuft jetzt was das ne? Nämlich, ja genau, die haben es ist schon ewig im Gange und dann die haben schon das Studieninstitut irgendwie gewechselt jetzt mittendrin. Mhm. Und das, was sie jetzt genommen haben, ist irgendwie eins, was zu 80% oder so hat, die da man von der Weltgemeinde sowieso nur Aufträge aus dem Familienministerium hat, also quasi komplett abhängig ist von denen. Also die werden da schon das was liefern, was denen da gefällt. Ja, dann haben sie ja zwischendurch noch das Studien-Sitting irgendwie geändert, dass dann, was ist denn das dann nur? Ja, ich weiß es noch. Es war so, dass sie gesagt haben, dass jetzt nur noch Kinder gefragt werden dürfen, wo beide Elternteile zustimmen. Ja, genau. Und damit haben sie natürlich dann das in die Richtung gekippt, dass sie jetzt Leute, die jetzt richtig zerstritten sind, wo der Vater halt komplett unzufrieden ist oder so, die kriegen sie dann gar nicht rein in ihre Studie. Weil, ne, wenn die Mutter dann sagt so, nee, das machen wir jetzt hier nicht in meiner Familie, diese Studie hier, dann passiert die halt nicht, ne. Das war so ein Ding. Und dann haben sie auch noch komplett dieses Kontrollgremium, was es da eigentlich gibt vom Staat her, was diese Studie untersuchen soll, ob die überhaupt von der Methodik her richtig ist und so, das haben sie kaltgestellt, wie es in dem Weltartikel heißt. Also die kriegen das gar nicht in die Krallen. Ja, dummerweise ist dann noch einer von den Forschern gestorben. Aber es scheint ja so zu sein, dass wenn sie Daten da hätten, einen gewissen Teil der Interpretationen, aber das jetzt nicht zusammensetzen wollen, um ein Gesamtbild rauszuziehen. Ja, und das halt auch nicht diesen Beirat geben wollen, der das mal irgendwie abklopft, ob das überhaupt vernünftig, also ob das überhaupt was taugt, was sie da jetzt sich rausgefischt haben, oder ob das einfach nur gecherrypickt der Bullshit da ist, ob das dann überhaupt keine Relevanz hat. Und ich denke mal, das wird es wohl auch sein. Also die machen da keine Anstalten, das irgendwie fertig zu kriegen, und die machen erst recht keine Anstalten, das in irgendeiner Art und Weise fair über die Bühne zu kriegen. Ja, sie wollen es nicht. Ne? Das ist natürlich auch ziemlich entlarvend, muss man sagen, weil es geht ja eigentlich darum, hier mal die Sicht der Kinder sozusagen rauszufinden, wenn ich das richtig verstanden habe, was für die wirklich am besten ist, wo es ihnen dann am besten geht. Ne? Und ja, dass das dann sozusagen eine untergeordnete Rolle spielt, ist schon schlecht, und dass das angeblich vor Gericht immer die wichtigste Rolle spielen soll, kann dann ja auch nicht sein, sozusagen, und weiß man ja im Prinzip auch, dass es nicht immer so ist. Also ja, es geht ja im Endeffekt darum, Sie reden ja immer von diesem Kindeswohl, und wenn Sie jetzt Ihre Studie da machen und die herausfindet, das Beste für die Kinder ist dieses Doppelresidenzmodell, dann stehen Sie halt scheiße da, weil spätestens dann können Sie nichts mehr tun. Das Beste für die Kinder ist, dass man die nicht irgendwie als Macht- und Zerrmittel irgendwie einem Partner an der Hand gibt, ne? Das ist mal ganz, steht noch ganz fest, finde ich. Egal, wer das jetzt dann ist, aber ja, so empfinden die Kinder das dann eben auch, dass sie da eben missbraucht werden, sozusagen als Machtmittel. Und das verbrechen ja auch die Familien dann häufig dran und so weiter. Das ist eh alles scheiße. Das bringt nur irgendwelchen Anwaltgeld ein oder so. Ja, die ist hier, das war jetzt ein bisschen weit nach hinten gerutscht. Das hätte eigentlich noch ganz gut gepasst zu diesem ganzen Themenbereich, den wir hatten mit Kontaktschuld und ja, wer mit wem und die Feinde und so weiter und alles sind Faschisten und so weiter. Hier hatte nämlich der Benedikt Brechtgen hier den Herrn Sixtus zitiert, und der Sixtus hat hier geschrieben: Ich weiß nicht, ob Ben Brechtgen ein Faschist ist, aber er brüllt radikalen Unsinn herum. Er umgibt sich mit Rechtsradikalen, teilt mit ihnen die Abneigung gegen alle Antifaschisten und gegen die offene Gesellschaft. Er ist wohl sowas wie die Kinderversion von Kemmerich. Also das ist wirklich so blablabla, ich bin der Sixtus, hallo. Geht ich weiß ja nicht, ob der ein Faschist ist. Kennt er noch eine alte Matratze da? Ja, also wenn du nicht weißt, ob der ein Faschist ist, lieber Herr Sixtus, dann weiß ich nicht, ob du deine ob du Rechtsgeschäfte überhaupt alleine tätigen solltest oder ob da nicht deine Wahrnehmung so stark geschädigt ist, dass das nicht mehr der Fall sein sollte. Also tut mir ganz furchtbar leid. Also. Dann kommt Birgit Kelle vorbei und antwortet drauf: Ich wollte nur schnell Hallo sagen und helfen, sie noch verdächtiger zu machen. Hashtag Service Street. Ja. Genau, das fand ich ganz cute auf jeden Fall. Und deswegen war das hier auch so ein bisschen bei den Feminismus-Sachen einsortiert. Weil das wird funktionieren. Oh, also ich weiß, sie macht das jetzt so im Spaß, aber ich wette, es dauert nicht mehr lange, bis die Leute sagen, ja, und die Kelle und der Brechtgen und der Kemmerich und hier überall Faschisten. Oh mein Gott, warum rotieren Leute? Haben die nichts Besseres zu tun? Sollten auf Hate Speech reagieren, einfach weitermachen im Leben. Oh my God, it's full of. Also eine Faschisten. Handlungsanreichung, die ich habe, ist, dass man erstmal kurz innehält und abwartet und nicht so impulsiv reagiert. Weil das kann, wie gesagt, so, das kann ein richtiger Schwarm sein, der komplett synthetisch ist. Da hasst dich niemand wirklich, sondern die machen sich gerade an die Arbeit und wollen dich einfach nur zermürben, und das erstmal so kurz abwarten und dann überlegen, wie man reagiert. Also das ist, glaube ich, der wichtigste Tipp. Für mich persönlich jetzt ist meine Lösung: aushalten, ignorieren, blocken, und dann machst du wieder dein Ding. Aber es ist, glaube ich, auch empfehlenswert, sich wirklich zu überlegen. Es gibt Hate Aid, es gibt auch andere Netzwerke, wo man sich austauschen kann, wie man auch dagegen vorgehen kann, und dann auch nochmal seine rechtlichen Grundlagen. Was ich auch auf jeden Fall empfehle, jede Person dokumentiert das. Macht Screenshots von den Sachen, wenn da wirklich krasse Sachen dabei sind, habt einen Ordner, dann habt ihr das drin, und wenn ihr später mal die Kraft oder die Kapazität oder die Energie habt, dann könnt ihr immer noch dagegen vorgehen und müsst das nicht so akut machen. Was, glaube ich, auch ein sehr guter Tipp ist, wenn ihr in der Öffentlichkeit steht oder von sehr viel Hass mit sehr viel Hass konfrontiert seid, man kann seinen Wohnort aus dem Melderegister nehmen und dann ist man auch nicht so sehr auf der Zielscheibe. Ist der Typ nicht irgendwie Rassist gegen Weiße? Oder war das ein anderer? Nö, das war schon der. Also zumindest so Sachen, wo er sich hinterher falsch verstanden gefühlt hat, wie er da diesen Idi Amin irgendwie und irgendwelche Bilder von Herabsetzung von weißen Leuten irgendwie gefeiert hat. Okay, okay. Aber dann und der wollte auch einen Spielfilm über die Revolution in Haiti, wo Frauen und Kinder sterben. Aber er hat auch diese Woche gesagt, jedem, der diese Idi Amin-Geschichte praktisch unreflektiert weiterteilt und ihnen damit vorwirft, er hätte einen feuchten Traum bei Idi Amin gehabt, den wird er juristisch belangen. Und ich finde das auch sehr lustig, weil es gibt halt die Beweise dafür, schwarz auf weiß, ich habe einen mein feuchter Traum. Und dann, ja, nee, das ist halt... Der Malcolm versteht es nicht. Vom Gericht wird es kein Witz mehr sein. Halt. Da werden die sagen, okay, haben Sie das hier geschrieben mit mein feuchter Traum? Und dann sagt der Malcolm ja. Und dann sagt das Gericht, ja, dann kann ich leider nicht viel für Sie tun. Ja, und dann sagt der Malcolm... Das habe ich aber letztens, als Witz gemeint. Ja, dann sagt der Malcolm, ja, ich war aber letztens in diesem Video vom Bundesministerium der Justiz und Verbraucherschutz. Denn das haben wir uns nämlich gerade angeguckt für die Leute, die uns nur zuhören. Das war ein Video vom Bundesministerium der Justiz. Wo die hier dieses Hate Aid da irgendwie, dem man Geld geben kann, damit sie irgendwelche Leute verklagen. Aber natürlich komplett nur entlang ihrer ideologischen Sichtweisen. Die brauchen Beweise sozusagen. Und vor allen Dingen, nimm mal meine Sachen aus dem Melderegister raus. Ich weiß nicht, ob das jeder machen kann. Also du kannst diesen Widerspruch machen, dass die da mit deinen Daten handeln können oder so. Aber diese Geschichte mit nehme ich mal aus dem Melderegister raus, die ist, soweit ich das mich erinnere, nur für irgendwelche Personen wie ihn, die halt irgendwo da in der Öffentlichkeit stehen. Ja, warum auch? Es kann ja auch nicht jeder die Daten bekommen vom Melderegister, soweit ich weiß. Das ist ja nur, wenn du von der Stadt bist oder Polizei oder so, meine ich. Und auch, weißt du, so der ist kurz davor halt einfach trotzdem wieder reingerutscht in, ja, beschäftige dich damit. Weißt du, so, nein, Alter, der hat doch selbst gesagt, da geht es nicht darum, dass sie ihn persönlich hassen, sondern einfach nur gerade ihn so als Zielscheibe sehen, ja. So, dann ignoriert man das und verlacht es halt einfach. Also, kann der Neue was ab oder nicht? Ne? Das testet man nur aus. Ne? Naja, es ist halt immer so, wie sie es gerade sich zurechtlegen. Am Anfang von dem Ding hat er noch irgendwie gesagt, von wegen so, ja, die hassen dich nicht wirklich. Und als nächstes hast du dann aber Hate Aid, die sich dann drum kümmern sollen, oder wie? Naja, der kann ja nicht sagen, dass Hass im Netz überhaupt kein Problem ist, wenn man einfach nur das nicht als Problem betrachtet. Ja, gehen wir mal davon aus, wenn er wirklich dann sowas hätte, jeden Tag oder so, dass er das dann mal irgendwann notiert oder sich an irgendwelche Sachen sammelt, die das dann beweisen, das kann ich schon verstehen. Jetzt habe ich ja endlich kapiert, warum sich so manche Afrikaner halt an mehreren Orten anmelden. Damit sie halt nicht so leicht gefunden werden können. Vielleicht hat der Ohanwe denen den Tipp gegeben. Das ist Prophylaxe für den Fall, dass die ganz berühmt im Internet werden. Ja. Mhm. Hate Speech bekämpfen. Ne? Wenn du Hate Speech bekämpfen willst, musst du dich deradikalisieren, anstatt dich weiter irgendwie zu isolieren vor Leuten. Weißt du, so Junge, geht auf der safespace.net, will ich damit sagen. Das ist alles. Homofeindlichkeit ist so eklig, bist du geoutet, verlierst du an gesellschaftlichem Rang und wirst Zielscheibe von Diskriminierung, aber du bist es nicht, kannst du dich auch nicht frei ausdrücken, wie du es möchtest. In welchem Land lebt der? Über welches Land schreibt er? Ja, genau. Also das ist auch gar nicht, die ersten Tweets sind nur der Aufhänger für mich, eigentlich der interessante Tweet ist der letzte. Aber halt so, ja, in Deutschland, also auch diese Aktion, auf die er sich bezieht, wo sich diese 150 Schauspieler geoutet haben, so, ja, am Theater ist jeder zweite schwul, weiß man doch. Also, what the fuck ist das Problem? Also, und da ist ja auch niemand jetzt, der sagt, ich gehe jetzt nicht mehr ins Theater sein, ich weiß, dass hier was Andreas Berg und sonst wer... schwul ist. Also völliger fucking Unsinn. Nee, es gibt bestimmt Leute, die so denken, aber die sind vollkommen irrelevant. Und wir müssen es Männern erlauben, andere Männer zu küssen oder mehr zu tun, ohne dass wir komplett besessen und fasziniert Abhandlungen in deren Abwesenheit über deren Identität zu formulieren. Ist XYZ eigentlich schwul, ist oft eine gewaltvolle Form von Gossip. weißt du, gewaltvoll. Wenn jemand fragt, ob jemand schwul ist, vielleicht fragt er auch, vielleicht will er das wissen, damit er den irgendwie, damit er den besser einschätzen kann oder damit ihm eben kein Fauxpas passiert oder irgend sowas mal kommen. Nee, aber nein, das ist buchstäblich Kolonialisierung, was der hier betreibt, weil er nämlich sagt, hier hör auf mit deiner Kultur da zu sein, die irgendwie ein bisschen so auf Abstand geht, weil dir es halt unangenehm sein kann. Nee, du hast das zu lieben. Das ist gewaltvoll. Ja, ja, und wo ich da direkt dran denken muss, ist diese schöne Geschichte mit dem Nick Denton, ne, von Gorka. Der war ja ein riesen Fan davon, irgendwelche Leute zu outen. Und das war ja auch sein Untergang, als er da damals den Peter Thiel, den Millionär, geoutet hat, der ja dann mit diesem Hulk Hogan-Tape, was sie nicht runternehmen wollten, den Prozess gegen ihn eröffnet hat. Und da riesig viel Geld reingesteckt hat und in dem Zusammenhang ja dieses ganze Gorka-Medien-Ding, mit dem wir bei Gamergate ja auch ständig kollidiert sind, vor allen Dingen mit Kotaku oder deren Videospiel-Sektion, aber auch die anderen Abteilungen, von denen haben wir schon Hitpieces geschrieben, auf die ja auch heute alle noch zitiert werden und diesen Wikipedia-Artikel da verlinkt werden und so, um Gamergate zu charakterisieren. Ja. Ja, aber die Perle finde ich den letzten Tweet. Cishet-Leute, die sich ausprobieren wollen. Ja. LGBTQ sind keine experimentellen Zootiere für eine Drunken Night und danach seid ihr wieder diskriminierend und unsolidarisch. If you can't respect the person, you don't deserve the dick, vagina, etc. Not even for a little trial run. Was soll etc. bedeuten? Was soll das sein? Gibt es irgendwie ein drittes Ding? Gibt es Penis 2? Ja, Penis 2, Electric Boogaloo. Ja, aber ja. Es ist auch so seltsam. Die sagen doch im selben Atemzug, dass LGBTQ so divers ist und so fließend. Dann gibt es doch kein Konzept von Cishet mehr, oder? Na doch. Cishet, das sind die, die sonst immer nur, also ja, nicht, also, weißt du? Ja. Und ich sag mal, Leute, die eine sexuelle Aktivität mit Gleichgeschlechtlichen entwickeln, das sind für mich dann auch keine Cishet-Leute. Die sind wegen mir wie der Drachenlord, B oder so. Aber, ja. Ja, so, warte. Der hat am Anfang gesagt, das ist voll krass, wie man hier unterdrückt wird. Und wenn du rauskommst, ist es falsch, weißt du? Dann zum Schluss negiert er seinen eigenen ersten Tweet, bei dem er dann jetzt zum Schluss sagt, ja, nee, so machst du das nicht, weil sonst bist du halt voll unsolidarisch und verpiss dich, weißt du? Du hast es nicht verdient. So, was ist es denn jetzt? Weißt du, stell dir einfach mal vor, du bist schwul und du weißt nicht, wie du rauskommen sollst und experimentierst erstmal. Da kommt der Typ daher und sagt, das darfst du nicht. Halt doch Maul, Alter. Einfach seine eigenen Gedanken lesen. Bevor man abschickt, einfach nochmal drüber schauen. Nee, die sondert man einfach ab und wenn hinterher einer meckert, war es ein Witz. So einfach okay, ist das. Ja, und ist doch viel weniger Stress. Und warum sind da so viele Kopftücher? Ja, das ist Herr Röttgen. Norbert Röttgen, der war ja auch einer von den Kandidaten für den CDU-Vorsitz. Und dem hatte man ja auch schon vorgeworfen, dass er diese Klausel mit dem BDS, dieses Boycott Divest Sanction Movement, da kein Geld vom Bund mehr bekommen sollte, dass er das da schon dagegen angearbeitet hat. Mit Lobbyarbeit und jetzt hat er sich hier mit dem Avicenna Studiennetzwerk getroffen und hat seinen Post dazu wieder gelöscht, obwohl hier auch wieder noch ein Bild mit den Leuten ist, für die Leute, die uns nicht zuhören. Also da sieht man mehrere Damen mit Kopftuch, zwar nicht alle, aber einige. Und er schreibt dazu, es ist unglaublich, mit welchem Hass junge Menschen aufgrund ihres Glaubens überzogen werden. Ich habe unser Gespräch als sehr bereichernd empfunden und empfehle jedem den Austausch. Ja, nee, Herr Röttgen, das ist nicht nur wegen dem Glauben, das ist wegen der zur Schau gestellten Fundamentalismus von diesen Leuten. Und ja klar, natürlich kann man sich mit denen unterhalten, sollte man vielleicht auch, aber als Politiker sollte man auf jeden Fall dafür sorgen, dass diese Leute politisch in diesem Land keinen Einfluss bekommen. Ich würde auch gern dem Röttgen mal zeigen, so wisst ihr, nicht einfach nur diesen einen Datenpunkt, ja, sondern mal den Datenpunkt zeigen, wie alle diese Leute mit irgendwie einem schwulen Familienmitglied oder mit einem ex-austretenden Islam hier Mitglied da umgehen. Das will ich denen mal zeigen, damit er mal auch das gesamte Bild sieht und nicht nur einen kleinen Ausschnitt. Der Grund, warum Frauen im Islam dieses Kopftuch tragen müssen und so richtig nah an der Haarlinie das anliegt, ist, weil für jedes einzelne Haar, was ein Ungläubiger oder ein Mann außerhalb der Familie sieht, ja, die Frau in der Hölle an diesen Haaren gehängt wird für immer. So, und das ist der Grund, warum die ein Kopftuch tragen. Das ist einfach so lächerlich, dann hinzugehen und zu sagen, hey, weißt du was, so eine richtig geile Sache hier mit der Ideologie, klasse, super. Nee, Alter, nein, Ideen haben keine Rechte, Menschen haben Rechte und deswegen ist das Problem mit dem Islam eben, dass es ihn gibt. Alter, das ist, oh, ich kack ab einfach. Ja, gerne Fleischhauer. Ja, wir haben Fleischhauer. Ja? Genau, hier haben wir einen Fleischhauer, der macht jetzt einen Podcast mit der Esra Karakaya, wie man hier in diesem Tweet sieht. Das ist die Dame von Karakaya Talk, diesem meines Erachtens nach schlimmsten Funkformat überhaupt, wo alles ein ideologischer Krempel war, wo alles hier, wir schnipsen mit den Fingern, statt zu klatschen, also wirklich dieses Level von progressivem Bullshit. Und dieser Tweet hier vom Fleischhauer, der hat teilweise schon für Empörung gesorgt, allerdings nicht wegen Frau Karakaya, sondern so nach dem Motto, dass die sich mit dem Fleischhauer abgibt. Das waren eher die Kommentare bei den Sachen, wo ich mir wieder so denke, das ist halt irgend so ein Konservativer, der den Leute voll plärt, dass sie mal ihre Religion wieder ernst nehmen sollen und so ein Zeug. Und der hat sich hier mit der Kopftuchdame zusammengetan, was mich persönlich überhaupt nicht wundert. Und dann macht man progressiven Krempel, wo er eigentlich komplett dagegen ist, aber jetzt fördert er das halt, weil, ja, passt schon irgendwie, wir sind halt Konservative, ja, und wir sind halt zu nichts zu gebrauchen, außer jeden Bullshit irgendwie reinzulassen in die Gesellschaft und zu sagen, ist doch toll, wenn die Leute religiös sind. Was kann da schon schief gehen? Fucking, wo ist es gut? Wir können doch nicht gleichzeitig auf einer Seite sagen, hier Fake News und Irrglaube und Verschwörungstheorien bekämpfen und gleichzeitig Religion fördern. Du kannst das nicht machen! Das macht doch keinen Sinn. Religionen sind buchstäblich Fake News, sind buchstäblich Verschwörungstheorien. Sicherheitsbehörden, islamistischer Anschlag verhindert, 14 Festnahmen. Gut, dass schon mal was verhindert wird. Ja, wieder häufiger was verhindert, steht ja auch drin. Ne? Also das war auch eigentlich das Interessante, wirklich Interessante hier dran. Seit 2019 insgesamt 17 islamistische Anschläge wurden angeblich in Deutschland alleine vereitelt. Der Ewe, wenn er da wäre, hätte bestimmt auch wieder seine Europol-Statistik. Und hier steht, dass deutsche Polizei hat im vergangenen Dezember 617 islamistische Gefährder auf dem Radar. Als Gefährder gelten Menschen, denen die Polizei eine schwere politisch motivierte Straftat zutraut. Etwas mehr als die Hälfte von ihnen hat die deutsche Staatsbürgerschaft. Das fand ich vor allen Dingen interessant. Ne? Etwas mehr als die Hälfte von den islamistischen Gefährdern hat schon deutsche Staatsbürgerschaft. Mit anderen Worten, diese Leute werden wir auf jeden Fall sowieso nicht mehr los. Diese gehören auf jeden Fall uns. Ein Teil von ihnen hält sich aktuell im Ausland auf, ein Teil ist in Deutschland inhaftiert. Zudem waren in der Datenbank der Polizei zuletzt 529 relevante Personen. So nennt man Menschen, bei denen die Polizei davon ausgeht, dass sie sich an einer solchen Straftat beteiligen oder diese unterstützen würden. Das ist der Stand der Dinge. Es gibt 617 Gefährder und dazu 529 relevante Personen. Ja, genau. Und das sind die wo sie nicht quasi die ganze Zeit gucken, was mit denen ist. Aber von denen, die halt sagen, hier, die würden halt die Tür aufmachen, die Leute bei sich hausen lassen, weißt du, sie vor Polizei schützen, so Zeug. Davor schützen, Alter. Einfach einen Terror, einfach einen Typen, der Terror betreibt, ja, schützen. Alter. Wie kaputt muss deine Ideologie sein, damit du das billigst? Nobel Peace Prize 2021 Nominees List. Stacey Abrams, Jared Kushner among those nominated. Interessant, was haben die gemacht? Ja, letzte Woche war ja die Deadline für die Nominierung für den Nobel Friedenspreis. Und es gehen ja durchschnittlich 200 bis 400 Nominierungen rein. Die Nominierungen sind auch nicht öffentlich, es sei denn, die Leute, die die Nominierung vorschlagen, veröffentlichen finden das. Das bleibt denen freigestellt. Es ist auch nicht immer so, dass jemand den Preis gewinnt, wo vorher bekannt war, dass die Nominierung erfolgt war. Aber die Liste ist ganz interessant dieses Jahr. Ich meine natürlich Donald Trump, haben wir ja schon gehört, dass Donald Trump draufsteht. Und ein paar andere demokratische Politiker wie Stacey Abrams stehen auch drauf. Aber ein paar seltsame Sachen wie das Covid-Vaccination-Programm, die internationale Koordinationsstelle ist vorgeschlagen worden. Der Daniel Ellsberg ist vorgeschlagen worden. Der ist ein ehemaliger investigativer Journalist, der diese Pentagon Papers-Sache gemacht hat. Das ist ja schon sehr, sehr lange her. Aber der gilt auch als einer der Favoriten anscheinend wohl. Die Hong Kong Free Press, wegen der Hongkong-Angelegenheit, was ich sehr schön finde, aber die werden es bestimmt nicht gewinnen, leider. Aminatu Haidar, das ist eine Western, eine Aktivistin für die Westsahara-Wüste. Die Westsahara-Region wird ja derzeit von Marokko regiert. Und da gibt es halt auch politische Querelen über Unabhängigkeit und andere Dinge. Die Internationale Raumstation ist für den Friedensnobelpreis nominiert worden. Einfach mit der Begründung Völkerverständigung und keine weiteren Sachen. Dann einige politische Nominierungen, die weißrussische Oppositionsführer-Triumvirat, Jared Kushner, das ist der die Verhandlungen geführt hat mit im Nahen Osten, mit Israel und den Nahostländern. Der Alexei Nawalny, der russische, geht da durch die Medien, muss man nicht viel zu sagen. Greta Thunberg natürlich. Und das sind, denke ich mal, so die prominentesten. Was hat denn fucking Greta Thunberg mit dem Frieden zu tun? Ja, ich habe ja gesagt, das sind die ganzen politischen Nominierungen. Ach ja, Black Lives Matter Inc. Bewegung, also diese Dachbewegung da, die ist auch für den Friedensnobelpreis nominiert. Aber ja. Gut, man hat den HCR und Reporter ohne Grenzen, Ärzte ohne Grenzen und diese ganzen Organisationen, die sind ja immer nominiert. Die muss man ja nicht nochmal extra erwähnen. Die machen ja auch viel Gutes teilweise. Ja, mal gucken, wer es dieses Mal gewinnt. Vielleicht ist es ja jemand, der total unbekannt ist. Oder vielleicht gewinnt Trump. Werbeverbot für Dinge des nicht täglichen Bedarfs, so wird die Formulierung sein. Das heißt also alles abseits der Lebensmittel und auch der Drogerie, also klassische Aktionsware, darf nicht mehr beworben werden. Ich halte das auch für richtig, weil es bietet eigentlich auch Anlass, nochmal zusätzlich in ein Geschäft zu gehen. Das sind alles Kontakte, die wir vermeiden wollen, heißt also in dem Fall ein... Ja, das ist jetzt eine neue Idee vom Saarland, um Corona zu begegnen, ein Werbeverbot. Wie wir ja gerade schon von der Dame, die hier, glaube ich, die Ministerin für Wirtschaft ist, im Saarland gehört haben, dass ja Kontakte vermeiden durch Werbeverbot, weil die Leute dann extra in ein Geschäft reingehen und ich habe mir noch einen Text dazu durchgelesen, wo es dann irgendwie hieß, das sei ja auch total ungerecht dann, wenn jetzt Läden, die jetzt schon öffnen dürfen, dann irgendwas bewerben dürfen und irgendwelche anderen Läden, die jetzt noch nicht öffnen, die haben dann quasi noch weniger Einnahmen oder irgendwie so haben sie es hergeleitet. Also ja, das ist jetzt quasi schon der Bereich des Managements irgendwie, wie sie irgendwie meinen, was wir brauchen an Vorschriften, dass die Leute den Leuten gar keine Ideen irgendwie geben sollen oder so. Und ich habe das schon mehr oder weniger im Scherz gesagt, so, ja, wir stecken mir dann jeden in den Sack irgendwie, der nicht dem täglichen Bedarf dient, damit die Leute nicht auf dumme Ideen kommen, sich mehr als nötig irgendwie zu berühren oder so, weil das ist ja auch dann alles wegen Covid und so weiter und so fort. Also ich finde es ganz schön übertrieben. Total, ja, sicher. Und der Spott, für den Spott brauchten sie natürlich auch nicht zu sorgen bei dem ganzen Zeug. Von der neuen marktliberalen Partei ist die nicht. Ich wäre dafür, die Leute, die sich das ausgedacht haben, in die Grube des Saarland zu werfen, wo sie dann jahrhundertelang verdaut werden. Ich muss aber noch sagen, dass das ein Witz war. Das ist Star Wars-Fans haben das gemerkt. Ich kann mich noch hinterher rausreden, wenn ich von allen Ämtern zurückgetreten bin. Ja, klar. Ja, die selektive Infektion, ne? Ja, genau. Also hier haben sie wohl bei irgendwelchen Busunternehmen geguckt, wo die Leute herkamen, aus welchen Städten, und wollten da eine gestiegene Infektionsrate in diesen Städten, von denen die dann dem Busunternehmen da irgendwie hergekommen sind. Die haben auch keine anderen Busfahrten. Mit der Busorganisation Honk for Freedom oder irgendwie so, ach nee, Honk for Hope. Auch total Honk. Super Idee. Ja. Ja, auf jeden Fall, klar. Ne? Aber bei Black Lives Matter hat natürlich keiner irgendeine Studie durchgeführt, weil das ist ja auch Friedensnobelpreis verdächtig. Das wäre rassistisch gewesen, da eine Studie durchzuführen. Sag's doch, wie es ist. Das ist Alltagsrassismus, da so eine Studie zu machen. Mann. Ja, der Spahn hatte mit Google verabredet, dass seine Gesundheitsinformationen ja mehr als ganz oben auftauchen, so ungefähr, beziehungsweise die Leute, die danach suchen, nach Covid oder so zum Beispiel, dass sie gar nicht mehr auf der Suchmaschine oder Suchergebnisseite geleitet werden, sondern direkt aufs Ministerium, zum Ministerium geführt werden. Und das hat die werden nicht direkt geführt, aber es wird da prominent angezeigt. Ja, auf jeden Fall haben sie das jetzt abgefischen hier vom Gericht. Das ist kartellrechtlich nicht in Ordnung und so weiter. Ja, dagegen geklagt hat ein privater Anbieter, die irgendwie NetDoktor, ne? Oder so heißen. Also ja, geklagt hat aber im Prinzip vor allem ja auch die Konkurrenz, ne? Die Verlagskonkurrenz. Ja, dieser NetDoktor oder so, die haben halt gesagt, dass sie ja da nicht erscheinen dann, und deswegen ist es nur netdoktor.de. Ja, kann sein, dass sie vom Bruder sind, ne? Wer weiß. Weiß nicht, stand hier glaube ich nicht, oder wenn, habe ich es überlesen. NetDoktor.de habe ich nur gelesen. Und ja, also, und weil die halt diese privilegierte Anzeige natürlich dann nicht haben, ist es dann ein Nachteil, und dem hat das Gericht halt zugestimmt. Ja, genau. Ja, das ist hier mal wieder, das ist zwar ein Bezahlartikel, von dem man nur den Anfang sieht, aber es reicht auch eigentlich schon. Die Dame hier im Bild, das ist die Freundin von dem Herrn Scheuer, den man hier auch sieht. Und die halt war außerdem Büroleiterin von Dorothee Bär. Und die wird jetzt Lobbyistin. Lobbyistin für Facebook. Für Facebook, ne? Ja, und irgendwie kommt das nicht so gut an, ja, ne? Ja, ja, sag bloß. Ja. Facebook muss sich wehren, ne? Das letztes mitgekriegt, das wird immer behauptet, dass sie angeblich von Hate Speech profitieren würden oder so. Und die Sprecherin der Facebook Deutschland Gesellschaft, die jetzt da massiv gegen verwahrt, meinte, das macht eben hauptsächlich Kosten. Ne? In Dubai machen sie jetzt einen auf. Genau, auf der Saudi Klima. Will mal ein bisschen Kohle raushauen. Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman plant ein neues Megaprojekt, mit dem er als Visionär in die Geschichtsbücher eingehen will. Als Stadt der Zukunft preist der Thronfolger und de facto Herrscher Saudi-Arabiens die Siedlung The Line an, die ab März am saudischen Ufer des Roten Meeres entstehen soll. Entlang einer 170 Kilometer langen Linie sollen dort 1 Million Menschen leben, die trotz der riesigen Ausmaße der dortigen Stadt alles, was sie für das tägliche Leben brauchen, innerhalb von 5 Minuten zu Fuß erreichen können. Ja, es soll also irgendwie emissionsfrei sein, und Autos, glaube ich, werden nicht erlaubt, aber dafür wird dann Alkohol erlaubt sein. Und ja, so. Und Frauen sollen nicht verschleiert sein, und Menschenrechtsorganisationen warnen davor, sich zu beteiligen, aber angeblich hat sowieso keiner Bock. Und wo ich bei The Line dran denken muss, ist dumm, dumm, dumm, because you're mine, I walk the line. mir ist aufgefallen, dass er genau 500 Milliarden Euro dafür ausgeben will. Das ist schon eine Ansage, ne? Da ist ihm doch irgendwie der Ärmel aufgegangen, da ist was rausgefallen. Ja, und Klima, so, ne? CO2-freies Leben und so, da waschen wir sich einschleimt bei den Leuten. Das ist so, glaube ich, so ein bisschen so wie die chinesische Regierung, die irgendwie gemeint hat, jetzt sind die Uiguren hier keine Baby-Making-Machines mehr, seitdem wir die hier in unseren wunderbaren Lagern hier haben. Sondern emanzipierte Frauen. Ja. Kritiker werfen dem Prinzen Größenwahn vor. So was aber auch. Ja, 500 Milliarden ist schon eine Ansage. Gut. Mini-Atomkraftwerke für den Klimaschutz. Hier geht es um die Small Modular Reactors, über die ich ja schon öfters mal ein bisschen gesprochen habe. Insbesondere hat das ganze Projekt einen Schub bekommen, weil der Donald Trump diese Technologie sehr gefördert hat mit sehr viel Geld und mit sehr viel Gesetzgebung, die halt dazu geführt haben, dass sehr viele Projekte in Amerika gestartet wurden. Und jetzt wird auch hier darüber berichtet, nachdem der Joe Biden gesagt hat, das ist gut, das machen wir so. Und ja, ist ja schön, dann kann man endlich mal über dieses Thema reden. Ja, weil das ist nämlich an sich eine sehr ordentliche Sache. Ja, die Technik ist gut ausgereift. Es gibt sehr viele verschiedene Bauweisen auch, die alle nicht die typischen Probleme haben mit der harten Strahlung, mit dem großen Anfallen von Atommüll, mit dem besonders teuren Brennstoff. Da gibt es ganz viele verschiedene Varianten. Und das Konzept ist einfach nur, dass man statt einem riesigen Atomkraftwerk baut, kleine Atomreaktoren baut, die man quasi in Reihe schalten kann. Und die haben eine Größe von einem Frachtcontainer bis hin zu einem Schiff. So. Also einem ja, Affengeil. Einem Schlepperschiff. Jetzt kleiner auf jeden Fall als ein Containertransporter oder sowas, auf jeden Fall. Und ja, weltweit gibt es da halt einen industriellen Boom, unter anderem halt ausgelöst durch die amerikanische Forschungsförderung. Und ja, das wird halt interessant zu sehen, was wir hier in Deutschland vielleicht auch da machen. Da gibt es leider noch keine Projekte, die wirklich dafür geplant sind. Wir halten ja weiterhin am Atomausstieg fest, aber weltweit ist das auf jeden Fall eine Sache, die sehr viel, ja, für sehr viel Wohlstand auch sorgen wird. Ne? Da sollte man eigentlich denken, wir sind ja Deutschland ein Hochtechnologieland, wir könnten die Dinge auch bauen und verkaufen. Und ja. Ja, vielleicht macht das Siemens auch im Ausland. Weiß ich nicht. Könnte ich mir das vorstellen. Tja, ja. Also das ist eine schöne Technologie. Das wird jetzt auch nicht die Welt retten, ja, aber es ist auf jeden Fall besser als es ist halt nutzbar halt auch als grundlastfähige Kraftwerke, wenn man halt immer mehr Solar- und Windstrom haben will. Tja, die Welt retten kann vielleicht nur die Geothermie, oder? Das kannst du praktisch überall machen müssen, je nachdem, wie tief man dann graben muss. Nur, ne? Ein Unterschied. Ja, das wäre es schön. Ja. Und interessant, in dem Artikel, da wurde noch von diesem russischen Atomreaktorschiff geredet. Das ist im Endeffekt ein schwimmendes Kraftwerk, was vor 10 Jahren gebaut wurde, aber erst vor 2 Jahren in Betrieb gegangen ist, weil es einfach so lange gedauert hat. Und das wird als Beispiel für diese Small Modular Reactors genommen. Und ich finde das ein sehr seltsames Beispiel. Aber die Engländer machen das doch auch schon seit einer Weile und die Amis sowieso auf ihren USS so Chips. Ja, ja, die Engländer, die haben gesagt, die wollen mindestens 16 bauen bis 2030. Okay. Und ja, wie gesagt, die sind halt sehr, je nachdem, was man halt für Anbieter hat, gibt es da halt total unterschiedliche Bauweisen. Und man muss dazu sagen, es gibt ja andere Nuklearreaktoren in U-Booten oder in Kriegsschiffen oder sowas. Ja, das ist ja ein nicht total neues Konzept. Allerdings ist es halt auch moderne Technik und moderne Iterationen. Ja, ich glaube, das ist jetzt die 4. Generation von diesen SMRs, die jetzt auf den Markt kommt. Und die ist halt auch wirklich so ausgereift, dass sie wirklich breit ausgerollt werden kann außerhalb von Spezialanwendungen wie im Flugzeugträger oder so. Ja, ich finde das geil. Jeder Login-Vorgang kostet den Staat 3 Euro. Ziemliche Clickbait-Headline. Es geht im Endeffekt um den elektronischen Personalausweis. Das im Endeffekt, ich habe das auch nicht so ganz auf dem Schirm, aber geplant ist ja, dass man seinen Personalausweis nicht mehr aus der Tasche zücken muss, sondern dass man eine App hat und die auf jedem Handy ja einfach vorzeigen kann. So, bis jetzt ist es auf dem Stand, dass man das, wenn man ein Galaxy S20 Telefon besitzt, dann kann man das jetzt schon benutzen. Weiter ist die Technik noch nicht. Die arbeiten jetzt mit Hochdruck daran und haben im derzeit halt Investitionen von, was sind das, 38 Millionen Euro in diesem Jahr, um die Entwicklung anzustoßen und dann weitere 25 Millionen pro Jahr für die Betriebskosten von diesem System. Und ja, die rechnen mit 8,5 Millionen jährlichen Identifikationsvorgängen mit diesem, so kommt diese Clickbait-Headline halt zustande, 3 Euro, wobei die sich auch noch verrechnet haben, aber gut. Ja, finde ich interessant, muss ich mich noch ein bisschen mit beschäftigen mit dem Thema. Hat einer von euch schon mal Erfahrung mit diesem gemacht? Hat einer von euch vielleicht ein Galaxy S20 und kann das mal ausprobieren? Nee, aber 8,5 Millionen pro Jahr kommt mir ein bisschen wenig vor bei über 80 Millionen Einwohnern, oder? Ja, aber sagen wir es mal so, die sind ja jetzt gerade dabei, das anzustoßen. Das BSI muss ja das alles sicher machen und die App muss entwickelt werden. Und ja, die gehen halt davon aus, dass 8,5 Millionen Mal dieser Service benutzt wird. Halt nicht von 8,5 Millionen Personen. Aber ja, also wie gesagt, das ist alles noch nicht so ganz klar. Das sind ja die internen Rechnungen, die die da vorgeben. Und vielleicht gibt es bald halt auch eine App fürs iPhone. Dann gibt es ja vielleicht mehr Leute, die das nutzen können. Ist ja ein bisschen standardisierter als bei Android-Sachen. Ja. Ich finde das natürlich eine massive Sicherheitslücke und da wird bestimmt irgendwas schiefgehen. Aber na gut, das ist vielleicht nur mein typischer Optimismus. Die E-Sport-Studie 2021. Ernährung im E-Sport, mehr als nur Pizza und Energy Drinks? Ja, das ist eine lustige Studie, die in verschiedenen Nachrichtenartikeln aufbereitet wurde, weil sie halt im Endeffekt das Ergebnis hat, dass die Gamer halt sich nicht nur von Fast Food und Chips ernähren und so weiter und so fort. Und ich fand das ganz interessant aufbereitet mit vielen Grafiken. Vielleicht können wir da einmal schnell durchscrollen und stehen bleiben, wo wir was Interessantes sehen. Wer hier überhaupt als Gamer zählt, ist zum Beispiel auch interessant. Das ist die erste Grafik, Spielerkategorie. Also das ist eine Befragung von der, Sporthochschule? Nee, Institut für Bewegungstherapie und Bewegungsorientierte Prävention, Sporthochschule Köln. So, Verzeihung. Also die Befragten, die haben wir E-Sport-Profis, ehemalige E-Sport-Profis, E-Sport-Amateure, Videospieler und Gelegenheitsspieler und mehr als die Hälfte gelten halt als Videospieler und E-Sport-Amateure und ehemalige E-Sport-Profi. E-Sport-Amateur ist es dann noch eine große Gruppe und ehemaliger E-Sport-Profi ist dann auch eine Gruppe und ja. Moment. Ich gucke jetzt gerade, was haben wir auf dem Schirm? Ja, können wir weiter scrollen bis zum nächsten. Das gucke ich auch mit hier. Ja, die Geschlechterverteilung, auch lustig. Bei den E-Sport-Amateuren gab es eine Person, die nicht weiblich und männlich, sondern divers war. Bei Videospielern gab es 3. Ja, das fand ich auch interessant, dass da sich Leute auch als divers bezeichnet haben. Ja. Und sind auch weibliche Spieler dabei gewesen in der Verteilung, wie man es wahrscheinlich ungefähr sich vorstellt. Beruflicher Status, Schüler, Auszubildende, Studierende, Vollzeitbeschäftigt. Also die meisten studierend und Vollzeitbeschäftigt und Schüler und Auszubildende dann in der nächsten Gruppe. Und das sind einfach nur statistische Sachen, aber ist ganz interessant. Welche Spiele habt ihr gespielt? Welche Spielmodi, Kooperation? Player versus Enemy, Co-op, Player versus Player oder PvP. Player versus Environment. PvE. Genau, wie viel Spielzeit habt ihr pro Woche? Ein E-Sport-Profi hat da über 35 Stunden und Gelegenheitsspieler unter 5 Stunden. Ja, und dann die Verteilung. Ist ganz interessant, einfach mal zu gucken, wie sich das verteilt. Präferiertes Spielgenre, Taktik-Shooter wie Counter-Strike Go natürlich am meisten. Sport- und Rennsimulationen wie FIFA oder Rennspiele wohl auf dem zweiten Platz. Und MOBA wie League of Legends auch dabei. Das fand ich statistisch besonders ein Ausreicher so ein bisschen. Der ganze Rest verteilt sich so ein bisschen. Gut, Battle Royale und Fortnite noch ein bisschen mehr. Ja, wenn du sagst, du machst eine Umfrage zu E-Sports. Ja, deswegen ist halt LOL interessant, was halt wird denn hier überhaupt als Gamer gezählt? Ne? Mm. Also nicht unbedingt der Hardcore, also der nur der E-Sport-Profi, das wird schon so gesondert gemacht. Ja, und hier haben wir dann die schönen Grafiken, was wird denn getrunken? Was ist das pro Woche? 10 Liter, ungefähr ein Liter Saftschorle, einen halben Liter Cola, Light Softdrinks, 1,5 Liter normale Softdrinks. Energy Drinks, 275 Milliliter. Jetzt überlege ich, was ist in so einer Dose drin? Ist nicht ganz eine Dose pro Woche. Also nee, ich weiß, ist etwas nicht, mehr als eine Dose. Ich glaube, 250 sind in so einer kleinen Dose okay. drin. Da hätte ich mit mehr gerechnet, muss ich sagen, bei Energy Drinks auf jeden Fall. Tja. Das läuft ja allein der Reine. Aber es sind ja durchschnittliche Werte. Ne? Sieht man ja auch. Spirituosen 15 Milliliter. Ne? Jeder Zucker schon... braucht einen Schnaps. Ja, ja. Die Dinger da unten sehen so ein bisschen aus wie Stuhlprobenbehälter irgendwie. 59 Millimeter sonstige alkoholische Getränke einmal durchgefiltert. Das ist das, was man abends nach der Party zusammenfeudelt und dann den Feudel ausdrückt. Genau, Anteil Getränke der Spielergruppe. Ja, okay. Ja, aber ist ja alles sehr homogen eigentlich. Alle trinken so Wasser, ne? Wow. Gibt es da einen Ausreißer nicht wirklich? Wow. Wie gesagt, das mit den Energy Drinks, ah, da sind die Energy Drinks. Ja, deswegen gucken die Leute uns wegen diesem Inside. Das kriegen sie einfach nirgends. Also was wir auf jeden Fall sehen, drei Stunden meckern über irgendwelche Progressionen. Mehr Energy Drinks als E-Sport-Profis. Einfach, ja, die ehemaligen Profis. Signifikant ja. mehr. Die, ja, aber das sind 15 Leute, weißt du. Die müssen wieder runterkommen. Die machen Frustsaufen wahrscheinlich. Die sitzen dann da, die haben so 1000 Yards Stare, einfach so. So. Und wir haben dann so. Ja, die so. Sitzen da mit 20 und. Und dann hören sie im Hintergrund, wie der StarCraft-Asiate dann die ganze Zeit auf der Tastatur rumklackert, so in ihrem Kopf. Wax on, wax off. Some folks are born mit. Oh mein Gott. Was man das rausfinden kann. Tja, Essverhalten. Ja, kommt noch. Oh, Essverhalten, ah, ja. Jetzt geht's los. Ja. Ach nee, das sind schon mal nur, das ist nur Portionsgröße. Passt zum Stream. Das ist nur, was abgefragt wurde. Wurst, zum Beispiel Leberwurst oder Salami. Portionsgröße, eine Scheibe oder Esslöffel. Ein Esslöffel Salami, bitte. Ich glaube, das Fübel. Geht da um die Ach, Leberwurst. Nuggets, oh so gut, Alter. Hartkäse. Also 6 Chicken Nuggets ist keine Portion. Interessant. Nüsse, eine handvolle Portion. Er ist auf 9er Pick. Fast Food. Ja, die essen irgendwie eine Portion von allem, kann das sein? Nein, das ist ja nur, ich glaube, das ist nur die vorangestellte Übersicht der abgefragten Lebensmittelgruppen mit den dazugehörigen Portionsgrößen. Jetzt später okay. kommen dann die Ergebnisse. Das ist nur, okay, ich dachte schon. Jeder eins oder wie. Ja, da ist es pro okay. Woche. 11,9 Stück Gemüse. Jetzt sehen wir, was die Leute gecraftet haben. Die Clipart-Grafiken hier, die benutzt haben, die gefallen mir tatsächlich sehr gut. Was pro Woche fressen Spieler 3,8 Teller Nudeln? Das ist halt richtig kaputte Ernährung, Alter. Haben sie nur Rainer Winkler untersucht oder was? Der ist Fladenbrot, das ist gesund. Rotes Fleisch, meine ich. 2,6 Filets. 3,7 so. Becher Milchprodukte. 5,7 Scheibene Käse. 1,6 Schälchen, 125 Milliliter Chips und Salz gedeckt. Einen Fisch. Alter, nice. 6,9 Scheiben Wurst. Ja, man, ja. Nein, ab geht's. Nein, nicht 7 nehmen. Ist das eigentlich kaltes Brot? Ja, kaltes Brot. Ohne Butter, ohne Salz, ja. Mahlzeiten selbst zubereiten. Schmacksarmes Brot. Ja, ist interessant. Wie oft kochen die Leute selber? Und hier sieht man, dass die ehemaligen E-Sport-Profis sehr viel weniger selber kochen. Und die aktuellen E-Sport-Profis, ne, die kochen nie. Sind jetzt auch reich. Die Gelegenheitsspieler kochen auch nie und die Videospieler kochen auch nie. Die ehemaligen E-Sport-Profis werden von den aktuellen E-Sport-Profis bekocht. Das ist so wie Wie bei den Sumo-Ringern wahrscheinlich. Ja, genau, das ist die Nachschau. Das ist andere. Alter, wo würdet ihr euch einreihen? Wärt ihr so E-Sport-Amateur oder so insgesamt? Also ich oder? Bin ehemaliger E-Sport. Nein, ich sag's dir ehrlich, ich bin ehemaliger Gelegenheitsspieler. Cookie-Clicker ist kein Fall. Ist denn mein Onlyfans, ist das auch Videospielen? Oder? Ja, was mich interessiert, sind da Handys mit drin? Ziehen da Sachen wie hier Candy Crush mit rein? Nee, bestimmt nicht. Bei denen hast du doch gerade gesehen. Die Auflistung hast du doch gerade gesehen. Hast nicht aufgepasst, ne? Was? Wo bin ich hier? Was? Geht nicht um Handys. Sind auch dabei, aber nicht mit einem sehr hohen Anteil. Halt einfach eine Mahlzeit zubereiten. Der Body-Mass-Index einfach. Was ein Flex. Geil, Normalgewicht. Ab geht's, Jungs. Bleibt gesund. Naja, aber da merkt man schon irgendwie, lustig ist, dass die Profis haben alle kein Untergewicht. Und kein Übergewicht. Und die Profis haben auch kein Übergewicht. Ja, weil du musst halt in der Form bleiben, weißt du, du kannst Fett nicht an dich ranlassen, ja, du musst ständig halt dabei sein, ja, sonst wirst du abgehängt. Genau, und hier, das ist auch ein lustiges Bild, bitte schätzen Sie Ihre eigene Körperform ein. Banane. Das ist gemein. Warum schmelzen diese Menschen einfach? Die Schniepel sind alle zu klein. Oh, wie soll Körper ich mich da wiederfinden? Real und Wunsch. Körperbild männlich, real und Wunsch. Was ist da der Vergleich? Ich muss sagen, diese Grafik habe ich nicht so ganz verstanden. Beim ersten Mal, wo ich es mir angeguckt habe, mir jetzt gerade auch nicht so ganz. Genau, ob da, wie nah dein Idealbild, was du dir halt da ausgesucht hast, mit deinem BMI übereinstimmt. Ich wäre gerne so wie die ganz rechts, aber ich bin so wie die in der Mitte. Ja, genau so, ja. Also du hast einmal gesagt, wie siehst du wirklich aus und wie würdest du dir wünschen, dass du aussiehst? Genau, ja. Wie denkst du, bist du gerade oder wie willst du sein und wie bist du wirklich? Auf einer Skala von 1 bis Hengame. Ja. Ist eine Abrissbirne, also Hengame. Hier geht aber Real und Wunsch ganz schön stark auseinander, bei Nummer 4 männlich. Ich wäre gerne eine 4, das ist auch toll. Ist das okay? Bei Frauen ist es krass. Bei Frauen ist es sehr krass. Ich sehe kaum Unterschied auch zwischen diesen beiden hier zum Beispiel. Wo ist denn der Unterschied? Chris, du sollst nicht bewerten, du sollst sagen, wer du sein willst. Ja. Ich will 9 sein. Einer ist schlanker eben. Ja, minimal. Der hat einen Strich hier und der hat 2 Punkte da. Also, was soll denn das? Guck dir doch mal die Beine an. Die Storchenbeine von dem Dreier und die ordentlichen okay. Von dem Vierer. Ja, gut, das stimmt schon. Ja. Das sind Qualitätsunterschiede. Einfach 6 ist schon so ein Chunky Boy. Das ist sehr... Bei Frauen geht das aber viel krasser auseinander als bei Männern so von dem Bild. Körpergewicht, Aktivität. Ja, die körperliche Aktivität, die hält sich bei allen halt in Grenzen. Also, beziehungsweise die Profis, die machen sogar noch weniger. Weil die müssen ja trainieren, in Anführungszeichen. Ja. Und, ja. Guck mal, da hier, die Quelle. Ist, aber immerhin noch so durchschnittlich 9 Stunden pro Woche ist ja auch nicht der schlechteste. Guck mal, die WHO hat da, wird als Quelle angegeben. Also aufpassen, ja. Schön skeptisch sein. Oh, hier kommen die ganzen Hypochonder. Wie geht es dir? Schlecht. Tja. Ja. E-Sport Pro. Mir geht's gut. An der Grenze. Positiver Zusammenhang. Je mehr, desto bessere Gesundheit. Wasserverzehr, Obst- und Gemüseverzehr, Häufigkeit selbst kochen, körperliche Aktivität, Wohlbefinden. Negativer Zusammenhang. Je mehr, desto schlechtere Gesundheit. Softdrinkverzehr, Fastfoodverzehr, Chipsverzehr, Koop-PvP-Spielzeit. Okay. Ja, also das wenn ist, halt Koop-PvP ist schlecht für die Gesundheit. Alles klar. Ja, habt ihr darauf gehört? Also keine Koop-PvP, sonst Gesundheit. Ich nehme mal an, weil du da gebunden bist. Dein Team verlässt sich auf dich und so weiter und so fort. Ja. Und dann isst du halt Spaghetti aus der Tüte statt. Der Spruch war ein anderes Koop-Ding, aber es war effektiv. Ich meine, PvP ist halt. Ja, weil das meint sowas wie League of Legends. Weil dein Team halt ohne dich nicht spielen kann, fühlst du dich mehr verpflichtet. Also, der Werbespruch dann könnte lauten: Statt Koop PVP, geh in Wald und trink Tee. Genau, Koop. Hirschquelle. Hirschquelle. Hirschquelle. Hirschquelle E-Sports. Wow, meinst du, die zahlen was, wenn wir ihnen das vorschlagen? Hirschquelle. Und ihnen den Titel verkaufen: Hirschquelle E-Sports. Hirschquelle E. Boah, ich habe übrigens die letzten Tage die ganze Zeit Valheim gezockt mit drei Freunden zusammen. Völlig verrücktes Wikinger-Survival-Spiel. Im Moment ganz frisch auf Steam. Sehr, sehr unterhaltsam. Wikinger-Survival. Ich gerade ein Spiel hier reviewed oder was? Politikstream, hast du heute nicht aufgepasst? Wir haben gelernt, Gamer sind Vollrechts-Nazi. Ja, Wikinger. In dem Spiel geht es um Wikinger. Wikinger sind auch Vollrechts-Nazi. Ja. Nur, dass ich jede Woche neu oder so. Ich habe noch nie einen Umlaut in so einer Abkürzung gesehen. Es sieht lustig aus. The Gap. Die Deutsche Gesellschaft für ästhetisch-plastische Chirurgie. Ja, es geht um die Schnippelärzte. Und für die ist 2020 ein ziemlich gutes Jahr gewesen. Es gab ja in Amerika das Phänomen des sogenannten Zoom-Face, dass die Leute ihr Gesicht im Videochat gesehen haben. Da sind sie zum Schönheitschirurgen gerannt. Oh nein, und da habe ich mal geguckt, was ist denn hier in Deutschland gewesen? Und da bin ich hier drüber gestolpert. Mehr minimalinvasive Eingriffe aufgrund von Homeoffice. Aha, also da hat es wohl auch eine Trendänderung gegeben. Also schon auf jeden Fall, viele Leute haben größere operative Eingriffe verschoben, einfach aufgrund der Gesamtsituation im Moment. Aber viel mehr Leute haben sich getraut, kleine nicht invasive Sachen zu machen, ja. Stimmt, einerseits nachgezogen, ja. Effekte, die hier genannt gibt, die hier genannt sind, sind beispielsweise, dass die Leute halt auch gewillt sind, Veränderungen im Gesicht durchzuführen und Blessuren im Gesicht und Zeit zu haben zu heilen, weil man ja draußen mit Maske rumläuft und die Leute sehen das nicht. Das gleiche gilt für Homeoffice, dass die Leute denken, da können sie es immer noch besser kaschieren und sie haben Zeit zu heilen. Und ein sehr interessanter Effekt, der hier bei der Mitgliederumfrage bei denen besonders hervorgetreten ist, ist, die angesparte Reisekasse wird benutzt. Ja, aufgrund der eingeschränkten Reise- und Urlaubsmöglichkeit, also 2/3 der neuen Patienten haben wohl angegeben, so dass sie ihre Reisekasse für dieses Jahr halt quasi in eine Schönheits-OP beziehungsweise in eine Schönheitskur. Ich kann nicht auf die Bahamas dieses Jahr und Gran Canaria geht auch nicht. Da habe ich mir ein neues Fressbrett machen lassen und die Nase kleine. Ganz genau. Toll, ich meine, oh Gott. Was ist aus würdevoll altern geworden, ey, ihr armen Schweine. Was ich auch faszinierend fand, 27% unserer befragten Mitglieder ordneten ihre Patientinnen der Gruppe der Lehrer zu. Lehrer? Das hätte ich jetzt nicht gedacht unbedingt. Aber Lehrer sind überproportional häufig vertreten jetzt bei dem Covid. Die brauchen wahrscheinlich das ganze Botox jetzt, wenn man es nicht so merkt. Verzweifelt. Ja, oder die lassen sich vorauseilend halt schon mal das Rückgrat entfernen, damit sie in Zukunft keinen Ärger kriegen. Ja. Ja, das ist nicht schlecht. Sinnvoll ist ja. Können wir nicht Verhänger mit zusammenlegen? Für was denn? Nee, dann könnt ihr auch mal sich irgendwie ein bisschen auf Cybern, dass sie vielleicht ihrem Ideal näher kommen. Ich hatte schon befürchtet, dass sie noch mehr Geld drucken. Dass sie vielleicht demnächst durch irgendwelche Talkshows gereicht wird oder so mit einem neuen Buch, ne? Wieso nicht? Das sowieso. Begrüßen Sie mit uns heute Abend hier zu Gast. Die wunderbare und einzigartige. Heute Abend bei Lauterbach. Ach nee, Moment. Genau. Lauterbach talkt mit. Boah, die Zukunft kann auch schrecklich sein. Ja, wohl, der Lauterbach beschwert sich ja gerade ganz, ganz schrecklich darüber, dass er in den sozialen Medien so gehatet wird. Ich meine, ich finde es auch scheiße, dem Mann den Tod zu wünschen und seine Kinder irgendwie. Alles dumme, dumme, idiotische Scheiße, die nicht sein muss. Der Mann hat genug Äußerungen und sachliche Probleme, dass man sich daran abarbeiten kann. Aber Und wenn man nur einen Witz darüber macht, dass er eine Fliege trägt, ist immer noch besser, als irgendwie seine Kinder zu bekommen. Macht er ja eigentlich nicht mehr, oder wie war das, ne? Was weiß ich. Nicht. Aber ich finde, es ist so. Also wenn du dann die Sachen siehst, die er geteilt hat, denke ich mir auch so, wer schreibt sowas denn? Aber weißt du, was ich jetzt sagen werde? Ich werde jetzt sagen, fördert, was der Freiheit dient, zerschmettert, was ihr schadet. Ja, sehr schön. Du hast es hingekriegt, das ohne Dreher zu sagen. Hast du geübt? Ja, ich habe geübt. Ja, hast du einen Monitor geschrieben, ja, mit so einem Zettel oder was? Kannst du gar nicht abholen, ja. Neulich in Heidelberg, irgendwelche Leute wundern sich, dass jemand Murmel durch die Gegend rennt. Fördert, was der Freie zerschmettert, was ihr Feuer dient. Nein, so Rosenkranz am Beten. Und ab und zu nochmal auf den Zettel gucken in der Tat. Fördert, was die Freiheit zerstört, zerschmettert. Nein. Nochmal richtig. Fördert, was der Freiheit dient, erschmettert, was ihr schadet. Genau. Schaut euch heute Abend vielleicht. Guckt euch heute Abend einen Film mit Robert Valentino an, vielleicht. Ja, und wenn die Außerirdischen kommen, dann erschuten. Gino Valentino? Okay, ich gucke mir bald auch einen Film an mit Gina Carano. Mal gucken, wenn er rauskommt. Der Film von Daily Wire. Das wird was. Aber was mir gerade noch eingefallen ist, was ich heute vergessen hatte, es gab ja diese Geschichte mit diesem, die Welt hatte ja berichtet, dass die Bundesregierung einen Studienauftrag gegeben hat, um halt den Leuten Angst zu machen und so weiter und so fort. Da gab es im Bundestag auch eine Debatte zu, die ich jetzt aber nicht eingereicht habe, weil ja, das war wieder ganz merkwürdig, irgendwie, ja, es war alles so nach dem Motto, ja, nee, da war ja nichts und so weiter und so fort. Gunnar Kaiser hatte sogar irgendwie angeblich herausfinden wollen, dass diese Leute, die sie da irgendwie geholt haben, irgendwie von China, irgendwie deren Lehrstühle irgendwie von China bezahlt werden oder so. Das konnte ich jetzt aber nicht irgendwie nochmal bestätigen von einer anderen Quelle oder so. Deswegen, ja, wenn ihr da irgendwelche interessanten, weil auch irgendwie die Journalisten sich sonst außerhalb von diesem Weltartikel, habe ich da auch nichts weiter zu gefunden. Ja, wenn ihr da über irgendwas stolpert, mir war das jetzt zu viel könnte, wäre, sollte und so, wo ich mich jetzt nicht einfach anschließen wollte, nur weil irgendwelche Leute meinen, die Regierung ist blöd, was ja tendenziell gut stimmen kann, aber ja, finde ich alles noch so ein bisschen undurchsichtig, vielleicht wissen wir da nächste Woche ein bisschen besser Bescheid. Aber Chris, bevor wir jetzt Schluss machen, du hast ja jeden vorherigen Stream immer zum Schluss so kurz vor, was uns erzählen wollen und was willst du uns denn da, wolltest du uns denn sagen? Ja, das interessiert dich jetzt, ne, OPEX? Ja, gut. Ja. Okay. Ist gut, OPEX, weil du es bist. Weil du es bist, sage ich es jetzt. Ja, ich bin ganz gespannt und höre zu.